Na, aber hast du gewusst, dass Zahnpasta und Orangensaft tatsächlich sich nur deswegen so schlecht verträgt, weil so ein in der Zahnpasta so ein Aufschäumer drin ist. Wenn du den Bogen zu Astronauten kriegst. Ja, pass auf, ne, über die Zahnpasta. Weil in der Zahnpasta ist so ein Aufschäumezeug drin, was halt dafür sorgt, dass sie so geil cremig und schaumig im Mund wird. Geil cremig und schaumig. Und wenn du das weglässt, dann schmeckt der nach der O-Saft auch nicht komisch. Also das ist gar nicht die Minze oder irgendwas, was in der Zahnpasta drin ist, was sich so schlecht verträgt mit dem O-Saft, sondern dieses Zeug. Ich habe gerade überlegt, ob es sowas gibt, das unseren Podcast so geil cremig und schaumig im Ohr macht. Das wäre schön, das hätte ich gern. Miss Intro von Zielen. Ihr Geschichtswissen haben Sie. So, jetzt habe ich dir direkt in den Satz gedingst. Das ist unhöflich. Was? Du hast noch irgendwas gesagt. Dann halt nicht. Das war mal alles im Schnitt. Nee, ich hatte nur schon gedrückt und habe dann erst gecheckt, dass du was sagst. Das musst du halt mit Profis machen, wenn, wenn du sowas nicht haben willst. Mit Doofis? Mit Doofis. Einmal mit Doofis. Ich habe heute wieder. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen mal wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und mal wieder gibt's allerlei aus der Geschichte. Das weißt doch du nicht. Ja, doch. Das hoffst doch, du. Das ist doch das Motto von uns. Doch. Das Motto. Die B-Seiten der Geschichte. Ich habe gleich zu Beginn einen Appell an euch beide. Und oh. Da würde ich euch bitten, dass ihr euer jeweiliges Smartphone in den Kameramodus versetzt. Kameramodus. Weil es wurde nämlich angekündigt, dass eventuell heute jemand seinen nackten Arsch an die Scheibe hier pressen wird. Das wird aber schwierig. Das spiegelt massiv von innen. Ja. Ich mache es erstmal in Flugmodus. Vielleicht wäre das auch nicht schlecht. Das wäre tatsächlich auch eine gute Idee. Ja. Und wenn ich das jetzt in Kameramodus versetze und der in einer Stunde hier erst vorbeikommt, dann ist mein Akku leer. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich vermute, der kommt gar nicht. Das ist nämlich so ein typischer Fall von, ich mache das garantiert und in dem Moment. Ja, und Chef, wie ich bin, halte ich dann meine Kamera so rum und fotografiere mein erstauntes Gesicht statt. Ja. Deinen nackten Arsch. Von, wie großartig wäre das auch, so ein Twitter-Post, so ein, oh, guckt mal, da hat einer einen Arsch zum Fenster reingestreckt und du guckst so einfach amüsiert viel zu nah in die Kamera rein und deine Nase nimmt 90% vom Bild ein. Habe ich euch schon mal von meiner Hochzeitsreise erzählt? Bitte keine Details. Nein, da sind wir an St. Patrick's Day in irgendeiner Bar an der Westküste gelandet. Das war total, total witzig. Da war irgendeine irische Liveband in den USA. Ja. Ja. Das war ein mega lustiger Abend. Wir haben viel zu viel getrunken und ich stand an der Bar mit zwei so Amerikanern und der eine hatte so seinen Kumpel im Schlepptau und der hat dann seinen Kumpel gesagt, hey, mach mal ein Foto von uns, hey, mach mal ein Foto von uns. Und der hat irgendwie seine Kamera, also der hat dann sich nicht mehr im Griff gehabt und seine Kamera nicht mehr im Griff gehabt und hat den Foto falsch umgehalten und hat im Display gesehen, wie er so seinen Mund so, sich so konzentriert, weißt du, wenn so einer die Zunge so rausstreckt, wenn er sich konzentriert und so drauf beißt. Und es hat mir in diesem Display, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so gelacht habe wie bei diesem Foto. Selten, selten. Und dann hat er sich ins Gesicht geblitzt und wir sind halt gestorben vor Lachen fast. Und dann haben wir gesagt, komm, mach noch eins. Und er hat es halt nochmal gemacht. Das war herrlich. Wenn diese Ehe nicht unter einem guten Stern steht, weiß ich nicht. Du, das ist jetzt fast 10 Jahre her. So, darauf trinke ich. Zum Wohle der Herr. Kann ich meinen Blödsinn gleich zu Ende bringen? Ich habe noch weiteren Schwachsinn, den ich tun möchte. Mumpitz. Nein, das ist natürlich total ernsthaft. Der Simon hat mir nämlich eine Long-Hanging Fruit in Aussicht gestellt. Long-Hanging, nicht Long-Hanging. Was ist denn eine Long-Hanging Fruit? Eine lower als ein... Ah, das müssen wir nochmal neu anfangen. Ein leicht... Kannst du bitte rausnehmen? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, der Simon hat mir eine Low-Hanging Fruit in Aussicht gestellt. Wenn ich im Podcast erwähne, dass Trompete spielen das neue Nichtrauchen ist, dann bekomme ich ein Schmalzbrot, geschmiert von Schulzi Schuskowski. Oh, das ist das Schmalzbrot, ne? Und ansonsten muss ich nämlich ein Schminktipp-Video aufnehmen mit Bruno vor und Steffi hinter der Kamera. Und ich frage euch, was mache ich jetzt? Beides? Ja, du nimmst ein Schminktvideo auf und kriegst Schmalzbrot. Win-win. Ja, aber ich weiß nicht, tatsächlich. Dominik, ich habe es dir vorhin schon gesagt und ich sag's nochmal, du lässt dich viel zu leicht beeinflussen. Das ist richtig. Free Will und so? Ja. Free Will is an Illusion. Free Willy. Ja. Nee, wir reden nicht schon wieder über Bandersnatch. So, danke. Und dafür hast du jetzt hier dir vorhin eine halbe Stunde lang Notizen gemacht? Natürlich. Für den Okay. Ich habe quasi nur Reizwörter gehabt, du musst eine sinnvolle Dialektik drum stricken. Ja, das hat sich gelohnt. Eine andere Sache, für die wir hier an dieser Stelle Danke sagen möchten, ist für Robby für die noble Spende von einer Bierspezialität inklusive Malzknabbereien, die wir uns dann demnächst hier reindrehen können. Die zwei Herren, die sich aber hier schon ein Bier gönnen, haben in dem Fall hier gerade schon ein anderes, von daher gibt es das ein andermal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich Bier ist oder noch Reste der Reinigungsflüssigkeit aus der frisch gereinigten Zapfanlage hier. Also das ist die beste Reinigungsflüssigkeit, die ich jemals getrunken habe, falls das so ist. Nee, ich glaube, es müsste blau sein, wenn es ungenießbar ist. So, ja. Alles gut. Ich finde es auch schön, wie der Philipp einfach davon ablenkt, dass es daheim vergessen hat. Hat er geschickt gemacht, ne? Ja. Ja, es ist ja schon ganz schön lange her, dass wir das letzte Mal zusammen saßen. Danke an alle, die irgendwie zwischenzeitlich per PayPal was gespendet haben, die über unsere Affiliate-Links eingekauft haben. Da kommt mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen was zusammen. Das, Leute, die uns bei iTunes rezensiert haben. Die beste iTunes-Rezension so far kam in den letzten Wochen von Lou. Diese Name ist vergeben. Dieser Podcast ist für den Unterhaltungswert von Geschichte das, was der Käse für den Leberkäse ist. Hat nichts damit zu tun, ist aber gut. Super, ist fantastisch, macht alles besser. Ja, wobei, könnte man jetzt auch wieder sagen, aber in einem Käse-Leberkäse steckt ja dann doch wieder Käse. Moment. Aber ohne Käse wäre es kein Käse-Leberkäse. Ja. Das ist jetzt, das wird man nicht mehr lösen können, das Problem heute. Ja, das stimmt natürlich. Eigentlich hatte ich gerade auch zu was anderem angesetzt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe, die Stefa hatte unser Musiktape sich verdient, indem sie ein eigenes Tape uns hat zukommen lassen, wie ihr euch vielleicht erinnert. Und eine der letzten Bonusfolgen geschrieben hat. Ja, auf jeden Fall habe ich sie im Twitter angeschrieben, um nach ihrer Adresse zu fragen. Und oh Wunder, sie wohnt echt weit weg von dir, genau. Da habt ihr echt lange gebraucht, das rauszufinden. Ja. Ich habe mir das eh schon gedacht, so, die wohnt doch nebenan, aber klar, ich wusste es dann schon und dann, ach egal. Ja, so ist das. Kommunikation. Ja, Kommunikation ist super. 2 Jahre, ach, was fällt euch dazu ein? Boah, so lange machen wir den Quatsch schon. Krass, oder? Also ich glaube, veröffentlicht, die erste Folge veröffentlicht wurde tatsächlich im März, aber ich hab einen Kalendereintrag zu unserem ersten Aufnahmetag. Das ist irgendwann, glaube ich, Ende Januar oder Anfang Februar. Ich finde es immer noch mega erstaunlich, wie mega das Ganze Schlag auf Schlag ging. Also vom ersten Aber so vom, wir lernen uns in Hamburg damals noch kennen und dann, wir treffen uns mal, wir schnacken miteinander, jetzt nehmen wir auf und los geht's. Ja, ich bin auch total begeistert. Ich bin gar so begeistert, dass wir uns vorgenommen haben, aus der nächsten Folge eine Sonderfolge zu machen. Keine Bonusfolge, keine normale Folge, eine Sonderfolge. Oh, das ist ja Premium-Content. Eine Art Geburtstagsfolge. Deluxe-Folge. Ja, einfach, weil ich mir mal eine Folge Urlaub gönnen will. Nein, Quatsch. Weil wir mal gesagt haben, 2 Jahre ist ein cooler Zeitraum, um einfach mal zurückzugucken und nochmal irgendwie alte Folgen durchzuquatschen, schauen, wo wir Quatsch geredet haben, schauen, was wir alles noch so hätten erzählen können, schauen, wie sich Geschichte seitdem verändert hat. Moment, das mit dem Quatschreden war keine Absicht? Nein, hallo, bei euch. Oh shit. Bei euch vielleicht. Also man kann zumindest ein quantitatives Urteil bilden, das qualitative Urteil müssen wir anderen Menschen überlassen, aber wir haben auf jeden Fall einen ordentlichen Output. Also ich habe ja die Liste neulich aktualisiert, der Ach-Folgen und der A-Folgen, und das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, nicht viele Podcasts werden überhaupt 2 Jahre, und ich glaube, so viel Content rausgehauen in 2 Jahren haben, glaube ich, wenige. Na gut, wenn du dir jetzt die ganz Großen anguckst, so Vrindt und CRE und so, das sind dann noch mal ganz andere Hausnummern. Das ist schon ganz krass. Ja, aber die sind auch ganz anders aufgestellt. Ja, klar. Das eben ist schon bemerkenswert. Und wir lümmeln hier. Ja, ja, ich wollte das aber trotzdem zum Anlass nehmen, um euch eine kleine Freude zu machen. Oh, du hast uns Blumen gekauft. Nein, ich habe mal Geschenke mitgebracht. So, ihr dürft jetzt jeder eins ziehen. Das mit den Größen bei euch ist schwer, weil ihr beide sehr im Gewicht schwankt. Was soll denn das Deswegen habe ich 3 T-Shirts in der gleichen Größe anfertigen lassen. Zieh dir eins. Are you shitting me? Ja, vor allem zieh eins. Jetzt sind das sind ja unterschiedliche. Komm, zieh dir eins, ich nehme das dritte. Ich gehe kaputt. Ach, das sind verschiedene Texte. Ja, klar. Wirklich? Auf meinem steht Philipp, Dominik, Jürgen und Gesche. Aber mir steht Philipp, Dominik, Jürgen und Maurice. An dem steht Philipp, Dominik, Jürgen und Karl Adolf. Karl Adolf. Ich finde das gut gezogen. Ich bin Fan. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Also, sehr schön. Maurice und Gesche sind einfach beides Herzensmenschen. Das war mir neulich einfach danach. Großartig, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Die sind echt cool. Schaut erst mal, ob es euch passt. Ach, bestimmt. Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Schlafanzug. Boah, ich erwarte, dass du das quasi in der Öffentlichkeit trägst. Das ich würde sagen, und was für dich ein Schlafanzug, das ist für mich ein eng anliegendes Top, das keine Träume übrig lässt. Ja, wenn der Jürgen sagt, dass wir stark im Gewicht geschwankt haben, dann meint er, dass ich stark zugenommen habe und du stark abgenommen hast. Du hast doch nicht zugenommen. Naja, doch. Ihr habt doch beide abgenommen. Are you shitting me? Doch nix. Ach, Blödsinn. Ja, also wenn die nicht passen sollten, was jetzt durchaus sein kann, weil ich habe die wirklich alle in der gleichen Größe gekauft, dann lassen wir uns was Cooles einfallen. Ach, wir werden sehen. Die kriegen wir schon. Kriegen wir schon irgendwo hin. Sind sie sicher nicht, das ist ja Größe L. Passt schon. Danke, Jürgen. Das Einzige, was jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ist, dass die Person, bei der man aber auf jeden Fall eine Gewichtsschwankung vermuten könnte, Jürgen ist. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, dass er sich den Bart kürzer geschnitten hat. Ah. Ja, also ich fresse so unkontrolliert, es kann nicht sein, dass ich irgendwie abgenommen habe. Nee, aber sozusagen am Kinn ist weniger Bartmasse vorhanden und das macht, glaube ich, viel aus. Auch das wird sich ganz schnell wieder relativieren. Ja, kommt der Rasierer vorbei, schnipp, schnapp, macht es einen großen Unterschied. So, während der Dominik das hier mal dokumentarisch festhält, das Ganze, sollen wir noch was pluggen? Ja, natürlich. Was willst du denn pluggen? Also ich war zum Beispiel bei den Appcoholics neulich über einen Herrn geredet, der mir sehr am Herzen liegt, den Otto Normalverbraucher. Oh, wie schön. Den Link packe ich in die Shownotes, der Dominik grinst. Otto Normalverbraucher. Ja, du weißt doch, ich habe es mit abstrusen Biografien. War sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Kam dann auch so die 0815 vor und die Frau Mustermann und Die 0815 nicht, weil das ist ja keine Person, aber die Frau Mustermann wurde, glaube ich, erwähnt, ja. Ich mich recht entsinne, ist schon wieder ein paar Wochen her und ich bin sehr Ja, weil halt 0815 auch so als Standardisierung und als Platzhalter genutzt wird. Gut, ist jetzt die Frage, ne? Bei den Appcoholics geht es ja eher um eine 10-Minuten-Sache und keine Stunde um ein Thema. Und ich weiß auch gar nicht, ob du wirklich weißt, was es mit Otto Normalverbraucher komplett auf sich hat. Also vielleicht müsstest du dir das mal anhören. Ja, dann muss ich da direkt mal reinhören. Ich bin jetzt massiv interessiert, Jürgen. Ich werde dir einen Link unter diese Folge packen. Dann schalte ich jetzt diesen Podcast einfach ab und höre einen besseren Moment. Genug geplagt. Okay, der Philipp möchte nicht sagen, dass wir neulich bei einem Rodan. Kommt drauf an. Eine von den Kollegen sagt auch Perry Rodan. Der sagt ja vielleicht falsch. Und es kommt auch wieder auf die Autoren an, weil auch die ändern ihre Meinung. Wir waren da neulich. Das war sehr chaotisch, aber auch irgendwie witzig. Kann man sich anhören, wenn man irgendwas mit Perry Rodan anfangen kann? Ja, nette Leute. Nette Leute heute. Und ich wollte gerade sagen, und einen, den ich hiermit auch noch plagge für dich, Jürgen, ist doch etwas, was du neu gestartet hast, eine Herzensangelegenheit. Das hätte ich ja auch hier selber noch geplagt, ey, da brauchst du mich gar nicht so. Wollte du nur eine moderationstechnische Brücke bauen? Eine Rampe bauen. Ja. Ich habe einen neuen Podcast, ja, das stimmt. Das ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch eine Schmerzensangelegenheit. Nee, was für ein Wortwitz. Nee, es ist die Schmerzenssache. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nicht Schmerzensangelegenheit, googeln bitte. Das ist irgendein Blog, dem wir nicht in die Quere kommen wollten. Das ist die Schmerzenssache. Da geht es um meine chronische Schmerzkrankheit. Und machst du diesen Podcast etwa alleine? Nein, natürlich nicht, Philipp. Ja. Sondern? Ich mache den zusammen mit Lisa. Lisa kennt man vielleicht aus der Folge, die wir auf der Hack and Make dieses Jahr aufgenommen haben. Ja, oder von ihrem Podcast, beziehungsweise an dem sie auch beteiligt ist, männlich, weiblich, divers. Ja, jetzt vorübergehend nicht, aber den hat sie bei ihrem Arbeitgeber ins Leben gerufen. Genau. Den haben wir hier auch schon mal geplagt, weil du da ja als Podcast-Pate schon Starthilfe gegeben hast. Genau. Also, die Welt ist klein, man kennt sich. Ja. Da lasse ich auch mal einen Link da. Da muss man jetzt gar nicht mehr, glaube ich, drüber sagen. Wer sollte den Podcast hören? Jeder. Hallo? Und jede. Ja. Aber um was, also ich wüsste jetzt noch nicht genau, um was es geht. Kaum haben wir es über Feminismus-Podcast. Möchtest du nicht kurz umreißen, um was es geht? Habe ich doch gesagt, es geht um Schmerzen. Ja. Es geht um mich und meine Schmerzen. Okay. Ich habe es gehört, ich fand es voll gut. Ich wünschte, ich hätte Schmerzen, dass ich mehr. Boah. Oh mein Gott. Nein, es geht ja darum, dass gerade auch Leute, die keine solchen Schwierigkeiten haben, was ja gut ist, dass die vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie es ist, wenn man jemanden in deinem Leben hat, der chronische Schmerzen hat, der Migräne hat, der Krankheiten hat, die man ihm vielleicht nicht ansieht und einfach damit man so ein bisschen Gespür dafür kriegt, was für Herausforderungen solche Leute tagtäglich auf sich nehmen. Ich habe mich ein bisschen erinnert, gefühlt an unseren Hobby-Querschnitt-Kollegen-Kumpel, der einen ähnlichen Ansatz fährt, was Behinderung angeht, ja. Dass er halt einfach halt Menschen zeigen will, wie man umgeht mit so jemanden und so weiter und so fort. Ich meine, das ist natürlich nicht komplett vergleichbar. Es ist, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist natürlich schwer zu sagen, ey, das ist auch sowas. So, dazu ist es einfach doch zu unterschiedlich. Aber der Ansatz, die Idee dahinter ist die gleiche, das stimmt. Also neue Einblicke zu ermöglichen. Genau, also es geht nicht darum, jemandem irgendwie weiterzuhelfen, weil das kann ich nicht so. Dann hätte ich das selber nicht, wenn ich wüsste, wie man aus so einer Situation ganz einfach rauskommt. Also da gibt es keine Tipps und da gibt es keine, also es ist keiner von diesen, weißt du, ey, mach hier diese 10 Übungen und du hast nie wieder Rückenschmerzen, Podcast, da gibt es genug andere. Sondern genau, das, ich habe es mal genannt, ein Podcast für Schmerzkranke und solche, die es nie werden wollen. So, das ist jetzt, oh Gott, jetzt sind wir hier aber in einer in der Plug-Phase. Finsteren Stimmung. Im Übrigen, sollte irgendjemand anderes da draußen auch sagen, Mensch, ich würde gerne einen Podcast starten, gibt es das wunderbare Podcast-Patinnen-Projekt, wo eben auch Jürgen und meine Wenigkeit aktiv sind. Und da helfen wir Leuten zum Thema Podcast an den Start. Also egal, ob es ein kleiner Podcast ist, der jetzt irgendwie erst starten will oder ob ihr große Ambitionen habt, ihr könnt euch da gerne an die Podcast-Patinnen wenden oder eben gerade, wenn ihr hier im Großraum sitzt oder sagt, Mensch, zu uns habt ihr einen besonderen Draht, meldet euch auch einfach bei uns. meldet uns bei uns an. Ja. Was machst du denn jetzt, wenn jetzt so ein Multimillionen-Dollar-Konzern kommt? Ja, also schon, also der primäre Fokus ist jetzt schon eher auf Privatleuten beziehungsweise Leuten, die einfach ein bisschen Beratung brauchen oder so am Anfang stehen. Aber tatsächlich würde sowohl ich als auch Jürgen auch in die Richtung beratend beziehungsweise aktiv tätig sein können. Klar. Ding, ding, ding. Berate ich und schreibe eine Rechnung. Überhaupt kein Problem. Ja, man kann aber auch ganz gerne, gerade weil du auf die Leute angesprochen hast, die hier aus der Gegend sind, am 4. April ist hier in den Räumen, in denen wir uns gerade befinden, ein Podcast-Meetup. Also wer da entweder selber einen Podcast hat und sich einfach mit anderen aus der Region austauschen will oder überlegt, einen Podcast zu starten oder wahnsinnig gerne Podcasts hört und einfach irgendwie Bock auf das Thema hat, ist herzlich eingeladen, hier mal vorbeizukommen. Und du darfst nicht vergessen, dass man einem Dialekt das vielleicht entnehmen kann und dass viele das wissen, aber wo ist denn die Region? Ach komm, das muss ich doch nicht dazu sagen. In Großraum Nürnberg. Berg. Ich hasse es, wenn jemand valide Einwürfe bringt. Wo findet man denn Informationen zu diesem Treffen und die Adresse dazu? Frag mich doch sowas nicht. Wie wär's mit der Meetup-Gruppe? Wie wär's mit den Shownotes? Oder mit der Facebook-Gruppe oder? Podcasts in Franken heißt, glaube ich, die Meetup-Gruppe. Also meetup.com und dann nach Podcasts in Franken suchen, da findet man sich dann schon zurecht. Das erinnert mich an den Anhalter, wo die Erde abgerissen wird und die Außerirdischen durchsagen, dass sie hätten ja die Pläne einsingen können. Ach so, vielleicht hier als Hinweis. Sollte es die Gruppe nicht mehr geben, findet ihr uns auch weiterhin auf anderen sozialen Medien. Du musst dir überlegen, vielleicht hört jemand die Folge in einem Jahr. Ja. Will der reingucken in die Gruppe und nehmen wir mal an, sie gäbe es nicht mehr. Du meinst, wir sollten vielleicht auch noch das Datum dazu sagen. Ey, jetzt könnt ihr mal eure Verbesserungsvorschläge irgendwie stecken lassen, jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Okay. Ich möchte mich noch bei Henning bedanken. Also einer von den Hennings. Das könnt ihr euch selber raussuchen, welcher. Ich bringe die ja eh immer durcheinander. Ich möchte mich bei einem Henning bedanken. Der hat mir nämlich das Buch für diese Folge zukommen lassen. Und das auch schon vor einiger Zeit. Also ist schon ganz lange her. Ich wollte das Thema nämlich schon mal in eine andere Folge mit reinnehmen. Ich verrate euch aber nicht, in welche. Das große Buch vom kleinen Hängen. Es war mir dann aber zu komplex und zu eigen, als dass ich es einfach so als zweite Geschichte in eine andere mit reinklatschen wollte. War das Ding Koran vorher nicht im Haus? Henning und der Raketenwagen. Okay, jetzt haben wir wieder eure 5 Minuten. Ich rede einfach weiter und tue so, als wäre ich alleine. Und vielen Dank, Henning. Dankeschön. Felix Nikolaus Alexander Georg Graf von Luckner wird am 9. Dankst Juni. Dankst du dem auch? Oder starten wir gerade mit der Folge? Ich habe aber auch tatsächlich gedacht, das wäre eine weitere Tagesfrage. Oh, jetzt wird er böse. Nein, ich warte einfach nur, bis ihr durch seid. Soll ich den Namen nochmal sagen? Nein. Ich frage, ja, wie heißt er? Dominik? Felix, mit Felix und Luckner. Das ist mir Felix Luckner. Das ist mir zu wenig. Also mindestens ein Felix Graf von Luckner müsstest du dir merken an der Stelle. Das Nikolaus Alexander Georg schenke ich dir. Wann ist er geboren? Ja, soweit habt ihr mich nicht lesen lassen. 1812. Nein. Wird am 9. Juni 1881 in Dresden geboren. Ja, warst du ganz verkehrt, war ich jetzt noch nicht. Der ist mal hier so fast unser Alter, nur 100 Jahre voraus. Seine Familie stammt aus der Oberpfalz. Sein Uropa war Bürger, Hopfenhändler und Stadtkämmerer. Der Urgroßvater brachte es dann zum Grafen und zu einer ganz besonderen Ehre. Als Marschall im Dienst der französischen Armee verdiente er sich viel Ruhm und Ehre. So viel Ruhm und Ehre gar, dass man ihm die Marseillaise gewidmet hat. Was? Die Marseillaise ist jemandem gewidmet? Ja, einem das Deutschen. Das wusste ich. What? Wirklich? Ja, das ist das Epischste, was ich jemals gehört habe. Das wusste ich wirklich nicht. Lest doch Hammer. Ja, lest auf Wikipedia nach. Ja, krass. Ich habe einen neuen Lebenstraum. Meine Spekulation für diese Folge derzeit, es geht um das Thema Duelle. Aber gucken wir, wo es wirklich hingeht. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'entente sanglant élevé. Könnt ihr das bitte zu Ende singen? Ich stehe total auf die Französische. Nee, weiter kann ich es nicht mehr. Die Französische und die Russische, das sind meine zwei, die es mir angetan haben. Es war jetzt eine Befriedigung, dass ich den Text noch weiter konnte, aber mir auch nicht. Meinst du die wirklich russisch-russische oder die? Die russisch-russische, also, hä? Also der Text ist also, ja geändert worden, aber die Melodie ist doch immer noch gleich, oder? Ja, aber es ändert ja. Also ich verstehe ja beides nicht und ich glaube, ich stehe eher auf den Pathos. Also keine Ahnung, so wenn, die Melodie ist wenn so ein Kosakenchor da mitschmettert, dann ist mir eigentlich relativ egal, was besungen wird. Okay. Da bin ich, you had me at Kosakenchor. Also, die hier Vorfahren haben es relativ weit gebracht, sag ich mal. 30 und Meter. Schauen wir mal, wohin es der Felix so bringen wird. Als Heranwachsender hat der Bengel viele Flausen im Kopf. Vor allem aber träumt er vom Wilden Westen. Um sich seinem großen Vorbild Buffalo Bill näher zu fühlen, rupft er die Schwanzfedern der väterlichen Zuchthähne und bastelt sich damit einen indianischen Häuptlingsschmuck. Natürlich. Der Vater ist darüber not amused, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich habe gerade ungefähr so, kennt ihr dieses Meme von Futurama? Wo er so die Augen zusammenkneift und so not sure of trolling. Ja, so, natürlich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber du das ernst meinst gerade. Ja. Okay, krass. Aber das ist nur so eine seiner Eskapaden. Also es knirscht zu Hause relativ regelmäßig, hauptsächlich, weil Felix als Klassenletzter in notorischer Versetzungsnot ist. Boah, also tatsächlich habe ich noch nie das Wort Klassenletzter gehört. Finde ich sehr schön, das zu nutzen. Da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass in der Zeit, das werden wir jetzt gleich noch näher eruieren, so eine Reihenfolge in der Klasse gab. Also ich meine, der Klassenprimus, das kommt ja auch. Ja, aber auch Klassenbester hört man manchmal. Aber Klassenletzter habe ich tatsächlich noch nie gehört als Wort. Schön. Wir haben ein klassisches Thema heute beim Kaffee gehabt, wie die Zeiten sich geändert haben, allein seit den 60er Jahren, weil so Generation unserer Eltern, als sie halt in der Schule waren und halt bisweilen 10 Kilometer zu Fuß durch den Winterschnee stapfen mussten. Bergauf beide Richtungen. Genau, und kamen irgendwie 10 Minuten zu spät, dann haben sie erstmal Prügelstrafe gekriegt auf die Hand. Und jetzt gestern ist das Urteil in Deutschland oder in Bayern gefällt worden, dass ein Schüler hat einen zu gefährlichen Weg zur Schule. Da gibt's keinen Gehweg und da ist irgendwie unbeleuchtet und sonst wie. Und jetzt muss der Staat das Taxi zahlen. Okay. Für den Fahrdienst. Und ich dachte, ja, die Zeiten haben sich geändert. Ja, aber die haben sich auch in den letzten 20, 30 Jahren schon geändert. Ja, also, das ist unvorstellbar, was da alles passiert ist. Meine Klassenkameraden aus der Grundschule, die hatten dann. Alle in den Krieg gefallen. Auf dem Weg zur Schule. Weil wir Krieg. Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Was wollte ich denn jetzt sagen? Es gibt einen auf dem Weg zur Schule. Der Jahrgang 1923 sind 80% der russischen Männer gefallen. So alt bin ich noch nicht. Wow. Ja. Nee, die hatten, also die geblieben sind nach der Grundschule auf die Hauptschule, die hatten dann einen Lehrer, der tatsächlich auch noch Prügel ausgeteilt hat. So, also in meiner Schulzeit noch. So, und jetzt hab ich immer das Gefühl, ich bin mega behütet aufgewachsen. Tja, wir hatten es nicht leicht. Wir hatten ja nichts. Außer Prügel. Außer alles, was wir irgendwie gebraucht hätten. Aber wir hatten ja nichts. Also. Prügel ist ein gutes Stichwort. Der Vater setzt in der Erziehung nämlich auf Prügel. Und weil Felix ein großer, kräftiger Trotzkopf ist und das Ganze immer mit dummen Sprüchen kontert, erntet er noch mehr Prügel. Über weite Teile seiner Schulzeit kann Felix also nur unter Schmerzen sitzen. Bis die Großmama eines Tages liebevoll die aufgezogene Hand des Vaters aufhält und sagt, man muss den Jungen mit Liebe erziehen. Und so kommt es, dass der Vater bereitwillig die Erziehung von Felix in Großmutters liebevolle Hände legt. Und die gibt sich alle Mühe, den Enkel zu besseren Leistungen in der Schule zu motivieren. So verspricht sie ihm beispielsweise jedes Mal 50 Pfennig, wenn er in der Klassenrangliste einen Platz nach vorne rückt. Wow! Das ist aber kein schlechtes Geld für damals. Spätestens jetzt ist es ja klar, dass es wirklich eine Reihenfolge gibt. Ja, wo du es vorhin spekulativ verstanden hatte. Habe ich das spekulativ ausgedrückt? Das wollte ich nicht. Nee, da tut er sich so hinstellen, als wenn es nicht schon längst wüsste. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, das finde ich aber schön, weil dadurch lässt du uns dann auch siehst du, der Philipp findet es schön. Ja, ich finde, du bist ein bisschen ein kleiner Klugscheißer. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, dass da das Wort Klassenrangliste kommt. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es nicht lange dauert, bis Felix motiviert bis in die Haarspitzen als Klassenprimus nach Hause kommt. Eine kurze Frage noch, aber wäre es denn nicht mega klug, die ganze Zeit so zu toggeln, immer eins runterzufallen, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wenn es für das Aufsteigen was gibt? Vielleicht. So schlau ist er dann doch nicht. Und so weit kommt er auch gar nicht, denn es dauert ebenfalls nicht lange, bis die Großmutter herausfindet, dass er bei seiner Leistungssteigerung vielleicht ein bisschen übertrieben hat und er in Wahrheit immer noch Klassenletzter ist. Nur halt jetzt Klassenletzter mit ein paar Mark in der Tasche. Hä, wie blöd ist denn die, dass du das nicht kontrolliert? Ich glaube nicht, dass die damals irgendwie E-Mails mit den Klassenranglisten rumgeschickt haben. Es gibt einen Film mit Ricky Gervais, da findet er das Lügen. The Inventing of Lying. Das ist ein echt schöner und interessanter Film. Der ist neu auf Netflix, den habe ich gerade gesehen. Ja, finde ich vor Jahren so gut. Ich fand die Prämisse mega cool und auch diese, also die Idee vor allem, dass Werbung einfach nur die reine Wahrheit sagt, ohne Übertreibung. Und dann auch, dass das Motto von Pepsi einfach ein, ja, wenn es keine Cola gibt oder keine Coca-Cola gibt. Das ist so eine mega coole Idee. Das ist super. Aber ich finde dann tatsächlich so die Auflösung der Prämisse vom Film gar nicht so groß. Aber die Idee dahinter ist mega cool. Die es gibt jetzt, eine letzte Sache möchte ich noch sagen, der neue Film von Danny Boyle. Habt ihr mitbekommen, was der jetzt für einen Film macht? Das finde ich total super. Also hier Slumdog Millionär und Co. hat er ja gemacht. Mhm. Und der neue Film von dem, da ist quasi ein Musiker, der seine Karriere aufgeben möchte, weil nicht sehr viel Erfolg hat. Wird irgendwie vom Auto angefahren und dann geht das Licht in der Nachbarschaft aus und es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, macht es auf einmal Schnipp, ja, und merkst halt, es ist jetzt irgendwas passiert hier. Und dann wacht er auf. Und am nächsten Tag soll er seinen Kumpels was vorspielen und dann spielt er einen Beatles-Song vor. Und alle schauen ihn an und sagen, boah, das ist ja wunderschön. So ungefähr hast du das ausgedacht und so, hä, seid ihr bescheuert? Das ist von den Beatles so ungefähr. Nein. Welche Beatles? Und dann googelt er halt Beatles und es gibt die Beatles nicht. Er ist in der Welt aufgewacht, wo es die Beatles nicht gibt. Und das ist der einzige Unterschied sozusagen? Und das ist der einzige Unterschied, aber er kennt alle Beatles-Songs. Und er kennt dann alle. Halt ein absolut globaler Star. Oh, ist das eine gute Idee. Der größte Star aller Zeiten, weil er halt alle Songs der Beatles kennt. Ich liebe solche fiktiven Geschichten. Es ist wirklich der Trailer, der hat echt meinen Tag gerettet. Das fand ich super schön. Aber ich muss da unbedingt nach was noch reinfragen. Aber du zuerst, wenn du da direkt eingehst. Nein, ich meine jetzt nur, das ist ja von der Idee her so ein bisschen zurück in die Zukunft. So, weißt Chuck Berry. Ah, und das ist so konkret. Das ist halt, ja, konkret, das sind nur die Beatles. Ja, ja. Das ist sehr spezifisch. Ja. Ja. Fand ich super. Ich suche seit Jahren einen Film, vielleicht ist das auch bloß eine Kurzsache. Also kann sein, dass es so ein 10-Minuten-Ding war oder ein voller Spielfilm. Ich habe keine Ahnung. Ich bilde mir ein, 80er, 90er Jahre müsste das rausgekommen sein. Und es geht darum, dass ein Junge irgendwoher einen alten Fernseher hat und in dem sieht er die Sachen, die in einer Woche passieren oder irgendwie in ein paar Tagen. Hm. Weil dann sieht er nämlich die Lottozahlen und denkt, ja, die stimmen ja überhaupt nicht, das ist ja voll dumm. Und dann stellt er ganz fest so, halt Moment. Hä, aber das habe ich doch schon vor einer Woche gesehen. Halt Moment. Und dann sozusagen, als er realisiert, dass dieser Fernseher diese Eigenschaft hat, irgendwie kommt er nach Hause und der Fernseher ist, glaube ich, schon von den Eltern weggeschmissen. Also irgend sowas war es in die Richtung. Okay. Wahrscheinlich erinnere ich mich an etliche Details falsch. Aber wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da irgendwie einen Anhaltspunkt habt für diesen Film, schreibt mir. Ich suche den seit Jahren. Also nicht so maßlos aktiv, aber auch bedingt durch nur diese bruchstückhafte Infos, die ich habe. Mein Leben ist am Ende. Aber das könnte auch in irgendeiner Jugend- oder Kinderserie so eine Folge von irgendwas gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Outer Limits. Ja, ja, so ungefähr. Und vielleicht. Ah, es war nicht gruselig, glaube ich. Hat er gar nicht die Zukunft gezeigt, sondern die Vergangenheit und es war eigentlich ein VHS-Rekorder. No. Es war Be Kind Rewind. So, jetzt haben wir wieder völlig den Faden verloren. Wo waren wir? Er hat betrogen die werte Frau Großmutter und ist immer noch der Klassenletzte. Hat aber ein paar Mark in der Tasche. Sehr gut. Wow. Und was hat er mit dem Geld gemacht? Da warten wir noch nicht. Das haben wir tatsächlich noch nicht. Ja, gesagt. Aber lasst doch mal eure Kreativität spielen. Na gut, davon kauft er sich natürlich einen Revolver. Irgendwas mit Indianern. Nein, er kauft sich einen Kaninchenbock. Ist klar. Lass mich raten, er fängt dann an, Kaninchen zu züchten, um noch mehr Geld zu verdienen. Ja, möchte er, genau. Aber er hat dann sehr schnell ein sehr großes, schlechtes Gewissen und deswegen macht ihm das sehr schnell auch keine Freude mehr. Warum hat er ein schlechtes Gewissen? Hä, weil er seine Oma abgezockt hat? Okay, das... Ja. Aber warum hat er ein schlechtes Gewissen? Moment, ich dachte jetzt erst, jetzt kommt sowas wie, weil die Kaninchen in schlechten Umständen leben oder ähnliches. Ich zucke jetzt hier immer so ein bisschen zusammen, wenn ich im Augenwinkel sehe, dass jemand vorbeiläuft. Danke, ja. Dominik. Da kommt niemand, ach. Das macht mich jetzt ganz unruhig. So, Kaninchenbock. Nee, Kaninchenbock vorbei. Der Vater nimmt den Sohn jetzt noch einmal wirklich gehörig ins Gebet, ja, und ringt ihm das Versprechen ab, dass der Sohn sich künftig viel mehr anstrengen will. Und irgendwann, das verspricht er ihm in die Hand, will er als Offizier nach Hause kommen. Moment, der Sohn zieht los, irgendwie auf Militärschule? Oder ist es so ein, in Zukunft gehe ich irgendwann mal weg, geht zum Militär und dann werde ich Offizier. Ja, also so ist es eigentlich. Also alles er klar. Muss ja irgendwann mal weggehen, sonst kann er nicht zu Hause werden. Ja. Aber kurze Zeit später schickt der Papa ihn tatsächlich auch ins Internat. Ah, okay. So, in einer Badewanne bin ich Offizier. Und warum soll es auf dem Internat anders laufen? Ne? Auch da fällt er natürlich mit Pauken und Trompeten durch. Und so kehrt er etwas beschämt in den Ferien nach Hause zurück, wo er glücklicherweise feststellt, dass seine Eltern gerade verreist sind. Jetzt ist nur der Hauslehrer zu Hause und der hat die Befugnis, dem Felix eine Ferienreise zu erlauben. Kurze Frage, wie viele Geschwister hat er denn, dass sich ein Lehrer da lohnt? Also er hat auf jeden Fall noch einen Bruder. Okay. Habe ich, normal schreibe ich mir die Geschwister auf. Er hat einen Bruder, mindestens einen Bruder. Ja. Also der darf ihm eine Ferienreise erlauben, jedoch nur, wenn er mit einem halbwegs passablen Zeugnis nach Hause kommt. Also malt er sich eins? Naja, also sagt er halt, Zeugnis, ist ein Bombenzeugnis, aber es ist halt noch in der Post. Das reicht dem Hauslehrer. Und sie waren auch früher auch alle so leichtgläubig. Ich wollte sagen, das Lügen auch nicht erfunden worden. Ja, aber nee. Auf der anderen Seite, ich glaube, der hat auch einfach keinen Bock. Nee, der ist froh, glaube ich, wenn der irgendwie verreist. Und so kriegt er tatsächlich die Erlaubnis, dass er auf Ferienreise geht. Oh. Ja, und damit es auch Spaß macht, klaut er seinem Bruder noch 80 Mark. Und dann, wow. Und dann macht er sich, 80 Mark, alter Schwede. Dann macht er sich auf in Richtung Hamburg. Denn er hat überhaupt nicht vor, auf Ferienreise zu gehen, sondern er läuft von zu Hause weg, um sich seinen großen Traum zu erfüllen. Er fährt in die USA. Er möchte in die USA. Er möchte Buffalo Bill treffen. Der tatsächlich noch lebt zu dem Zeitpunkt? Sehr konkret. Ja. Ja, ja. Felix Graf von Luckner ist gerade einmal 13 Jahre alt. Okay. 13? Lernt er John Ford kennen? Aber er ist relativ groß für sein Alter. Okay. 13? Wieso John Ford? Nee. Er lernt Henry Ford kennen, aber das ist eine andere Geschichte. Das kommt später. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Was magst du noch eigentlich? Ich schaue nach dem Film, den ich im Kopf habe. Was habe ich gesagt? Robert Ford. Du hast John Ford gesagt. John Ford ist, ich meinte Robert Ford. Du meinst Robert Redford. Es gibt nämlich einen Film, der heißt Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ah. Und echt, ist das durch den Feigling Robert Ford? Ja, und den will ich nämlich schon immer mal sehen. Den habe ich geschaut, der war nicht so mega. Wollt ihn, weil der Regisseur, der das geregisseurt hat, heißt nämlich Dominik mit Nachnamen. Was ich relativ spektakulär finde, das ist, glaube ich, ein Neuseeländer. Und genau, der ist in Wellington, Neuseeland geboren worden. Und der muss voll schön sein, der Film. Aber den gibt es auf Amazon nur auf SD zum Leihen, was ich ziemlich bescheuert finde, für einen schönen anzuschauen. Ja, aber den habe ich entweder bei Prime oder bei Netflix gesehen. Den habe ich mal irgendwo gesehen. Jürgen, warum schweifst du so ab? Ich will doch jetzt wissen, was mit ihm passiert. Ich drücke mal noch auf Edit. Weil mich so irritiert, wenn alle mir in ihr Handy gucken. So, in Hamburg versucht er also erfolglos auf einem Schiff nach Übersee oder auch irgendwo anders hin anzuheuern. Und dazu streunert er den ganzen Tag im Hafen rum und quatscht alle Seemänner voll. Und natürlich lügt er, wenn er nach seinem Alter gefragt wird. Ja, klar. Und es hilft ihm aber nichts, weil er ja trotzdem offensichtlich noch minderjährig ist und keinen Erlaubnisschein oder irgendwelche anderen Papiere seiner Eltern irgendwie vorweisen kann, nimmt ihn keiner mit. Außer er geht jetzt in so eine Box, nagelt die von außen zu und isst ein paar Spaghetti. Ja, könnt ihr mal probieren. Schöner Scheiß. Der Philipp versucht immer noch rauszufinden, in welche Folge es passen würde. Ach nö, noch irgendwie mache ich einfach ein bisschen Quatsch, aber... Dann aber trifft Felix auf Peter Brümmer. Einen alten Seebären, der den Jungen nach anfänglichem Zögern schließlich unter seine Fittiche nimmt. Von Peter lernt Felix die Grundlagen der Seefahrt, also hauptsächlich so ein bisschen rudern, glaube ich, und so ein bisschen Knoten knüpfen. Und der ist es auch, der ihm schließlich eine Anstellung auf der Niobe verschafft, einem russischen Vollschiff. Vollschiff ist ein Segelschiff. Du Vollschiff. Das läuft zwar nach Australien und nicht in die USA aus, aber man kann ja auch andersrum nach Übersee fahren. Also, es gibt ja auch bayerische Cowboys. Geht auch möglichst schnell. Gibt es auch australische. Stimmt. Wer war das? Nicky? Ja. Juli, ein bayerischen Cowboy. Aber es gibt tatsächlich australische Cowboys, fällt mir mal gerade auf. Das ist jetzt nicht so absurd. Bevor es losgeht, aber warum heißt denn eigentlich Cow und nicht Sheepboys? Und mal noch Klugscheißer-Modus an. Buffalo Bill ist kein Cowboy. Denk mal drüber nach. Bevor es losgeht, verhilft Peter Felix noch zu einer Seekiste und der notwendigen Grundausstattung, also hier so ein bisschen so ein Regenmantel und sowas, und zu einem neuen Namen, denn als Felix Graf von Luckner kann der Knirps ja unmöglich als Schiffsjunge irgendwo anheuern. Willkommen an Bord, Phylax Lüdecke. Lüdecke, das finde ich gut. Immer gut, sich einen Namen mit Umlaut zu geben, wenn man in die USA reist. So wie, ich musste ewig nicht, bis ich irgendwann mal ein Interview gesehen habe oder irgendwas im Radio gehört hatte, dass Motorhead einfach Motorhead heißt. Ich habe immer gedacht, die heißen Motorhead oder so, weil die ja diese sinnlosen, die heißen ja auch tatsächlich Heavy-Metal-Umlaute haben. Also diese Punkte einfach willkürlich auf irgendwelche Vokale draufpacken. Aber ich dachte, bei denen verschluckt man so Motorhead. Nee, also es gibt ja lauter Bands, die lauter Punkte irgendwo drauf haben, Hauptsache sinnlos, weil dann schaut's härter aus und ein wenig deutsch und so. Ja, Pünktchen machen immer härter. Ja. So wie du sagst, nicht. An Bord herrscht großes Sprachwirrwarr, in dem sich Phylax anfangs nur schwer zurechtfindet. Wäre meine nächste Frage, was ist denn da so die Bordsprache? Naja, auf einem russischen Schiff, unter Umständen auch Russisch. Mhm. Also da kommen Leute aus allen möglichen Nationen zusammen. Ja, Deutsch spricht eigentlich keiner. Der Steuermann nimmt sich aber trotzdem dem Neuling an und kann ihm mit ein paar Brocken Englisch so ein bisschen hier durch den Tag helfen. Mhm. Und gerne auch mal mit dem Fausthieb auf die Nase, wenn er nicht richtig spurt. Das kennt er ja schon von Papa. Das kennt er ja schon. Oh yeah. Also der ist ja auch ein harter Gnotzen. Ne? Also der ist groß und kräftig. Ach, und Gnotzen. Für sein Alter. Ein schönes Wort. Noch vor Ende seines ersten Tages auf See. Ihr könnt jetzt nicht sehen, dass ich bei Aufsee Anführungszeichen gemacht habe, denn die Niobe ist noch nicht mal von der Elbe runter. Also, läuft ja davon. Also noch vor, nein. aber noch vor Ende seines ersten Tages auf See bekommt Phylax zwei ehrenvolle neue Aufgabenbereiche übertragen. Also er macht sich so gut, dass er schon seinen eigenen Verantwortungsbereich an Bord kriegt. Sagt mir, dass die Toilette eins der beiden Sachen sein wird? Das Ausmisten und Putzen des Schweinestalls mitsamt der Bewohner sowie das Reinigen der zwei Apotheken an Bord. Und mit Apotheke meine ich Lokus. Und mit Lokus meine ich Donnerbalken. Und mit Donnerbalken meine ich Scheißhaus. Warum sagst du Apotheke? War das ein Begriff wirklich dafür, Mann? Ja. Ah. Nein, das habe ich mir ausgedacht, okay. um euch zu verwirren. Für was hältst du mich eigentlich, Philipp? Natürlich. Jetzt sagt du Dummbeutel. Sagt er wieder nichts mehr. Ja, was soll ich denn sagen? Ihr müsst jetzt mal kurz das Programm füllen, denn ich würde gerne einen Schluck Bier trinken. Ist schon ein bisschen absurd, dass das Wort Apotheke ausgerechnet fürs Scheißhaus benutzt wird, weil eine Apotheke ist ja eigentlich etwas, was eine hohe Tat der Menschheit sein sollte. Aber es dient der Genesung. So. Es ist ein Ort, wo man seine Genesung frönt. Komm du vielleicht. Mal in mein Alter. Ich guck mal was Wikipedia, komm, mach mal, ich guck mal was Apotheke bei Wikipedia so. Da gibt es noch nicht mal eine Mehrdeutigkeit. Aber zumindest das ist ja Wort verrückt. Po kommt dir drin vor. Wortursprung. Das war klar, das ist so ein Gottschütter quält. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Apotheke. Apo ist ab oder weg. Ja, von daher kann man sich das gut erklären. Theke ist Kasten, Abstellraum, Vorratskammer, Behältnis, Ladentisch, Theke von Titenei, also von Setzen, Stellen oder Legen. Oh ja. Also ja, Ablage, Abstellen. Okay. Kann man irgendwie sich erklären. Tatsächlich steht hier überhaupt nichts von Klo auf Wikipedia. Die kennen sich immer überhaupt nicht aus. So, das war auf jeden Fall auf dem Schiff so. Das glaube ich dir jetzt einfach. Vielleicht war es auch nur auf diesem Schiff so. Vielleicht ist es auch nur in diesem Buch so. Vielleicht war es ein russischer Begriff. Okay. So viele Fragen. Die Äquatortaufe ist ein Highlight im Leben eines jeden Matrosen. Denn erst danach darf er sich auch wirklich Seemann nennen. Oh ja. Wobei das Highlight eigentlich eher für alle Umstehenden ist, als für die Betroffenen selber. Ich hoffe, dass die Folge nicht einhergeht mit den gestrandeten Seemännern. Wir schauen mal. Ja. Die sind ja nicht gestrandet, das war ja deren Problem. Ja, stimmt, du hast recht. Nee, aber wie schön eigentlich, man merkt jetzt echt irgendwie so diesen reichhaltigen Schatz, aus dem wir da langsam schöpfen können, in welche Richtung es wohl geht. Da werden wir nächste Folge mal noch näher drauf eingehen. Also für so eine Seemannstaufe verkleiden sich die Seemänner als Dämonen, die dann irgendwie aus dem Wasser steigen. Was? Ja, die verkleiden sich und klettern dann halt so über die Reling und dann wird wahnsinnig viel gesoffen und die Täuflinge werden ganz hart fast und mit einer Teerquaste und irgendeiner Kleisterpampe so lange malträtiert, bis ihnen Mund und Augen brennen, die Nasenlöcher verkleben und die Luft ausgeht. Wie schön, dass es überall so nette Initiationsriten gibt. Ein total witziger Brauch, ja. Und dann, ja, gibt's noch ein paar Mal so Kopf unter Wasser tauchen und so. Und, aber kurze Frage, ist es tatsächlich irgendwie glaubensreligiös irgendwie verwandt aufgeladen oder ist es einfach so ein, das ist der große Spaß der Seemänner? Naja, also das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, aber der Glaube der Seemänner ist ja schon ein sehr eigener. Da gibt's ja wahnsinnig viel Aberglauben und wahnsinnig viel so Bräuche und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch sowas wie, naja, wir müssen die Dämonen der See irgendwie dadurch beruhigen, dass wir halt nur echte Seemänner an Bord haben oder keine Ahnung. Ich glaube, da schwingt auch ganz viel, ich muss den Scheiß ertragen, also musst du auch mit. Und es ist aber halt auch wie in jeder so Burschenschaft, wie in jeder Ortsburschengruppe, so es ist halt immer die neu dazukommen, die müssen halt das aushalten, damit du halt sehen kannst, ob die was taugen. Ich habe eine Studentengemeinschaft gehabt, die White Fumpers, und wir hatten eine Initiation. War die eine schlagende oder eine nicht schlagende? Ja, pass auf. Du musstest ein Weißwurstfrühstück ausgeben. Okay. Und dann ein Stamperl Weißwurstwasser trinken. Ja, okay, ein Stamperl voll ist ja echt. Ja, das ist aber auch echt ganz schön eklig. Ja, Stamperl ist doch so ein Schnapsglas voll, oder? Ja. Ja, also das schon, würde ich dir aus Quatsch bäh. Einfach so machen. Okay. Von welcher Band war nochmal Wurstwasser? Mundstuhl. Nein. Das war von Repulli. Nee. Ich bin mir relativ sicher, dass es von Mundstuhl ist. Also ich kenne es auch von Mundstuhl. War das nicht diese... Denn wir sind Wurst. Wasser. Stimmt, du hast recht. 2-1, wir haben sowieso recht. Ja. Wenige Tage später erfährt Phylax eine Art zweite Taufe. Er klettert oben in den Segeln herum und beim Versuch, dem Kapitän mit seinen jüngst erlernten Fähigkeiten zu beeindrucken, verliert er dort oben den Halt und geht über Bord. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass so ein Segelschiff in voller Fahrt schwer mal einfach so zu bremsen ist. Und es kommt dazu, dass auch noch ziemlich hoher Wellengang gerade ist. Und deswegen ist die Niobe ratzfatz außer Sicht. Ja. Felix strampelt jetzt im Wasser rum. Ja, er zieht sich irgendwie seine Jacke gerade so aus, strampelt seine Stiefel weg. Das ist alles irgendwie viel zu schwer. Ja. Und jetzt schalten wir live hinüber zu unseren Freunden vom High Alarm Podcast. Hallo. Und zugeschaltet ist uns... Du bist ein paar Sekunden zu früh dran. Also er strammelt erstmal hier alles weg, um nicht direkt abzusaufen. Und trotzdem, er wird halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig müde. Das ist sau anstrengend. Haben die Leute mitgekriegt, dass er von Bord ist? Okay. Der hat da vom Köpten rumgeturnt, also das hat jeder gesehen. Okay. Er ist relativ prominent darunter gesegelt. Aber er ist da jetzt ein paar Minuten im Wasser und es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ja, ist kalt Stunden, und anstrengend. Und dann stößt er mit dem Fuß plötzlich gegen was. Was? So, ja. Hallo, gerade sagst du es noch? Hi. Hi, Alarm. Oder hat er sich eingebildet? Er weiß es nicht. Er ist sich nicht ganz sicher. Wo er sich relativ sicher ist, ist, dass zeitgleich von oben die Albatrosse auf ihn herabstürzen. Ja, der eine pickt ihm die blutige Wunde in die Hand. Wow! Und also er ist schon ziemlich verzweifelt, ja, hier in seinem Wassertreten. In seiner Situation. Und dann stößt nochmal was gegen sein Bein und es geht eine Ewigkeit gefühlt. Und dann plötzlich taucht ein Ruderboot auf, hinter dem Wellenkamm. Jetzt haben tatsächlich der Steuermann der Niobe und 6 Matrosen sich in ein Ruderboot geworfen und sind zu ihm hingepaddelt. Und sie haben ihn aber auch nur gefunden, weil diese Albatrosse über ihm gekreist sind. So, also das ist, weil die halt so schnell, dass die Geier schon so weit weg waren. Und trotzdem ist es schwer, ihn überhaupt zu bergen. Also ihn kriegen sie an Bord, das geht, aber dann aus dem Beiboot wieder zurück an Bord des der Niobe zu kommen, ist sauschwer. Also sie müssen quasi beide Boote schaukeln und sie müssen genau im richtigen Moment, wenn Reling und Boot auf gleicher Höhe sind, irgendwie versuchen rüberzuspringen. Und das ist gar nicht so einfach. Felix schafft's. Bricht aber sofort auf Deck zusammen und muss erstmal irgendwie in der Kabine irgendwie notversorgt werden. Er kommt dann nach einiger Zeit wieder zu sich, erfährt zum Glück, dass alle anderen auch das Manöver überlebt haben, was schon mal ganz gut ist. Das Beiboot allerdings ist an der Bordwand zerschellt. Das wird teuer. Trotzdem macht niemand an Bord großes Aufhebens um den Vorfall. Irgendwann noch später findet Felix raus, dass der Kapitän ihn eigentlich auch schon aufgegeben hatte. Also der Kapitän wäre einfach weitergefahren. Er hat es allein dem Steuermann und den freiwilligen Matrosen zu verdanken, dass sie ihn aus dem Wasser gezogen. Das ist aber nicht nett vom Kapitän. Naja gut, der ist halt Realist, ne? So, also die Chancen, den da wieder rauszuziehen, waren jetzt gering. Nicht so groß, dass sie den überhaupt finden, war eigentlich bei den Wetterbedingungen schon. Aber so weit weg von irgendeiner Küste können sie ja gerade nicht sein, wenn da noch Albatrosse unterwegs sind. Ja gut, aber was hilft dir das, wenn in den nächsten paar Kilometern eine Küste ist bei so einem Wellengang und hast du trotzdem keine Chance? Ja. Bin ich bei dir. Also ich weiß auch gar nicht, wo genau das war, aber sie sind zumindest schon mal am Äquator vorbei. Ja. So, also sie dümpeln weiter. Irgendwann kommen sie tatsächlich auch in Australien an. Und da geht Phylax dann von Bord, um sich erstmal die wilden Ureinwohner anzusehen. Also er reist ein bisschen durch Australien, verdingt sich da als Tellerwäscher unter anderem, auch als Tagelöhner. Er bandelt unterwegs mit Mädchen an und hat insgesamt eigentlich eine ziemlich spannende, ziemlich aufregende. Wie alt ist er gerade? Naja, er dürfte jetzt vielleicht 14 sein. Okay. Also er ist jetzt noch nicht wesentlich älter geworden. Ja. Einmal in Australien stolpert er in eine Veranstaltung, die man am ehesten als Mischung aus anonyme Alkoholiker und wunderheiler Wanderprediger beschreiben kann. Also irgendwie so ein Zelt, wo irgendwie einer auf der Bühne steht und irgendwie den Leuten den Alkohol auszutreiben. Mhm. Und fragt mich jetzt bitte nicht wie, aber vermutlich aufgrund der Sprachdifferenzen landet irgendwann der Felix auf der Bühne, wo ein Mann sich dann lautstark damit brüstet, dass er einen deutschen Grafen vom Dämonen Alkohol erlöst hat. Was? Okay. Ich sag, frag mich nicht wie, aber Moment, also brüstet er sich, dass er den Felix, der gerade auf die Bühne ist, erlöst hat, oder? Genau, von seiner Alkoholsucht. Okay. Die er gar nicht hatte. Und eigentlich würde er auch nicht sofort immer rausrücken, dass er Graf ist, oder? Hat er erzählt, er das recht frei, wenn er schon den Namen geändert hat? Ich glaube, in der Situation kam es tatsächlich raus, aber du hast recht, er rennt normalerweise jetzt dann zumindest, wenn er nicht damit hausieren drum. Wenn er auf See ist oder eine Anstellung sucht, dann rennt er damit nicht rum. Aber in dem Fall kam es tatsächlich raus. Fragt mich nicht wie. Also ich habe die Story war so konfus. Aber das ist ja so eine absurde Logik wie der klassische, oh, dieser Stein hier hilft gegen Löwen. Hä, wie? Ja, siehst du den Löwen hier? Nee, siehst du, der hilft. Ja, so ungefähr war es auch. Also er ist da irgendwie auf die Bühne gekommen und das war ja eh so ein schäbiger Bühnenprediger. Ich wollte sagen, das ist halt wie mir die Lust auf Bier auszutreiben. Das ist halt. Ja, schau, wir haben den Philipp heute auch vor dem Dämonenalkohol befreit. Ja. Und den Löwen habe ich auch vertrieben. Darauf Prost. Blub, blub, blub. Eine Weile danach verschlägt es ihn in die Heilsarmee, wo er erst Flugblättchen verteilt, später dann die Flugblättchen chefredaktioniert. Und noch später als Leutnant immerhin schon ein paar Schritte in Richtung der versprochenen Offizierslaufbahn gemacht hat. Naja, in der Heilsarmee. Mm. Aber die Sehnsucht nach Buffalo Bill und nach der See ist groß in unserem jungen Grafen. Ach, jetzt auch nach der See? Okay. Naja, hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Seewasser. Salzwasser. Am Hafen wird er zwar nicht direkt auf einem Schiff angestellt, aber zumindest von einem Fakir aufgegabelt, der ihn dann eine Weile als Gehilfe beschäftigt. Hey, wie das jetzt auch schon wieder wie so ein absurder Comic ist. Und jetzt kam der Fakir. Also ich habe ja am Anfang diese Reizwortgeschichte mit der Trompete und dem Schmalzbrot vorgelesen und ein bisschen ähnlich hier. Klar. Ja, ja. Also ich musste sehr, sehr stark eindampfen, ja. Und ich bringe euch jetzt wirklich hier nur mal so ganz knapp die Highlights aus seinem sehr, sehr langen und sehr, sehr bunten Leben. Ja. Ihr könnt gerne mal seine Biografie lesen. Also es ist auch wieder, er wird noch lange leben und immerhin irgendwann eine Biografie schreiben. Ja, so viel sei verraten. Das sind jetzt wirklich nur so ein paar. Ich versuche da relativ schnell durchzukommen, denn sonst sitzen wir, glaube ich, übermorgen noch hier. Ja, ich habe Zeit. Echt? Ja. Ich nicht. Der Dominik kennt schon seit einer halben Stunde. Also, beim Fakir. Ja, das ist jetzt zwar nicht das, was er sich vorstellt, aber es gibt Geld, also will man da ja nicht allzu wählerisch sein. Sekunde. Fakiriert er sozusagen rum oder geht er mit ihm umher oder ist er für ihn Assistent? Naja, er ist so ein bisschen der Assistent, aber er lernt dann auch so ein paar Tricks. Also Also jetzt so ein Show-Fakir, ne? Also kein. Ja, ja. Okay. Ist das ein offizielles Verb? Fakirieren? Nein, aber ich liebe es, denn die Schweizer machen hier für uns Deutsche gefühlt alles zu einem Verb. Also da sagt man, es wird ja auch nochmal anders gebildet, da gibt es ja auch das wunderschöne Wort parkieren, wo unser eins sagt, man parkt oder man packt ein. Die sagen, sie parkieren. Und ich finde es so schön, dass man das gerne ja auch andere ganz, Sachen übertragen. Also meine Tochter sagt, es gibt ja den Trockner und dann ist es logisch, weil das andere ist ein Nassner. Ja, oder der Wäschner, ne? Wäre total logisch. Die Vergangenheitsform, die Kinder so bilden, finde ich auch am allerliebsten. Ja, aber das ist so schön, weil das ist eigentlich einfach nur das Ganze logisch durchgezogen. Ja. Ihr könnt euch vielleicht denken, auch die Anstellung bei dem Fakir währt nicht allzu lange, denn Felix braucht wieder Wasser unterm Kiel. Ja? Statt Nagel unterm Hintern. Ja. Er heuert dann an Bord einer klapprigen Barke unter dem Kommando eines englischen Küstenschiffers an. Ich meine, mit einem Küstenschiffer kommt man nicht in die USA. Aber immerhin hat er zumindest mal wieder ein Schiff unterm Hintern. Ja, und über Bord zu gehen ist nicht ganz so hart, glaube ich. Man kann vielleicht ja, sich leichter bis ans Ufer retten. Ja. Aber wer weiß, was da so in Australien in den Flüssen alles irgendwie rumfleucht. Wird es vielleicht auch nicht unbedingt. Ein wilder Dingo. Oder genau, ein das mein, Schnabeltier. Das meinte ich. Ein Schnabeltier. Bei einer Kneipenschlägerei wird dann ein Boxer auf den Grafen aufmerksam, der inzwischen schon zu einem richtig stämmigen und mutigen Burschen herangewachsen ist. Also ich schätze mal, er ist vielleicht jetzt so 17 oder so. Der Boxer gibt ihm dann auch ein paar Stunden Unterricht und es dauert gar nicht lange, bis Phylax seinen Lehrer niederstreckt und damit seine Boxausbildung quasi offiziell beendet. Er macht dann noch... Sekunde, also ist er noch auf diesem Schiff unterwegs oder ist jetzt davon wieder runter? Naja, das war ja nur ein Küstenschiff, ne? Er ist da ein bisschen Land auf, Land ab, so. Er ist noch in Australien. Und ja? Wie lange hat es mit diesem Boxer gedauert? Naja, das ist nicht sehr lang. Das ging wahrscheinlich über Wochen. Ja, Wahnsinn. Er macht da noch ein paar Kämpfe für den Boxclub, wo er ausgebildet wurde, aber dann hat er offensichtlich Hummeln im Hintern. Ja. Dann zieht er weiter. Es gibt noch die eine oder andere komische Anekdote aus dieser Zeit, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das würde wirklich den Rahmen sprengen. Ich sage euch noch nicht, wie die Autobiografie heißt. Das wird euch zu viel Hinweis geben. Jedenfalls landet Felix irgendwann mit einem geklauten Fischerboot schlussendlich doch im gelobten Land. Er hat es geklaut oder jemand anderes? Er ist mit einem Fischerboot von Australien nach USA? Nein. Er ist auf Umwege schon dann nach Nordamerika und dann irgendwann von Kanada aus. Wie gesagt, es ist einiges passiert in seinem Leben, auch jetzt in der Zwischenzeit. Aber irgendwann, Tatsache, er landet an der Westküste von Amerika in einem geklauten Fischerboot. Und so richtig aufrecht ist er ja auch nicht nur unterwegs. Das ja, wenn er ein Boot klaut. Nie jemand behauptet. Na gut, aber er hat jetzt auch nicht seinen Lebensunterhalt nur mit krummen Dingern und Diebstahl und Ähnlichem verdient. Nur seine Kaninchenzucht. Was denkt eigentlich die Familie gerade zu Hause? Suchen die den nicht? Oder ist es so ein, weggelaufen, keine Ahnung, wo er hin ist? Ich weiß nicht. So, er ruft ja nicht zu Hause an, um zu fragen. Ja, und ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein bisschen schwierig, in der Zeit da irgendwie mal jemanden zu suchen, ne? Ja, ist nicht ganz so einfach. So, er steht jetzt an der Westküste, aber er will ja zu Buffalo Bill und der ist eher so im Landesinneren, sag ich mal, so Richtung Denver, mal ganz grob. Das ist ein Fußmarsch. Wo ist denn Denver ungefähr in den USA, wenn man sich so vorstellt? Irgendwo im Landesinneren. Weißt du nicht, wo Denver ist? Naja, ich. Wo ist denn Denver? In Colorado. Das ist schon noch eher links. An der Westseite, ja, also noch nicht zentral, aber im Süden etwas links, würde ich sagen. Ich will es ja bloß für das Bild, wenn jetzt jemand im Auto sitzt und fährt, einfach ein bisschen Bild malen. Das Bild, das ich gerade zeichnen wollte, ist, dass er da an der Westküste steht und man sagt ihm, also grob in diese Richtung findest du Buffalo Bill und er latscht los und er hat ungefähr 1300 Meilen Fußmarsch, so bis Denver. Mhm. Und das hat er gemacht? Ja. Ach, Schmarrn. Wow. Alter Vater. Und in welches Jahr schreiben wir gerade? 1894. Wow. 97. Ja, knapp. So, kurz vor 1900, würde ich sagen. Er kommt in Denver an, nach einem 1300 Meilen Fußmarsch. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das ist ja jetzt auch nicht so weit. Ein paar Wochen. What the hell? Vielleicht auch Monate. Jedenfalls kommt er da an und stellt fest, Buffalo Bill ist gar nicht zu Hause. Der ist auf einer Tour durch, ratet die mal. Die USA oder Europa? Die Westküste. Deutschland. Ja, nee, der ist gerade so, Buffalo Bill ist ja so einer der berühmtesten Häuptlinge, den es so gibt. Der wurde dann ja auch fleißig irgendwo in irgendwelchen Zirkus und sonst wo rumgereicht und der tourt gerade durch Deutschland. Okay. Blöd. Was soll's, denkt sich Phylax und marschiert einfach weiter die restlichen 4000 Kilometer in Richtung Ostküste. Was? Ja, naja, wenn man schon mal da ist, dann schaut man sich doch ein bisschen das Land an, oder? Bisschen spazieren gehen. Also er trifft dann auch auf so eine Bahnstrecke und läuft dann so mehr oder weniger der Bahnstrecke entlang, die ja relativ gerade so durchs Land geht. Und hüpft er da auch hinten in offene Züge rein, isst eine Dose Bohnen und liegt irgendwo im offenen Wagen? Nee, aber es gibt tatsächlich den einen oder anderen Zugführer, der ihn dann mal ein Stückchen mitnimmt. Und wie genau ernährt er sich da in der Zwischenzeit? Naja, so macht immer so Tagesjobs. Ja, oder? Er ist so ein Tagelöhner. Ja. Er hilft mal irgendwo auf der Farm aus oder kriegt irgendwo mal was zugesteckt von so einem Zugführer. Oder ist er allein Schuh? Er schlägt sich so ein bisschen durch. Boah, krass. Ich muss da immer an den Lucky denken. Das ist eine der Personen, die bei Bares Ferraris mitmacht. Das ist so ein kleiner, stimmiger Bayer. Kennt ihr den zufällig? Nee. Ja. Also der ist auch eher so bekannt dafür, dass der dann erst so und so, ja, das kann man doch nicht machen, das ist mit 30 Euro, da haben sie Geld, das nehmen sie das mit. Also er redet, das ist der Typ, der auch immer in eher so außergewöhnlichen Klamotten unterwegs ist. Und über den, ich weiß schon, über den würde sich auch mal, ich sag mal, in 20 Jahren oder 50 Jahren, hoffentlich lebt er noch lange, mal eine Folge lohnen. Denn der hat verrückterweise, so lange. Ja, auch das, denn der hat mich was völlig Beknacktes gemacht oder verrückt. Der ist nach Rom gelaufen auf den Händen. Das hast du schon erzählt. Ach Mensch, habe ich schon erzählt. Ich fange mich schon an zu wiederholen. Wir müssen langsam mit dem Podcast aufhören. Sollen wir jetzt rein? Und was der für Handschuhe verbraucht hat, das frage ich mich auch. Soll ich auf Stopp drücken? Na, alles gut? Na, also, er marschiert nach New York. Ja. Ja, soweit waren wir. Glaubt ihr mir das jetzt? Nach New York. Dominik schaut immer noch so ungläubig. Er war noch niemals in New York? Doch, dann schon. Da macht er auch dann so ein paar Tagelöhnen-Jobs. Unter anderem putzt er Klinken im Majestic, was ich echt schön finde, dass es halt wirklich eine Zeit gab, wo es einen dedizierten Klinkenputzer gab. Der Majestic ist ein Hotel. Das ist ein großes Hotel und dort trifft er auf sehr viele Selfmade-Männer. So, und das ist was ihn ganz, ganz arg, das lässt ganz viel Eindruck bei ihm. Ja. Das inspiriert ihn sehr, sehr stark. Kurze Frage, ist das Klinkenputzen, oder welches Metall war das damals? Messing. Ist das auch so? Ah, okay. Ja gut, das läuft gerne an, ne? Genau. Also da gab es wirklich Leute, die von vorne bis hinten durchs Hotel gelaufen sind und denen fertig waren. Ja klar, und der Name ist ja dann auch echt einleuchtend, dass du den für Hausierer und Ähnliches nutzt, weil du halt die ganze Zeit in der Tür stehst. Finde ich gar nicht, weil die drücken auf die Klinge und fassen überhaupt keine Klinge. Ja gut, aber für die Person, die jetzt im Hotel residiert, die da mal reingeht als Gast. Ach so. Ich habe nie verstanden, warum die Klinkenputzer und nicht Klingelputzer heißen, so die Vertreter, die so von... Na gut, weil die ja die ganze Zeit sozusagen an den Teilen drehen oder sozusagen die ganze Zeit in der Tür ja eigentlich stehen, weil du musst ja von beiden Seiten putzen. Nein, aber die Leute mit Klinkenputzen, das sagt man doch, wenn so ein Vertreter von Haus zu so der Vorwärter. Genau, ist halt wahrscheinlich der Begriff älter und ist, als eine Klinge installiert ist in einem durchschnittlichen Haus. Ja, aber ich habe als Kind immer gedacht, das müsste doch Klingelputzer heißen, weil die drücken doch jetzt auf Klingeln. Als ja, deinen überlegenen Intellekt noch. Ihr versteht mich einfach nicht. Nein, ich verstehe dich schon, aber ich möchte dir halt zu bedenken geben, dass es sogar noch besser passt, weil deren Job es ja nicht nur ist, die Leute rauszuklingeln, sondern dann auch immer so in der Tür zu stehen. Es gibt ja auch da gibt es auch noch andere Begrifflichkeiten. Den Türsteher, ja. Das ist aber nein, das ist was anderes. Aber der steht ja dezidiert nur auf einer Seite. Bei der Überfahrt zurück nach Europa kommt Felix nach einer Reihe unglücklicher Unglücke nur ganz knapp mit dem Leben davon. Also, Moment, kurze Frage. Fährt er zurück nach Europa, um Buffalo Bill zu treffen? Nein. Okay. Der Käse ist gegessen. Der Kessel ist geflickt, ja. Nee, also wie gesagt, ich springe sehr, sehr stark. Ja. Also, bleib bei mir, es lohnt sich, ich verspreche es. Also, irgendwann zieht sie ihn wieder zurück in Richtung Heimat und also es ist eine ziemlich heftige Überfahrt, wo ganz, ganz viele aus der Mannschaft unterwegs an Krankheit, an Dehydrierung sterben, wo die Vorräte ausgehen, also wo wirklich er nur sehr, sehr knapp mit dem Leben davon kommt. Er erholt sich, ich glaube, er landet in England an, muss dann auch eine Weile irgendwo im Lazarett irgendwie liegen oder im Krankenhaus, wie auch immer man das dann in der Zeit nennt. Wenn es nicht militärisch ist, ist es dann ein Lazarett. Egal. Er erholt sich und kehrt zurück nach Deutschland. Den Plan, hier habe ich stehen, den Plan Buffalo Bill zu besuchen, den hat er unterwegs irgendwann verworfen. Er merkt aber, dass das Fahren zur See das Eigentliche ist, was ihm ans Herz gewachsen ist. Sagt jetzt mal bei seiner Family wieder Hallo. Er überlegt, ob er das machen soll. Er überlegt, was er weiter anstellen soll jetzt. Er ist inzwischen Vollmatrose, also richtig ausgebildeter Matrose. Mm. Er hat 1000 Mark in der Tasche, die er sich durch verschiedene Sachen, auch durch verschiedene Dings auf See irgendwie verdient hat. Aber er hat das Versprechen an seinen Vater ja noch nicht eingelöst. Also beschließt er für sich. Wow, dass nein, das auch so steht als Lebensziel. Kann noch nicht wieder nach Hause. Auch hier muss ich meinen obligatorischen Hinweis bringen. Ne? Ich habe das alles aus seiner Biografie. Natürlich. Mit Vorsicht. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Ich werde es am Ende noch mal kurz ein bisschen einordnen. Aber für den Moment überlasse ich ihm das Wort. Also, er beschließt, ich habe mein Versprechen noch nicht eingelöst. Ich kann noch nicht zurück nach Hause. Also bleibt er erstmal zurück in Hamburg, wo er eine Karriere als Schauboxer auf der Kirmes nach einem Abend direkt wieder beendet. Also er schlägt quasi den Schauboxer K.O. und dann wollen sie ihn anheuern und das lehnt er aber ab. Ja. Der Ruf der See ist stark. Er fährt nochmal für ein paar Jahre um die Welt, mit dutzenden verrückten Geschichten, mit chilenischen Gefängnissen, mit beinahe Beinamputationen, mit mehrmonatigem Bettlerdasein auf Jamaika, mit einer Zeit als mexikanischer Widerstandskämpfer, als Gaucho, als leitender Bahnbauarbeiter und als Geflügelzüchter. Jetzt bin ich aber mal mega gespannt, wenn du das alles weglässt, was jetzt kommt. Und das alles noch vor seinem 22. Geburtstag. Okay. Ja, also er hat einiges erlebt. Im Jahr 1903. Oh, jetzt sag mir, ich hab dann einfach mit 25 seine Autobiografie und ist mega gestopft und voll. Im Jahr 1903 kehrt der junge Graf wieder mal zurück nach Deutschland. Diesmal, um eine Steuermannsausbildung in Lübeck zu machen. Aber er hat immer noch nicht den Titel und kann deswegen immer noch nicht nach Hause. Naja gut, er ist ja auch nicht beim Militär, also wird es schwer, irgendwie zum Offizier zu werden. Ja. Ne? Das mit dem Lernen, das fällt ihm immer noch schwer. Das ist immer noch nicht seins. Aber er hat jetzt immerhin die richtige Motivation, sodass er es tatsächlich dann recht schnell auch durchs Examen schafft. Hey, ja. Aber damit nicht genug. Er hängt gleich noch eine Kapitänsausbildung hinten dran und dafür geht er jetzt tatsächlich auch zur Marine. Zwischendrin leitet er noch für ein paar Wochen eine Bar, aber dann geht er seine Kapitänsausbildung an und zur Marine. Man hat so ein bisschen das Gefühl, der weiß nicht so recht, wohin mit seiner Energie, dann macht er einfach alles. Ja, aber eigentlich weiß er, das finde ich ja das Coole, eigentlich weiß er genau, was er will. Ja. Ja. Okay, er ändert es zwischendurch mal kurz, aber eigentlich kommen halt ständig Sachen dazwischen. Eigentlich, aber er lässt sich einfach keine Chance entgehen, mal irgendwas auszuprobieren. Ohne Witz, so geht es mir ein bisschen gefühlt mit Hobbys und Sachen in meiner Freizeit. Warst du auch schon mexikanischer Widerstand? Nee, das ausnahmsweise nicht, aber ich würde am liebsten einmal alles machen, gefühlt. Also so, wenn ich mir so ein VHS-Programm anschaue, denke ich mir. Ich suche noch Leute, die mit mir Gleitschirm fliegen im Frühjahr. Der Simon aus meiner Reizwortgeschichte und ich, haben uns heute überlegt, ob wir uns tatsächlich mal anmelden für einen Einführungskurs Krav Maga. Was ist das? Das ist der Kampfsport der israelischen Regierung. Wow, okay. Also ich weiß nicht, ob die Regierung das, aber das ist quasi so, was der Mossad auch macht. Und in Israel kann das wohl jedes kleine Kind so ungefähr. Okay. Aber suchst du jemanden, der einmal mitfliegt oder dauerhaft? Nö, ich habe mich da angemeldet und ich ziehe das jetzt durch und ich freue mich, wenn ich es nicht alleine machen muss. So. Ja, ja. Das, also ich war ja schon in den Lüften, ich habe quasi Luft geleckt. kann man das so sagen? Luft geschnuppert. Luft geschnuppert. Ja, also hier. Nee, aber ich würde am liebsten alles machen. Ich hätte auch gern noch 10 Stunden pro Tag mehr Zeit für Spaß und Hobbyprojekte. Ich verstehe gar nicht, wenn Leute, oder ich kann es nicht so gut nachvollziehen, wie man sagen kann, dass man gar nichts Interesse hat. Ja, schwierig. Bei der Marine. In the Army. Bei der Marine. In the Navy. In the Navy. You can sail the 7 seas. In the Navy. Nee, ja, auch. Aber er muss erstmal ein Pflichtjahr absolvieren. Also so eine Art Grundausbildung, ja, zu der er auch Infanterie dient. Infanterie, das ist das schwierigste Wort schon immer gewesen. Ey. Mein Leben lang kann ich das nicht richtig aussprechen. Infanterie. Wir haben seine Schwachstelle gefunden. Aber du kannst auch einfach Infanterie sagen. Infanterie. Und also er muss hier an Land quasi Dienst an der Waffe, so erstmal Grundausbildung. Und er landet in einer Kaserne, wo er mit Hilfe seines Onkels Fritz, der ganz zufällig dort Admiral in der Kaserne ist, wie er dann rausfindet. Was für ein Zufall. Der Onkel Fritz klingt wie ein Land, das über Deutschland spricht. Ja. Naja, das ist so ein klassischer Name, den ein Amerikaner einem Deutschen geben würde. Ja. Ach so, Your Uncle Fritz. Ich muss da immer an das Heinz-Erhardt-Gedicht. Ist es Heinz Erhardt? Ist es wirklich Heinz Erhardt? Ja, ich glaube, es ist Heinz Erhardt. Vom alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist zum Beispiel nicht bekannt, dass die Bratkartoffel er erfand. Drum heißen sie, das ist kein Witz, Pommes Fritz. Das muss Heinz Erhardt sein. So ja, das klingt schwer nach Heinz Erhardt. So schön. Da muss ich immer dran denken, wenn ich Fritz, Onkel Fritz höre. Also, mit Hilfe seines Onkels Fritz, den er da ganz zufällig in der Kaserne trifft und der dann auch noch ganz zufällig der Admiral in der Kaserne ist und ganz zufällig schafft er es mit dessen Hilfe ganz schnell durch die Ausbildung und dann tatsächlich auch zum Offizier. Wuhu! Der Onkel schenkt ihm daraufhin ein paar schicke Visitenkarten, mit denen Felix dann zum ersten Mal seit, ich weiß ehrlich nicht wie vielen Jahren, zu Hause vorstellig wird. Felix, Offizier. Aber wieso braucht er einfach so einen Karten einfach, als Offizier? Ist einfach so eine Serviette. Naja, das ist halt dann schon irgendwie so eine Art Dokument, das das beweist, dass er jetzt Offizier ist. So okay. Dann hätte ich jetzt auch erst so ein Dokument oder eine Urkunde erwartet. Oder aber du hast eine Uniform, schrägstrich Ausgehuniform, das das bekundet. Er hat halt Visitenkarten, Leute. Okay. Hackt halt nicht auf den armen Felix rum. Habt ihr alle American Psycho gesehen? Die Visitenkarten-Vergleichsszene? Oh ja, schön. American Psycho spielt in den 80er Jahren und die sind alle total Turbokapitalisten und die machen dann einen Schwanzvergleich, indem sie ihre Visitenkarten vergleichen. Ja, welche Prägung hat und welche Tinte. Ich kann mal meine Visitenkarten zeigen, die finde ich sehr schön. Ja, die sind echt hübsch. Siehst du? Wo sind eure? Ich habe keine. Ich habe meine zu Hause in der Schublade. Siehst du? Die besten Visitenkarten sind die, die man dabei hat. Ja, habe ich in der Regel nicht. Ich will nicht gerade, ob ich hoffentlich dabei bin. Mein Charakter ist meine Visitenkarte. No. Mein Gesicht ist meine Visitenkarte. Ja, ich packe die halt manchmal irgendwo hin, wenn ich eine Schulung halte. Also, aber sonst, was soll ich mit den Dingern? Felix Graf von Luckner, kaiserlicher Leutnant Z.S. der Reserve. Wie ihr sicherlich wisst, ist Leutnant der unterste Offiziersgrad. Was heißt Z.S.? Z.S. Zum Beispiel. Zur See. Zur See. Das ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das klingt gut, das kaufe ich. Ja, gekauft. Was heißt ZS? Ich habe das rausgekopiert. Das habe ich gar nicht, das habe ich rauskopiert. Sehr gut. Wenn man nicht aufpasst, passt einem nicht. Mut zur Lücke. Passt einem nicht. Na, du weißt doch, dass ich es nicht leiden kann, wenn jemand berechtigt mich verbessert und wenn jemand Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Oh. Ja, was die Hörerinnen und Hörer da draußen nicht wissen, dass 90% der Dinge dann rausgeschnitten werden. Boah, das ist jetzt hart. Nein, das ist stummunterlogen. Schneiden Sie hier irgendeine Situation von, na wie heißt der cholerische Schauspieler schlechthin, Kinski rein? Nein. Ja. Ich gebe offen zu, dass mein komplettes Wissen aus diesem Bereich aus einem lustigen Taschenbuch ist. Selten hat es besser gepasst. Ja, nur, dass es der Falsche sagt. Die von Luckness liegen ihrem verloren geglaubten Sohn mit Tränen in den Armen. Oh. Der Papa platzt fast vor Stolz. Oh. Siehst du, Mutter, wird der alte Graf zitiert. Ich habe es dir doch immer gesagt. Ist er ein Luckner, so wird etwas aus ihm. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Geht er verloren, so ist er kein Luckner. Und was ist er? Ein Luckner. Ein Selfmade Man. Sag mal. Hätte aber jetzt auch keine überbordende Vorstellung. Also ich meine, seine Anforderungen an den Sohn sind jetzt auch nicht so mega hoch, wenn das reicht schon. So. Na gut, Felix hat Zeit seines Lebens die Latte relativ tief gelegt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist halt eher, heute würdest du sagen, ein Problemkind. Ne? Alle warten gespannt, ob draußen jemand vorbeiläuft, beziehungsweise ob sich jemand der Passantin draußen plötzlich seltsam verhält. Ja. Der Kollege, der blank ziehen möchte, heißt Ziegelmeier und wir können ja sagen, er ziegelmeiert. Darüber kannst du lachen. Nee, true. So, manch ein Selfmade Man ist ja eingebildet und eitel. Ja, nicht so speaking of. Nicht so der Look, ne? Denn der ist ein Mann des Volkes. Der ist nahbar und selbstlos. Eines Tages bei stürmischem Regenwetter beobachtet der Graf, wie auf der Unterelbe auf dem Boot vor ihm ein Seemann über Bord geht. Und auf dessen Boot scheint keiner den Unfall zu bemerken. Oh. Da fackelt er natürlich nicht lange, reißt sich die Teerjacke vom Leib und springt kurzerhand hinterher. Hat man damals Teerjacken gehabt? Ja, so. Halt, du musst ja irgendwie deine Jacke wasserweisen machen. Ja. Okay, spannend. Er taucht und kriegt den Mann zu fassen, wird aber so von ihm umklammert, dass erstmal beide untergehen. Ja, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, wenn du Leute aus dem Wasser retten willst, dass die sich in ihrer Panik so an dich klammern, dass sie dich mit runterziehen. Das ist so die einzige Lektion, die ich mir aus dem DLRG wo ich als Kind mal irgendwie eine Weile war, behalten habe. Wenn du so jemanden retten willst, dann brich ihm erstmal die Nase. Dass er nicht mehr sich... Zur Not die Nase. Ja, nee, nicht zur Not, weil wenn zur Not, dann ist schon zu spät. Dann hatte ich schon irgendwie umklammert. Also am besten direkt so, wenn der mit den Armen rudert, einfach die Nase hauen und dann packen. Vielleicht habe ich das auch nicht mehr ganz richtig in Erinnerung, aber so ungefähr... Vielleicht wolltest du es auch glauben. Es gibt ja so Regeln fürs Leben, die sich dann auch immer mal wieder ändern. So, ne? Vielleicht ist das auch überholt. Bei uns gibt es Ersthelfer auf Arbeit und die Anna... Die ist jetzt in Elternzeit, aber das war immer der Running Gag, dass die sich immer köstlich amüsiert hat, dass du bei Frauen, wenn die Probleme haben, sollst du den BH aufschneiden. Ja. Dass du sie halt quasi beatmen, also Luft und so weiter und so fort. Und die hat dann immer, also sie ist selber eine Frau, sie hat dann immer bei jeder Kleinstverletzung immer gesagt, jetzt müssen wir erstmal den BH aufschneiden. Ich wollte gerade sagen, ich kannte jetzt den Fakt auch, weil ich auch Ersthelfer bin auf der Arbeit, aber gut. Das ist mir in meiner Ersthelferausbildung nicht untergekommen. Vielleicht das ist aber richtig aufgepasst. Ich finde es aber interessant, weil tatsächlich so im Rahmen dessen habe ich auch mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Wenn ich das nicht hier auch schon mehrfach geplagt habe, macht mal wieder einen, liebe Hörerinnen und Hörer. Weil so ein paar Sachen, die ich früher mal gelernt habe, da sagt man heute, nee, komm, lass gut sein, das bringt eh nichts, oder da machst du eher was kaputt, und das andere Sachen ändert sich immer mal wieder, ja. Aber das sind auch wirklich Sachen, wo ich sage, das ist drastisch einfacher, als es zum Beispiel in dem Kurs, den ich für Schulsanitäter und später für den Führerschein gemacht habe, sind Sachen drastisch einfacher geworden. Ja, es ist auch scheißegal, Hauptsache du tust irgendwas. Ja. So, darum, das ist eigentlich die Hauptmessage. Ja. Aber, und das ist schon schwer. Ich hatte es neulich wieder in der Kletterhalle, hat sich eine irgendwie gestürzt und hat sich, ich glaube, irgendwie den Knöchel gebrochen oder irgendwas, oder zumindest die Bänder gerissen, so ganz genau, weiß ich es nicht. Und da stehst du erstmal da und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Ja, ja. Du weißt es einfach nicht, ja. Obwohl ich schon bei meinem Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren oder so eine Ersthelfer-Ausbildung gemacht, du stehst da und hast keine Ahnung. Ja gut, aber wenn du was gerissen hast, kannst du ja gar nichts machen, oder? Naja, aber wichtig, ja gut, aber Hilfe. Es muss, dass ich war dann froh, dass die anderen, also dass die nicht alleine da war und dass ihre Bekannten da, also ich musste mich um nichts kümmern, ja, da waren genug andere Leute da. Aber du gehst halt hin, du schaust, dass die bequem liegen, du bindest irgendwie in dem Fall das Seil weg, du schaust, dass der Fuß irgendwie so liegt, dass sie nicht vor Schmerzen schreit und so. Also halt einfach sich so ein bisschen, eigentlich total naheliegend, sich einfach so ein bisschen kümmern, ja. So. Das ist dir nicht gegeben. Hä? So, Empathie ist nicht so meins. Nein, aber ich habe das auch in fast der gleichen Situation auch schon gemacht. Also wie gesagt, aber ich weiß dann auch immer nicht, was ich tun soll, wo ich es eigentlich schon mehrmals gelernt habe. Ja, aber Leben. Also keine Ahnung. Das will ich damit sagen. Aber ich glaube, das ist halt urmenschlich, dass du in so einer Situation nicht so recht weißt, was du tun sollst. Gerade weil du ja nicht routiniert bist. Du bist ja kein erste Hilfe. Also gelernter Sanitäter, der das tagtäglich macht. Ja, aber du lernst genau diese Regeln, lernst du mal so bei einer Verstaubung. Ja, aber halt in der Theorie. Bei, das ist halt, ja. Aber das ist halt wie Fahrradfahren, das erklärt dir jemand und bereitet dich für den Fall mal vor, also oder auch sowas wie Sturztraining, da erklärt dir jemand 5-mal, hey, wenn du zum Beispiel beim Bouldern, wenn du runterfliegst, mach das und das. Aber dass du es dann auch in dem Moment anwendest, echt, das ist dann Übung. Niemand erklärt. Das war das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, war so ein Falltraining. Okay, witzig. Hast du einen Kurs gemacht dann direkt? Okay. Also, nee, ja. Das gibt tatsächlich in mehreren Kletterhallen kostenfrei. Ja, also gibt so einen Einabendkurs, der heißt dann sowas wie Absprung- und Falltraining. Das halt, wenn dir auch die Kraft an der Wand ausgeht oder irgendwas, du ein bisschen weißt, was du machen könntest, wenn du im Moment ordentlich dran denkst. Ne? Naja gut, nachdem ich mir das ist schon gut. Die Bänder gerissen habe, bei genau der Situation, weiß ich zumindest, was ich was man nicht machen soll. Naja. Naja, okay. Wie fange ich euch jetzt dann wieder ein? Wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Familie ist stolz wie Bolle, er ist unterwegs. Der versucht, den Typ rauszuziehen. Umklammert quasi am Grund der Unterelbe. Ja. So, und kurz bevor die Bewusstlosigkeit einsetzt, kann er sich gerade irgendwie von dem freischrammeln. Wahrscheinlich, weil der andere mittlerweile schon bewusstlos geworden ist. So, aber das hält den natürlich nicht auf. Ne? Er holt Luft, taucht nochmal runter und kriegt den tatsächlich dann aus dem Wasser, schleppt ihn ans Ufer, versichert sich, dass der Mann noch lebt, und macht sich dann aus dem Staub. Denn einem Felix, dem geht's nicht um den Ruhm, ja. Das macht ihn einfach nur glücklich, dass er nach all den Jahren, wo er selbst mal gerettet wurde, das jetzt endlich zurückgeben darf. Okay. Also klingt etwas sehr heroisch. Klingt sehr heroisch. Aber natürlich, er hat es ja selber geschrieben. Er hat selber geschrieben. Und das Gleiche passiert ihm in kurzen Abständen noch so in leicht abgewandelter Form 3, 4, 5 Mal. Glaubt oder nicht, es spricht sich dann relativ schnell rum, wer denn der Retter war in den meisten Fällen. Und es wird auch das Bezirkskommando darauf aufmerksam, dass Felix hier so selbstlos irgendwie Leuten das Leben gerettet hat wohl. Und eigentlich würde man ihm dafür einen Orden verleihen, aber es gibt keinen handfesten Beweis dafür, dass er das wirklich gemacht hat. Also es gibt keinen, der jetzt wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ja, ich habe es gesehen und stand in der Zeitung und keine Ahnung. Also kriegt er keinen Orden verliehen, obwohl es eigentlich alle mehr oder weniger wissen. Den Orden bekommt er dann erst später. Und zwar als er nach der Kapitänsprüfung und ist er dann schon in der kaiserlichen Marine, wird Prinz Heinrich auf diese Rettung aufmerksam, weil er von einer weiteren Rettung in der Zeitung liest. Und der Prinz Heinrich, der sorgt dann dafür, dass der Felix befördert wird und ihm tatsächlich am Ende dann ein verdienter Orden Kann man jetzt tut erstmal. Kann man jetzt so glauben oder nicht? Aber also es ist, glaube ich, nicht komplett aus der Luft gegriffen. Vielleicht ist es ein bisschen. Aber du, das kann ja auch einfach sein. Dass ein bisschen übertrieben. Hey, ich muss mich mal wieder ein bisschen positiv vor dem Volke zeigen. Was könnte ich denn tun, was positiv ist? Und dann sieht er was von dieser Story und. Ach so, du meinst der Prinz so. Genau, das kann dass sein. Der es sozusagen für sich als PR-Maßnahme, würde man heute sagen, nimmt. Um dann da positiv zu wirken und das kommt halt dazu, dass der wirklich jemand rausgezogen hat und so weiter. Der Teil ist gekauft. Genau. Also der Teil ist gekauft, auch der Teil, dass der mehrere Menschen aus dem Wasser gezogen hat, ja, auch gekauft, wie er damit umgegangen ist, so da bin ich, genau, da bin ich genauso skeptisch wie ihr. Ja. Ja. Aber Fakt ist, er kriegt einen Orden dafür, dass er mehreren Leuten. Ey, aber tu Gutes und rede darüber. Genau. Und er ist ja auch wirklich, er ist ja ein Herzensguter eigentlich, ne? Also das er ja, ist ja zwar ein Schlitzohr, aber er ist gut im Herzen. Er ist jetzt aktiver Seeoffizier, was für ihn vor allem im Hinblick auf Umgangsformen eine Herausforderung ist. Er ist ja eigentlich schon, er hat ja die See so als wirklich als rauer Seebär quasi erfahren, ja, und hat es da gelernt. Und jetzt ist er in der Marine, wo halt schon so ein bisschen Zucht und Ordnung herrscht. Aber er ist ja in adeligen Verhältnissen aufgewachsen, das sollte doch eigentlich auch eine gute... Er ist naja, ja, aber ja, es ist halt... Aber er ist, vom Typus ist es nicht gerade. Genau, er ist es vom Typ nicht. Er war da 13 Jahre und ist jetzt mittlerweile auch schon über 10 Jahre irgendwie zur See gefahren. Ja. Alles klar. Ja, also ich sag nicht, dass es nicht schafft. Ich sag nur, es fällt ihm schwer. Und deswegen geht er auch einmal, als er auf Heimaturlaub in Hamburg ist, zieht er los und tauscht seine feine Uniform gegen ein paar abgeranzte Seemannsklamotten. Oh, und lässt krachen. Nee, und heuert heimlich inkognito auf einem alten Segelschiff an. Nein. Um der alten Zeiten willen. Man bekommt den Matrosen nicht aus dem Kapitän. Genau. Also, er muss also sich, aus dem Militärkapitän. Er muss sich schon ein bisschen anstrengen, ja, dass er dann nicht auffliegt, aber er fährt da ein paar Tage dann auf diesem Segelschiff zur See und er trifft dann später auch den Kapitän in einem Restaurant wieder, also im Restaurant von einem feinen Hotel, wo er ihm dann auch als Graf von Luckner gegenübertritt. Mhm. Und das ist natürlich ein herrlicher Abend. Und auch nach mehreren Flaschen Wein kommt der Kapitän aus dem Staunen nicht raus. Ich muss gerade an so eine klassische Makeover-Romantikkomödie denken, wo das hässliche Entlein am Schluss ihre Haare aufmacht und ihre Brille ablegt und ein bisschen Make-up und ungefähr so ist es. Oh Gott, sagen, und er setzt sich dann die weiße Kapitänsuniform an und nimmt einfach so einen Bart, den er abgelegt hat dafür und hängt ihn einfach sich so an, damit er so wieder neue, moderne Captain Iglo so ein Seemannsbart hat. Oder das Westsandmännchen. Ja, good times, but not for long. Denn wenn ihr so, wenn grob so die Jahreszeit durchgegangen seid. Jetzt kommt ein bisschen Rumpelei. Jetzt kommt der große Krieg Nummer 1. Felix hat das Kommando auf einem kleinen Kanonenboot. An Bord befinden sich lediglich zwei rostige alte Kanonen und auch ansonsten sind dem Ding eigentlich keine großen Seegefechte zuzumuten. Okay. Der Kapitän ist eh auch etwas unglücklich, also Felix ist eh auch etwas unglücklich, dass er ein motorbetriebenes Boot unter seinem Kommando hat, denn er mag segeln. Ja, er steht halt schon auf das harte Leben und den Charme von einem echten Segelschiff. Wer braucht im Krieg nicht noch weitere Härte? Naja, ich glaube, die wissen noch nicht, was so ein Krieg alles so bedeuten kann in der Zeit. Also da ist es alles noch... Es sind noch andere Zeiten. Ich denke, den Kartoffelkrieg. Nicht, aber andere Zeiten. Sein Einsatzbefehl kann Felix Stimmung auch nicht aufheitern. Er soll eine Minensperre bei der dänischen Insel Arö bewachen. Also irgendwo am Arsch der Heide, irgendwie ein Minenfeld, wo sowieso keiner vorbeifährt. Also mega langweilig. Also eine von den Deutschen ausgelegtes Minenfeld. Ja. Mega, ich weiß auch nicht, warum man das bewacht. Warum man das bewachen muss. Ich habe keine Ahnung. Damit es keiner klaut? Mega lächerlich. Vielleicht, dass die nicht, naja, wahrscheinlich, dass nicht die eigenen Schiffe irgendwie reinfahren. Naja. Mega langweilig, weshalb er sich dann alsbald auch freiwillig für eines der dickeren Schiffe in der Schlachtflotte meldet. Und weil die Meldung aber unbeantwortet bleibt, erfindet er dann eine Blinddarmentzündung und lässt sich ins Lazarett an Land bringen. Ganz kurze Frage nochmal zurück zu den Minen. Wie funktionieren denn Seeminen? Das sind doch eigentlich wie so Sprengkörper, die mit so Kontakt ausgelöst werden und die mit so einer Art Anker am Boden befestigt sind, oder? Würde ich sagen, ja. Die gab es schon im Ersten Weltkrieg? Ja. Wow, wusste ich gar nicht. Ja, ich glaube, die sind aber relativ plump vom Mechanismus. Ja, ja. Also, ja, ne, wusste ich einfach nicht. Ja. Ich denke, dass die später ausgefeilter waren, ausgedüftelter, aber dass so das ganz Plumpe, so das mit den Stacheln und so, ne, dass das da auch schon relativ früh gab. Da gab es auch schon... Nee, jetzt sage ich nicht. Nein, ich sage nichts Falsches. Laser. Ihr könnt uns ja gerne, in den Kommentaren ein paar passende Links hinpacken. Wir haben ja auch die letzten Male festgestellt, gerade wenn es ums Thema Militär gibt, haben wir da etliche Experten. Wir haben da so ein paar Experten ja, in der Hörerschaft. Genau. Ich bedanke mich jetzt schon für die Korrekturen und Kommentare. Mhm. Also, er findet eine Blinddarmentzündung, dass er, ich muss immer zusammenzucken, wenn da irgendwie ein Geräusch oder jemand läuft. Das ist echt schlimm. Tut mir leid. Eine erfundene Blinddarmentzündung. Er kriegt natürlich trotzdem den Blinddarm raus, weil ich meine, das lässt sich auch schlecht irgendwie diagnostizieren, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also er kommt an Land, Blinddarm kommt raus. Einfach mal als Joke Blinddarm raus. Drei Wochen Lazarett und dann ein neuer Einsatzbefehl. als Artillerieoffizier auf dem Schlachtschiff Kronprinz zum Skagerrak. Skagerrak. Der Cumberbatch, wie heißt der? Benedict. Benedict Cumberbatch, ja, kann ja, Penguin nicht aussprechen. Es gibt ein Weltklasse-YouTube-Video. So gut. Wo er quasi ihm vorgezeigt wird, er hat irgendeine Dokumentation im Stil vom Planet Erde eingesprochen und spricht da komplett falsch das Wort Penguin aus. Und das ist halt so mega lustig, weil der so distinguiert und so eine schöne Stimme hat, aber eben das Wort Pinguin falsch sagt. Die Leute wissen gar nicht, worauf du jetzt hier anspielst, weil das haben wir gerade bestimmt rausgeschnitten, dass ich dreimal vergeblich versucht habe, Artillerieoffizier auszusprechen. Nach einer Weile findet er sich dann dort, also im Skagerrak, ja. Das kann ich übrigens gut sagen. Ja. Skagerrak. Wie heißt der Vulkan auf Island? Skagerrak. Wow. Keine Ahnung. So nach einer Weile findet er sich dort im Skagerrak, dann in seinem ersten Seegefecht wieder. Ja, was niemand weiß, ist, dass der Film einfach das Wort einmal ausschneidet und immer reinkopiert an der Stelle. Viele Kugeln und Granaten sausen ihm und seiner Mannschaft um die Ohren, jedoch bekommen sie keinen Treffer ab. Aber sie landen auch keinen nennenswerten. Die Meldung über den Sieg der Deutschen am Skagerrak erhalten sie erst, als sie lange wieder auf dem Heimweg sind. Was war das jetzt? Ja, aber das, nein, das war erst ein amüsiertes Geräusch, weil ich mir auch so denke, so, die fahren nach Hause, oh, wir brauchen dringend mehr Munition. Hey, die Schlacht ist gewonnen. Oh, ach echt? Oh, ja, oh ja, sehr praktisch. So ungefähr war es, glaube ich. Dann aber, so, jetzt wird es dann langsam spannend. So, dann landet Felix Nikolaus Alexander Georg Graf von Luckner als Kapitän an Bord des Hilfskreuzers SMS Seeadler. Seepferdchen. Ich habe jetzt hier mir notiert, irgendwie habe ich an der Stelle Philipp im Ohr, der fragt, was ist denn ein Hilfskreuzer? Ich weiß nicht warum, aber. Muss das unbedingt der Philipp sein? Nee, beim Schreiben hatte ich das im Ohr. Ich würde es auch dir erklären, Dominik. Bitte erklären. Oh. Ein Hilfskreuzer ist ein umgerüstetes Handelsschiff, mit denen die Militärflotte schnell aufgestockt werden kann. Ah. Also umrüsten heißt Kanonen drauf und eine Feuerleitanlage. Also eine Feuerleitanlage ist so ein Ding, eine Zielhilfe, mehr oder weniger. Mhm. Also sprich, es ist weniger einer, der zur Unterstützung da ist, sondern eher im Sinne von ein Behilfskreuzer, also einer, der ein Schiff, das kurzfristig zum Kreuzer umgerüstet würde, so notdürftig. Ja, das ist ja auch so ein bisschen zur Unterstützung halt, ja. Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber die Prämisse ist, oder das Stellt Wichtige vor, dran ist... Stellt sich vor wie ein Aushilfskreuzer vielleicht so, ja. Einer, der das nicht gelernt hat. Aber der dann halt mit anpacken muss. Genau. Also weitere Umbauten, wie zum Beispiel eine Panzerung da anzubringen, das wurde wegen dem viel zu hohen Aufwand und dem viel zu geringen Nutzen eigentlich nicht durchgeführt. Mit so einem Hilfskreuzer kannst du jetzt natürlich keine Kriegsschiffe angreifen. Ja, also das wäre ja und ich sag, sobald du selber ein bisschen was abkriegst, ist es auch aus. Ja, eben deswegen solltest du damit keine Kriegsschiffe angreifen. Aber gegen feindliche oder neutrale Handelsschiffe hast du eigentlich ganz gute Karten. Ja. England beispielsweise setzt im Ersten Weltkrieg Hilfskreuzer ein, um eine Seeblockade in der Nordsee einzurichten. Ja, also, ich wollte sagen, das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich wie ein bring eine Pistole mit zu einem Messerkampf. Bist halt überlegen, selbst wenn es eine total ranzige Kanone ist. Ja, Pistole. Genau, es ist halt besser als nichts. Ja. Und genau. Du kannst auch ein bisschen irgendwie Macht demonstrieren, gerade halt gegenüber Unbewaffneten. Ja. Also Die Seeblockade heißt, die dümpeln da rum und kontrollieren halt jedes Schiff, das irgendwie durchfährt, jedes Handelsschiff, dass es nicht irgendwie halt eine Munitionslieferung für den Feind ist oder irgendwas. Die Deutschen haben Hilfskreuzer ein bisschen anders eingesetzt und das war nun auch Felix' neue Aufgabe. Der sollte mit seinem Hilfskreuzer die Seeblockade der Tommies durchbrechen und feindliche Handelsschiffe weit ab des eigentlichen Kriegsgebiets angreifen. Das sollte einerseits die Warenlieferungen des Feindes stören und andererseits aber auch die Kriegsmarine von anderen Aufgaben abziehen. Okay, klingt aber ganz schön abenteuerlich, schrecklich, halsbrecherisch. Das klingt total aufregend. Auch das. Das ist doch super. Das ist doch genau das Richtige für uns. Wenn es jetzt noch Segel hätte. Ja. Hilft die Segel her, aber das macht uns nur langsamer. Egal. Darf ich downgraden? Witzigerweise ist es bei den Deutschen deshalb auch nicht nur der Begriff Hilfskreuzer etabliert. Das war das Wort. Danke, Jürgen. Sondern jetzt gibt es so einen richtig schönen, albernen. Nein, sie nennen es auch Handelsstörer. Ah, okay. Das ist ja eher bürokratisch. Ja, das ist ein schönes deutsches, deutsches Wort. So, Felix' Auftrag bedarf absoluter Geheimhaltung, denn der Feind lauert überall und deswegen sucht er sich jetzt klammheimlich. Das Böse ist immer und überall. Auch das. Überfall. Ich glaube, damit hat es weniger zu tun, die heutige Folge. Genau. Er sucht sich jetzt klammheimlich eine vertrauenswürdige Crew zusammen, die ihrerseits aber keine Ahnung hat, worum es bei der neuen Anstellung geht. Also er verrät keine Details. Aber militärisch trainiert trotzdem. Ja, schon, klar. Mhm. Sind schon Militär. Ja, hätte sein können, dass er sagt, nö, ich hole mir da irgendwo so ein paar Normalo-Matrosen. Nee, das sind schon Militärs. Ja, wäre auch, also ich, es ist ja auch, schon sehr verrückt. Ist ja auch Krieg, also ist auch klar, dass irgendwas ist. Aber die Mission ist erstmal geheim. Felix ist auch absolut happy, dass er ein Segelschiff kommandieren darf. Ja, das kommt schon, wirklich? Jetzt kriegt wieder eins. Ah. Denn das eignet sich für die geplante Kaperfahrt viel besser, weil Kohle ist knapp. Ich wollte gerade sagen, du brauchst halt weniger Ressourcen. Der Laderaum ist begrenzt und ein kohlenbetriebenes Schiff ist halt mega davon abhängig, dass du unterwegs Kohle erbeutest. So, wenn du das nicht magst, dann hockst du da in deinem Kutter irgendwo in der Südsee. Ebenso klammheimlich lässt Felix das Segelschiff, das zuletzt Pass of Balmaha hieß, also bei den Deutschen ist es der Seeadler, aber es war vorher die Pass of Balmaha. Das wird jetzt umgebaut heimlich und offiziell auch erstmal auf Maletta umgetauft. Maletta ist ein real existierendes Schiff, was es viel einfacher macht, die Papiere zu fälschen. Ah. Also, sie müssen ja damit dann, das kommen wir gleich drauf. Voll der Aufwand. Ja, mega. Ihr eigenes Schiff? Mega Aufwand. Oder ist es für so eine Art internationale Gewässerzulassung? Naja, so die Schiffe, da gibt es ja internationale Verzeichnisse und so weiter. Ja. Ne? Also du brauchst schon irgendwie halbwegs glaubwürdige Papiere, um so zu tun, als wärst du. Ja, aber auch für militärische Schiffe? Kommen wir gleich drauf. Ach, Moment. Wir kommen gleich drauf. Ach, sie beißen es nicht. Wir kommen gleich drauf. Wir kommen gleich Schiff aus. Ja, genau. Wir kommen gleich drauf. Das kannst du mal drüber nachdenken derweil, während wir drauf kommen, wie man denn so eine Seeblockade vielleicht durchbrechen könnte. An Bord werden Tanks für Öl und Frischwasser installiert, außerdem ein paar geheime Räume eingerichtet. Und wo die Waffen stationiert werden? Auch. Und Aufenthaltsräume für 400 Gefangene. 400? Naja, das ist ein großes Segelschiff. Wow. Außerdem gibt es ein paar Kabinen mit fließend Wasser, was ich besonders gut finde, für die besser gestellten Gefangenen. So, da muss man auch ein bisschen hier Service bieten. Wow. Ein getarnter 1000 PS Motor wird auch noch eingebaut und eine Schiffsschraube, so, was auch irgendwie. Wie kriegst du das getarnt? Das ist ja Irrsinn. Das ist gar nicht so einfach, ja. Aber in so einem, die haben im Grunde haben sie so ein komplettes Deck, das unterste Deck mehr oder weniger, so ist halt komplett verborgen. Mhm. Ja, also so mit Geheimzugang und so weiter. Ja, und da ist der Motor drin und ich meine, die Schiffsschraube kannst du natürlich nicht verstecken, aber. Das ist genau das Gegenteil von dem Aufwand für so ein Hilfsschiff. So, wo wir vorhin gesagt haben, so ein Hilfsschiff hat das absolute Minimum und das klingt jetzt so, als wenn sie so also ein James Bond, der mehrere machen würden, James Bond gefährt, der mehrere. Naja, also ich glaube, viele von den Umbauten sind relativ normal, halt da für längere Fahrten irgendwie dann Tanks zu installieren und irgendwie entsprechend Aufenthaltsräume. 400 Gefangene. Ja, aber auch einfach, ich meine, ein Segelschiff mit einem Motor auszustatten, ist ja trotzdem krass. Das ist schon auch ein bisschen. Jürgen ist auf die Bowlingbahn noch gar nicht eingegangen. Und den Jacuzzi. Also, 1000 PS-Motor, weil du willst dich ja auch bei so einer Mission nicht komplett auf dein Wetterglück verlassen. Ja, vor allem, wenn du jemand mal einholen willst oder irgendwas, ja klar. Weil die deutschen Abenteurer mit ihrer Seeadler, Balmaha, Maletta, ich sag's euch gleich, das Schiff wird im Laufe der Geschichte noch Irma, Möwe und ein paar andere Namen haben, aber das ist jetzt mal das ist nicht so wichtig. Weil die deutschen Abenteurer mit ihrem Seeadler die Seeblockade weder per Waffengewalt noch mit Geschwindigkeit durchdringen können, plant Felix eine List. Er lässt das Schiff als norwegischen Holztransporter tarnen und das mit, also wahnsinnigem Aufwand. Und wenn ihr das jetzt gerade schon wahnsinnig fandet, ich finde das, was danach kommt, noch viel wahnsinniger. Die Crew mussten alle Norwegisch lernen, ihre Haare umfärben und irgendwelche Gebräuche, Lieder und Kochrezepte lernen. Mehr oder weniger. Also 23 der 90 Mann an Bord müssen Norwegisch lernen. What? Es muss Proviant für 2 Jahre aus Norwegen angekarrt werden. Nicht dein Ernst. Es werden norwegische Zeitungen an Bord verteilt. Die Matrosen müssen falsche Identitäten mit falschen Namen, falschen Liebesbriefen und falschen Familienfotos kriegen. Nein. Wobei viele dieser falschen Familienfotos und falschen Liebesbriefe echte Dokumente aus Norwegen sind. Ja, klar. Es werden Bilder des norwegischen Königspaares aufgehängt. Und gut, so, ist jetzt nicht so weiter. Aber das wäre so geil, wenn es einfach das Einzige gewesen wäre, was sie gemacht haben. Einfach nur Bilder vom norwegischen Königspaaraufgang. Aber das ist auch so das Einzige, was der Typ, der das dann abnimmt, checkt so ein, oh, hier hängt ein paar, dann ist klar. Das macht sonst niemand. Das hängt immer, der vom thailändischen König hängt doch immer ein Bild beim Thai. Ist euch das mal aufgefallen? Nee. Thai lieben doch ihren König so sehr. Oft irgendwelche Bilder, ja, aber ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass das deren König ist. Ist es auch ein Land, in dem es strafbar ist, zum Beispiel irgendwie die Geldscheine schlecht zu behandeln, weil da ja Abbilder der königlichen Familie drauf sind? Mhm. Okay. Also ich glaube, dass der so mega beliebte König vor 10 Jahren oder so gestorben ist oder abgedankt hat. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Da ist ja auch viel mit Bürgerkrieg und dergleichen, mit Militär in Thailand. Das ist ja alles nicht mehr so einfach. Aber ja, muss man drauf achten. Dann kann es ja losgehen. Naja, fast. Die ganze Geheimniskrämerei, die vielen Umbauten und das alles, dass Felix auch dauernd in der Werft da irgendwie vorbeimarschiert ist, das hat dann doch irgendwie ein bisschen für Aufsehen gesorgt und letztendlich dazu geführt, dass er für kurze Zeit wegen Spionageverdacht verhaftet wird. Moment, von welcher Seite? Naja, von der Deutschen. Okay, also, ach so, klar, weil das ist ja sozusagen geheimes Regierungsprojekt. Genau, aber es lässt sich natürlich dann relativ schnell klären. Also, er wird nur ganz kurz dann... Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann sozusagen, ich meine damals jetzt noch nicht, aber sozusagen ein Anruf im Präsidium. Genau so war es dann auch. Und es ist wieder gut. Das war halt ein kurzes Missverständnis, aber er wird mal kurz verhaftet als Spion und dann kann es losgehen. Leider los. Hat in seiner Vita auch noch gefehlt, weil alles andere hat er ja schon. Er hat schon ziemlich viel erreicht zu uns, abgesehen davon, ja. Der alte Boxer. Er lässt jetzt auch erst auf See so richtig die Katze aus dem Sack seiner Mannschaft gegenüber. Natürlich hat er ein paar Leuten irgendwie vorher schon anklingen lassen, dass sie norwegisch lernen müssen. Ich wollte sagen, aber irgendwie, das müssen doch schon viele irgendwie die Lunte gerochen haben. Ja, aber keiner kennt alle Details. Ja, das lässt er erst so richtig raus, als die Männer dann auch das Schiff sehen. Und die sind ja sowieso komplett verwundert, so was da auf diesem Schiff abgeht. Also alles komplett norwegisch und dann gibt es einen Geheimgang in einem Schrank. Ja, wo dann, warum haben wir fließend Wasser? Ja, wo dann oben hängen hier Bilder von König und Königin aus Norwegen und unten hängen... Ich wollte gerade sagen, das macht halt einfach vor allem überhaupt keinen Sinn, wenn du da einfach anheuerst und du denkst so, hä, warum fahren wir unter norwegischer Flagge? Und unten hängen dann Bilder von Ludendorff und Hindenburg. Ja, und da ist dann auch ein, da ist dann auch ein dicker deutscher Motor, so, das lohnt sich auch nicht, den zu tarnen, weil wenn da unten jemand irgendwie mal genau hinguckt, dann ist eh alles zu spät. Und da unten sind dann auch, ihr habt es vorhin auch schon erraten, die Waffen verstaut. Zwei altertümliche 10,5 Zentimeter Kanonen, zwei Maschinengewehre und ein paar Handwaffen. Also sprich, so viel eigentlich auch nicht, aber du musst es ja immer mal verstecken können. Genau, ganz genau. Also, sofort beginnen alle ihre Rolle als Norweger zu üben. Das heißt auch Bartwachsbefehl, ja? Keiner rasiert sich? Sekunde, ach so, ich wollte gerade sagen, Wachs mit... Also, wie das, was man reinschmiert oder das wächst, der Bart? Bart wachsen lassen. Ah. Außerdem wird an Bord nur noch Norwegisch gesprochen, zumindest bei denen, die es können. Inzwischen gerät leider die echte Maletta in die Hände der Engländer, was natürlich ein Problem ist. Ja. Jetzt wissen die, dass die Maletta ja nicht irgendwie hier auf See fahren kann, weil die ja von den Engländern gekapert wurde. Eine Maletta, noch eine Maletta, Moment mal. Also werden alle, ich habe es ja schon angedeutet, ja, sie müssen es mehrmals umtaufen. Sie werden jetzt alle Papiere erstmal auf Kaumö umschreiben. Einfach Tippex und los geht's. Und dann schlussendlich auf Irma, weil der Kaumö genau dasselbe passiert ist wie der Maletta. Also innerhalb kurzer Zeit. Komplett absurd. Aber dass sie nicht einfach irgendwo ein altes Schiff nehmen, muss ich sagen, ey, wir verschotten das Ding und dann verschwindet das mal eben. Ja, es schien halt nach einem guten Plan. Sie müssen ja auch irgendwie das mit der norwegischen Herkunft halbwegs plausibel erklären können, ja. Naja, also ich versuche in Zukunft einfach Seeadler zu sagen, ja, das ist vielleicht klarer. So. Das Schiff der tausend Namen. Ja, um die Papiere jetzt noch glaubhafter zu machen, ich meine, sie haben ja darin jetzt auch ein bisschen rumgeschmiert, ja, schlagen Sie dann auch 20 Mal durchstrichen. Schlagen Sie dann auch immer so mit Bleistift zu. Nein, bitte, Blätter, das wäre doch, das wäre ein schönes Bild für die Episode. So ein Formular immer wieder irgendwie so darfst mit Radiergummi und durchgestrichen und dann nochmal mit Tintenkiller. Darfst du gerne basteln. Oh. Be my guest, ich habe nämlich noch keins. Mm. Also, um die Papiere jetzt glaubhafter zu machen, schlagen Sie dann die Bullaugen ein, was ich auch sehr interessant finde, um Papiere glaubhafter zu machen. Jetzt mit den runden Gucklöcher. Die Fenster. Ach so, ich habe jetzt gedacht, es macht keinen Sinn, sie einzuschlagen. Aber gut, dass Sie mir erklärt, was Bullaugen sind. Ich dachte, du weißt es nicht. Das klang jetzt so, als Nee, ich meinte, warum schlagen Sie die ein? Witzig, weil. Genau. Das ist witzig, weil. Ja, sie schlagen die ein, um dann das Schiff unter Wasser setzen zu können, um damit die Papiere halt einweichen zu können und die Stempel verschwimmen und so weiter, ja, das ist halt eine möglichst... Hä, warum haben sie denn einfach Wasser an das Papier ran? Da kam dann erst alles drauf, für die Tarnung. Als es zu spät war. Alles für die Tarnung. Das ist der umständlichste Plan, den ich je gehört habe. Ja, es geht ja nicht nur um die Papiere, es geht ja darum, einfach so ein bisschen mitgenommen auszusehen, ja, wie ein Norweger, der schon eine Weile auf See ist und so weiter und so weiter. Okay. Ja? Hätten wir nicht einfach das Einweichen... Oh, stimmt. In einer der stürmischsten Winternächte des Jahres 1916. Bullocken einschlagen, nochmal, los geht's. Durchbrechen Felix und seine Jungs erst ein deutsches Minenfeld. Fragt mich nicht, es ging wohl scheinbar nicht anders. Ja, sie mussten erstmal durch ihr eigenes Minenfeld fahren. Die besten Pläne. Und dann kurz darauf die erste Linie der englischen Seeblockade. Jedes zivile Schiff hätte bei solchem Wetter das Weite gesucht, aber Felix kommandiert seinen Seeadler hart an der englischen Küste entlang. Kein feindliches Kriegsschiff ist weit und breit zu sehen. Der Plan scheint mal so weit aufzugehen. Moment, weißt du, was jetzt eine absurde Geschichte wäre dazu? Wenn dass die jetzt das, eine Ölplattform... Nein. Ein anderes Boot fährt neben ihnen her und sie gleiten sie dann irgendwohin wieder zurück. Und dann am Schluss salutiert er. Was? Nee, in Anspielung an den an die Pilotenfolge mit dem Bomber. So. Stimmt. Aber so tagelang und sie reden aber nicht miteinander. Sie konnten auch nicht miteinander kommunizieren. Er sah nur, wie kaputt das Schiff war. So ähnlich. Ja. Deswegen die Bullaugen, ja. Jetzt gibt alles ja, plötzlich. Total. Nee, also ihr Plan scheint aufzugehen. Also der Plan war jetzt hauptsächlich in einer der stürmischsten Nächte in dem Winter irgendwie loszufahren, ja, damit da halt sie eine gute Chance haben, unkontrolliert, das ist ja eigentlich der Bestfall, durch die englische Seeblockade zu kommen. Auch die zweite und dritte Linie sind schnell passiert. Und dabei machen sie sogar ihre Positionslampen an, ja, weil sie wollen ja, falls sie dann doch gesehen werden, ja möglichst offiziell wirken. Genau, möglichst den Eindruck eines echten Norwegers erwecken. Was ja ein neutrales Schiff ist, ja, das der Vollständigkeit halber vielleicht noch. Die Hauptsperre liegt zwischen den Shetlands und Bergen, wobei sie der Kurs wetterbedingt weit in Richtung Island führt. Das Wetter ist ziemlich unbarmherzig. Alles an Deck friert ein, die falsche Ladung friert fest, die Taue frieren ein, zeitweise sogar die Geheimtüren nach unten. Was war denn die falsche Ladung? Holz. Sie haben Holz auf Deck. Und es friert ein? Naja, das friert halt alles fest so. Das ist halt alles nass und friert halt alles ein großer Eisklump. Ja. Die Geheimtüren frieren zu, sodass niemand mehr von oben nach unten und von unten nach oben kann. Perfekte Tarn. Auch nicht mehr hoch. In keine Richtung. Doof. Das Schiff lässt sich längst nicht mehr steuern. Alles ist festgefroren. Naja, auch das Ruder. Alles. What? Alles festgefroren. Das ist ja krass kalt. 4,5 Tage lang kommt Felix nicht von Deck, weil das Wetter und die Situation alles von ihm und seiner Mannschaft abverlangen. Und nur der Grog hält sie irgendwie zusammen. Oh Gott. Alter Schwede. Dann lässt der Orkan langsam nach und ein sanfter Wind pustet sie wieder etwas nach Süden. Nach und nach werden sie das Eis los und können dann auch wieder anfangen, halbwegs zu manövrieren. Und ja, sie schlagen dann so ein bisschen Kurs Richtung Atlantik ein. Sie haben jetzt die Blockade eigentlich schon so gut wie hinter sich, als am Ausguck dann einer ruft, Dampfer voraus. Ja, jetzt hätten sie es fast geschafft. In der Gegend, wo sie sind, ist aber eigentlich kein Zweifel. Da gibt es keine Handelsschiffe und nichts. Das muss ein englischer Hilfskreuzer sein. Also sind sie doch von der Blockade quasi erwischt. Klar zur Verschleierung, gibt Felix den Befehl. Und alle Nicht-Norweger, also die Nicht-Angelernten, genau, sind froh, dass die Türen jetzt wieder aufgehen, weil sie gehen runter. Genau, die verschwinden jetzt mit gezogenen Waffen unten in den Geheimräumen. Weißt du, was jetzt mega absurd wäre, wenn auf dem Schiff auch lauter Norweger wären? Die kommen und sagen, ach, hier sind auch Norweger, voll geil. Und die anderen sprechen so mega gebrochenes Norwegisch und so. Das ist total awkward, genau. Nee. Diejenigen, die oben bleiben, versuchen möglichst mürrisch reinzublicken. Aber nach, mal ganz ehrlich, das kann doch nicht allzu schwer fallen nach ich glaube auch nicht. Den letzten paar Tagen. Und, oder ist es eine Tarnung als Norweger, dass man möglichst mürrisch guckt? Naja, sie versuchen schon so ein bisschen den typischen Norweger zu mimen. Der Skandinavier guckt erstmal grimmig. Ja, der ist schon ein bisschen grimmig. Ja, dann haben sie ja schon mal mit den Franken was gemein. Sie versuchen, ja, weil gemein und, ach, vergiss es, es ist schon spät. Sie versuchen, ihrer Rolle als Norweger bestmöglich gerecht zu werden. Ja, dazu gehört auch, die Signale der Engländer erstmal ignorieren und stumpf weiterfahren. Und ach so, ich habe jetzt gedacht, ein bisschen zu kratzen, aber unglaublich zu wärmen. Und möglichst spät und mürrisch dann erst zu reagieren und die englischen Offiziere dann schroff an Bord zu bitten. Ja. Die Tommies finden ein ziemlich feuchtes Segelschiff voller ziemlich feuchter und wortkarger Norweger vor. Das klingt wie ein schlechter Porno. Feuchter. Egal. Immer. Der war auch nicht schlechter als mit dem Norweger Porno. Nee, alles nicht. Das ist alles so furchtbar. Das stimmt. Wir haben nur noch 22 Seiten vor uns. Immerhin gibt es erstmal 2 Runden Whisky für die Besucher, denn das ist gut für die Stimmung und schlecht für die Augen. Oh. Der Kapitän stellt den Gästen auch gleich seine Frau Jeanette vor, Kurze Frage, was trinkt man denn in Norwegen? So üblicherweise an Klischee hochprozentigem Aquavit oder? Nein, norwegischen Whisky haben die, glaube ich. Whisky? Dabei, tatsächlich. Mhm. Der Kapitän stellt den Gästen gleich seine Frau Jeanette vor, die aber mit Zahnschmerzen im Bett liegt und sich deshalb nicht weiter an der Konversation beteiligt. Ist es wirklich eine Frau? Diese Jeanette hat auffällig haarige Beine und Schuhgröße 48, was glücklicherweise aber niemandem auffällt. Oh, typisch Norweger. Ein zartes Wesen. Es ist es wird langsam hin, dass Norweger in diesem Bild einfach so wie so Zwerge in Mittelerde werden. Sie haben Bart, auch die Frauen. Dann werden den Engländern die nassen Papiere vorgelegt und einige teils sehr unangenehme Fragen beantwortet. Wieder einmal findet sich Felix in der Situation, wo die Minuten wie Stunden vergehen. Schlussendlich aber bekommen die Norweger einen offiziellen englischen Stempel, der ihnen die problemlose Weiterfahrt ermöglichen sollte. Das war leicht. Dumm nur, dass einer der unten wartenden Soldaten irgendwas aus der Konversation auf Deck aufschnappt und das aber irgendwie als »Nun ist alles verloren« fehlinterpretiert. Mhm. Die Zündschnüre für die Sprengladungen, die die Seeadler im Ernstfall auf den Meeresgrund schicken sollen, brennen alles in allem etwa 7 Minuten. Nach dem Anzünden gibt einer das Kommando »Flutventile auf«. Was? Naja, die denken, das Schiff ist verloren. Ja. Und dann lieber versenken. Ah ja. Heilige Bimbam. Felix war gerade auf dem Weg nach unten, um den Leuten unten zu berichten, dass oben alles glatt gelaufen ist. Ja. Und der hört jetzt gerade noch das Kommando Flutventile auf. Und kann gerade noch im letzten Moment quasi seine Kapitänskarte ziehen, sagen, hier Leute, ihr habt voreinander Waffe. Und sie können auch gerade noch die Zündschnüre kappen, bevor... Während aber die Engländer noch oben sind. Nein, die sind oder sind die frisch von Bord? Die sind schon wieder von Bord. Ey, wie so ein Cartoon. Also es ist wirklich so im letzten Moment so. Ja. Die Coyote noch. Ja. So steht es in seiner Biografie geschrieben. Ja, klar. Puh. In Zeitlupe schmeißt er sich auf die Lunte. Nein! Kaut sie mit seinen Zähnen ab. Mit der Zunge kommt er gerade noch so ran. Das wäre jetzt aber auch echt irgendwie albern gewesen, oder? Wenn sie jetzt hier ihr Schiff versenkt hätten. Naja, also, sie haben jetzt offiziell einen englischen Stempel. Sie haben die Seeblockade durchbrochen und sie sind jetzt auf dem Atlantik. Dort können sie erstmal die Weihnachtsfeier nachholen, die sie ja mehr oder weniger im Sturm irgendwie verbracht haben. Und beschließen das nicht unter der falschen Flagge der Irma zu tun, sondern unter der deutschen Kriegsflagge der Seeadler. So, sie schmeißen jetzt auch das Holz über Bord. Sie brauchen eigentlich die Tarnung jetzt nicht mehr. Die Tarnung war nur für die Seeblockade. Ach so, weil sie durch diesen Ring durch sind sozusagen. Genau, und jetzt beginnt ihre offizielle Kaperfahrt. Wie schön absurd. Wir haben den Stempel, geil, ist die deutsche Flagge. Hey, Moment, warum haben sie Norweger eine deutsche Flagge? Mist, sie haben den offiziellen Stempel, wir können nichts mehr tun. Ja, genau. Naja, ich glaube, die Engländer waren außer Sicht. Ja. Nee, es ist schon auch so und das ist auch tatsächlich spannend, ja, dass jetzt so eine offizielle Kriegshandlung, ja, das können die jetzt nicht einfach so unter norwegischer Flagge machen. Naja. Das wäre dann quasi ein Kriegsverbrechen. Nein, das gilt nicht. Das gilt nicht, Mama. Das gilt nicht. Nee, also sie hissen die deutsche Kriegsflagge und sind jetzt auf der Seeadler unterwegs. Wie ist eigentlich der Unterschied zwischen einer normalen Flagge und einer Kriegsflagge? Ich wusste, was du fragen würdest, ich hätte die gleiche Frage gestellt. Auf der Reise in Richtung Madeira kann nun das Schiff zum roten Rand auf Vordermann gebracht werden, da ist ein Totenkopf drauf. Wie der Bundesadler, nur mit so Totenkopf. Nee, der hat einfach so zwei ganz strenge Augenbrauen. Ja, so. Auf der Reise in Richtung Madeira kann nun auch das Schiff wieder auf Vordermann gebracht werden. Ist ja schließlich ein deutsches Schiff, ja. Die kaputten Bullaugen werden zugenagelt, alles wird geschrubbt. Das ist geil, wenn die Ersatzteile alle an Bord so fein säuberlich geschlichtet. Der offizielle Befehl lautet, nur Segelschiffe angreifen. Für größere Brummer, ja. Naja, ich meine, wir haben hier so ein olles Segelschiff mit zwei ollen Kanonen, da ist der Seeadler einfach nicht ausgerüstet. Aber sowas hält doch einen Lugner nicht auf. Ne? Pah, denkt er sich, als er am Horizont einen Dampfer entdeckt. Das Probeschießen kurz zuvor war nicht gerade vielversprechend verlaufen, aber hey, was man nicht in der Kanone hat, muss man halt in der Birne haben. Und deshalb gibt Felix das Kommando, nicht das Kommando, sondern das Signal, bitte Chronometerzeit. Also das ist quasi, da hissen sie so eine Fahne und signalisieren damit dem anderen Schiff, dass sie einen Abgleich ihrer Chronometerzeit gerne machen würden. Das ist wohl ganz gewöhnlich bei so einem Segelschiff, ja, das irgendwie keine modernen Instrumente irgendwie an Bord hat. Und wenn die länger auf See sind, so dann holen die sich quasi einen aktuellen Abgleich von dem Schiff, das vielleicht noch nicht so lange unterwegs ist und genauere Daten hat. Versteht ihr? Aber, könnt ihr mir folgen? Ja, aber ganz kurze Frage. Haben Sie zu dem Zeitpunkt die deutsche Kriegsflagge gehisst? Nein, die haben sie jetzt wieder runtergenommen. Und, Okay. Weil das wäre nämlich die nächste Frage, ob das so ein Ding ist, selbst dem Feind gibt man das, ob das so ein ehrenvoller, so eine Ehrenhandlung ist, die man nie unterlässt oder wo das herkommt. Aber gut, wenn sie sich noch nicht zu erkennen abgeben lassen. Das ist jetzt so ein bisschen grenzwertig, ne? Weil ich habe jetzt schon gesagt, eigentlich ist es auch so eine Sache, dass man bestimmte Kriegshandlungen nicht einfach so machen darf. Ja, das heißt immer nur, so. Aber sie können jetzt an der Stelle, haben sie keine Chance, wenn sie hier wie so ein Kriegsschiff, also in dem Fall, der Dampfer, der würde einfach wegfahren, ja, und würde sich weit hinter sich lassen, sondern sie müssen ihn jetzt halt irgendwie reinlegen, ja. Und da bleibt ihnen jetzt nichts anderes übrig, als dann doch nochmal so zu tun, als wären sie Norweger und als wären sie quasi, als bräuchten sie Hilfe an der Stelle. Ihr guckt so. Naja, es ist halt, werden diese es ja Daten lassen können, wenn sie dann nicht so viel auf die Ehre geben. Was? Werden diese Daten dann per Morse oder wie auch immer oder eben Lichtfunk per Signale übermittelt oder fährt man dann zueinander hin und schmeißt sich die Info über Bord? Ich glaube, man fährt da relativ nahe aneinander und dann tauscht man sich da aus. Okay. Denn genau darum geht es ja. Also sie wollen, dass die anderen näher kommen, weil sie mit ihrem Segelschiff dann sonst im Zweifelsfall dem Dampfer nicht hinterher kämen. Die Matrosen schlüpfen entweder jetzt wieder in Norweger Verkleidung oder unter Deck und der Dampfer dreht bei und antwortet mit dem Zeichen, dass er verstanden hat und kommt irgendwie näher. Und Felix ist sich jetzt dann auch sicher, dass er einen Engländer vor sich hat. Und als sie dem Koloss dann ganz nahe sind, lautet sein Kommando: Klar, Schiff zum Gefecht. Das heißt schon so ein bisschen, also ich meine, klar, oh, wie trickreich, aber schon ein bisschen arschig auch. Ja, es ist, genau, und da ist jetzt genau, ich sage, das ist ein ganz schmaler Grat, weil in dem Moment, wo sie jetzt wirklich sie dürften jetzt quasi, was heißt jetzt dürfen an der Stelle, aber sie dürfen jetzt keine Kriegshandlung durchführen unter der Norweger Flagge. Deswegen ist klar zum Gefecht, heißt jetzt, sie nehmen erstmal die Norweger Flagge runter, hissen wieder ihre Kriegsflagge. Ja, aber das ist schon. Ja, aber so ist es halt, ja. Ja. Sie hissen ihre deutsche Kriegsflagge und ziehen dann das Tuch von der Kanone. Ja, so. Das ist jetzt quasi, und damit ist es dann wieder rechtmäßig. Ja, das ist okay. Da kann man jetzt sicherlich mal einen Militäranwalt befragen, wie man das einordnen muss. Keine Ahnung. Okay. Ja, es geht ja jetzt eher um unsere Bauchgefühls- Ja, genau. Moralisch. Aber es spielt schon, wichtig ist schon, es spielt schon eine Rolle. Auch für die in der Situation spielt es eine Rolle. Ja, sie würden ihre Kanone nicht abfeuern unter der Norweger Flagge. So, das ist halt so. Wie sinnvoll wir das halten, wir finden das. Nee, ich sehe es eher andersrum sozusagen, dass es ganz schön arschig ist, sich nicht nur, also durch die Seeblockade zu kommen, ist gefühlt das eine, aber dann unter einer anderen Flagge sich dem Schiff zu nähern. Um dann die deutsche Flagge zu hissen und rumzuballern, das ist halt auch, die wären halt nicht hingefahren, wenn die deutsche Flagge gehabt hätten die ganze Zeit. Genau. Ja, klar. Und da sage ich halt, das ist nicht ehrenhaft oder das ist nicht fair. Ja. Ja, aber, Punkt, that's it. Aber es ist ja immerhin halbwegs fair, dann noch die deutsche Flagge zu hissen. Sie können auch drauf scheißen. Ja, und dann das ist richtig. Wäre das vielleicht, wer weiß, wenn das komische Wege geht, wäre das eine Kriegserklärung der Engländer an die Norweger so, ja? Wenn die sehen, okay, ein norwegisches Schiff greift hier Engländer an. Ja. So, ja, keine Ahnung. Vielleicht kann da jemand mit mehr historischem und Marinehintergrund da noch was zu sagen, aber ich kann es euch jetzt nur so klar. In meinen groben, dilettantischen Worten. In Anbetracht der Tatsache, dass du gerade gesagt hast, wir haben noch 23 Seiten vor uns, würde ich auch voranschreiten wollen. Ach komm, jetzt sei ja nicht so. Okay, es rumst ordentlich, als die Deutschen dem Dampfer einen Schuss vor den Bug knallen. Der Dampfer selbst scheint keine Kanonen an Bord zu haben. Der dreht aber bei. Nee, Quatsch, der dreht ab. Er hat ja beigedreht, er dreht ab. Und zwei weitere Schüsse, einer über den Schornstein und einer vor den Bug, lassen ihn dann aber letztendlich doch die Motoren abstellen und hier quasi weiße aufgeben. Flagge. Die Aufregung an Bord der Lady Royal scheint groß, denn statt auf das Prisenkommando zu warten, eilen Kapitän und Matrosen in die Beiboote und kommen zu dem Segelschiff der Deutschen hinübergepaddelt. Was ist ein Prisenkommando? So, Prisen ist jetzt auch wieder so, das wird jetzt auch wieder ein dünnes Eis. Das Prisenrecht besagt, dass Schiffe unter bestimmten Bedingungen im Krieg gekapert werden dürfen, so, ja. Also, das regelt diese militärische Überlegenheit? Es sagt aber zum Beispiel auch, dass du den Matrosen, also dass du sicherstellen musst, dass den Matrosen nichts passiert und dass du darfst den Matrosen ihre Habseligkeiten nicht wegnehmen und solche Dinge. Also das regelt, wie du dich wie kriegführende Staaten sich gegenüber anderen, denen sie den Krieg erklärt haben, aber auch neutralen Staaten an der Stelle verhandeln entfalten dürfen. Also sprichst du so ein bisschen wie so Kriegsgefangenenrechte? Sowas in der Art, ja. Mhm. Also es muss dann immer, also der, was ihr euch an der Stelle vielleicht nur merken braucht, im Grunde muss das dann alles nochmal von einem Prisengericht bestätigt werden. Das ist rechtmäßig, war. Eigentlich müsste das vorher passieren, aber das ist natürlich praktisch nicht machbar. Aber es muss im Zweifelsfall dann im Nachhinein von einem Prisengericht noch bestätigt werden. Sonst müsstest du dem Ursprungsland oder dem ursprünglichen Reeder die Fracht ersetzen. Und wem gehören die Prisengerichte an? Sitzen da mehrere Länder drin? Nee, oder machst du es halt dann halt in ein neutrales Land? In deinem Land. So, dein Prisengericht. Ach so, das heißt sozusagen, dann würde ein deutsches Land. Prisengericht im Nachhinein sagen, jo, das war okay in der Form. Also, verstanden. Auch das, sehr, sehr oberflächlich, aber ihr wisst, ich bin ja da kein Experte. Ich kenne mich ja mit Geschichte nicht aus. Felix Prisenleutnant, so heißt der dann die Leute auf dem Ruderboot mit ans andere Schiff nimmt und das übernimmt. Felix Prisenleutnant nimmt seinerseits ein paar Mann in Beibooten mit zum englischen Dampfer hinüber und schnappt sich dort im Grunde alles, was sie irgendwie gebrauchen können und was nicht. Aber das ist offensichtlich ja so eine internationale Sache mit diesen Prisen. Ja, ja. Genau. Das ist irgendwie so Staatenrecht halt zwischen den kriegsführenden Staaten hauptsächlich. Die 5000 Tonnen Kohle können die Deutschen zwar nicht verladen, aber vor allem der Proviant, den sie an Bord finden, der ist wichtig. Denn sie haben jetzt schließlich 26 Engländer und ein paar Afrikaner mehr an Bord. Denn sie müssen dafür sorgen, ja, dass denen ja nichts passiert. Was passiert mit dem Schiff? Während die Prisenbesatzung etwas fernab der normalen Schifffahrtswege die Versenkung per Sprengladung vorbereitet, wechselt Felix ein paar freundliche Worte mit dem Captain, der Lady Royal. Der ist zwar traurig über die anstehende Versenkung, aber der ist auch ziemlich begeistert von der Kriegslist, auf die er reingefallen ist. Das, glaube ich, ist jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich sehr aus Sicht von ihm geschrieben. Das ist wieder Hummer, der sich bei dieser Cocktailparty so aufführt in der ersten Staffel und in seiner Fantasie die ganze Zeit solche total fantastischen Witze macht und alle ihn total anhimmeln. Ich musste raus aus den nassen Klamotten und rein in einen trockenen Gin. Naja, sei dir da mal nicht so sicher. Also mag sein, dass der vielleicht jetzt da nicht so mega begeistert war. Aber dass der auch vielleicht sowas gewisses Anerkennendes bekundet, das glaube ich schon. Das kann ich mir schon vorstellen. Und jetzt kann ich es euch ja dann langsam sagen. Ich glaube, das ist diese Kapitäne sind so vom Schlag gar nicht so anders als unsere Piloten. So, das, die nehmen sowas im Zweifelsfall auch ein bisschen Chapeau. Auch ein bisschen sportlich. Ja, und dadurch, wenn du wirklich auch so ein Gegenüber, also ich meine, dass wenn du auch ein Gegenüber hast, das sagt alles klar, ihr kommt jetzt hier in Gefangenschaft, kriegt aber weiterhin Essen und ihr dürft eure Habseligkeiten behalten. Das ist jetzt auch nicht also der Kapitän so krass wie, wir versenken dich einfach und weg bist du. Der kriegt ein Quartier mit fließend Wasser. Also ich meine, hallo, das hat er wahrscheinlich auf seinem Schiff nicht unbedingt so. Ja, also die werden jetzt hier alle verladen, das Schiff wird versenkt und dann geht's weiter. Der nächste Dampfer lässt nicht lange auf sich warten. Der reagiert jetzt aber nicht auf Felix' Chronometertrick, woraufhin der dann mehrere Male seine Kanonen sprechen lässt. Ein Glückstreffer an der Ruderkette sorgt an Bord der Lutby Island, dass er nicht mehr manövrierfähig ist. Ja, genau. Und für Aufruhr. Die Matrosen verlassen quasi fluchtartig das Schiff, sodass der... Wohin? Auf die Beiboote. Okay. Ist ja nicht einfach über Bord weg. Na Moment, wie weit weg von England sind wir denn gerade? Oder wo sind wir gerade? Naja, so auf dem Atlantik, so jetzt noch nicht so mega weit. Ja, okay. Aber, was soll man denn auch machen? Also, ja gut, aber das ist halt die Frage, kannst du überhaupt zurückrudern oder ist das keine Chance? Aber was sollst du denn auch machen? Naja, also die haben halt Angst davor, dass das Schiff versenkt wird, so direkt mit den Kanonen und deswegen retten die sich in die Beiboote, weil sie damit rechnen, dass sie dann natürlich irgendwie aufgenommen werden, weil sie eigentlich nicht… Also nicht zurückrudern, sondern aufgenommen. Es ist ja nicht Sinn der Übung, dass da hier irgendwie Leute irgendwie versenkt werden. So, das ist tatsächlich relativ humane Kriegsführung an der Stelle. Ja. Es geht halt hauptsächlich um die Schiffe und die Ladung. Ja. Und wenn also du Gerät, nicht Leute. Genau, wenn du dich davon entfernst, dann ist deine Überlebenschance halt höher. So ist deren Logik. Der Kapitän, der versucht natürlich da noch irgendwie lange irgendwie zu retten, was zu retten ist, steht aber dann an einem nutzlosen Steuer und kann eigentlich da auch nichts machen. Er folgt schließlich auch seinen Matrosen und sie alle rudern zur Seeadler hinüber. Weil die See an dem Tag sehr rau ist, geht beim Anbordnehmen der Gefangenen eines der Ruderboote verloren. Verletzt wird zum Glück niemand. Aber ich wollte sagen, hüpft mal wieder ins Wasser und zieht jemand raus. Naja, nee. Aber die anderen, das ist auch schon wieder so eine ähnliche Aktion, überhaupt auf das Segelschiff irgendwie überzutreten, ja, wie damals. Felix wagt es jedenfalls unter den Bedingungen nicht, seine eigenen Boote zu Wasser zu lassen. Ja, also können sie auch nicht. Um denen zu helfen? Nee, um rüber zu rudern und quasi dort das Schiff zu plündern und zu versenken. Genau, also dürfen an der Stelle die Kanonen, die ja schon gute Dienste geleistet haben, auch den Rest übernehmen. Was gar nicht so einfach ist, bei hohem Seegang dann ein Loch in den Bauch eines anderen Schiffes zu schießen, der es ja so tief sein muss, dass es dann irgendwie voll Wasser läuft und so. Also auch das mit schwankenden Schiffen und unterschiedlichen Höhen und so, gar nicht so einfach. Ich denke mal vor allen Dingen, wie viel Munition hat man denn an Bord? Weil das ist ja auch scheiß schwer. Das hab ich mir auch schon gedacht. Ja, ich weiß nicht, ja, von den anderen Schiffen haben sie ja bisher noch nichts gekapert an Munition. Ne? Die waren ja unbewaffnet. Das müsste ja auch blöd, also modern gesagt, kompatibel dazu sein. Also genau. Ja auch da irgendwie reinpassen. Passende Geschosse. Aber ich glaube, Geschosse haben sie schon ein paar dabei. Wenn auch sonst nichts, aber Geschosse haben sie ein paar dabei. Sie kriegen es dann auch irgendwann hin, es dauert nur eine Weile und ein paar Stunden später haben sie dann 4.500 Tonnen Zucker und halt das Schiff quasi versenkt. 4.500 Tonnen Zucker. 4.500 Tonnen? Ja. Hatte das andere Schiff geladen. 4 Megatonnen Zucker. Megatonnen. Wow. Wenn du es so ausdrückst, klingt es ganz schön viel. Das ist absurd viel. Naja, es war halt so ein Schiff voll Zucker. Okay. Was gibt's zum Frühstück? Zucker! An Bord der Seeadler gibt's ein großes Hallo bei den gefangenen genommenen Kapitänen, denn die sind jetzt schon zu zweit. Ja, und endlich gibt's Zucker in die. Genau, und die hocken jetzt da halt eigentlich relativ komfortabel in so einer Art kleinen Offizierscasino und spielen Karten und essen den ganzen Tag Zucker. Ja, nee, trinken Whisky. Und Zucker ist ja versenkt worden. Trinken Whisky und tauschen Geschichten und Neuigkeiten aus. Die sind ja eben nicht rübergegangen, wenn Zucker rübergeholt. Ja. Und auch Felix gesetzt sich, wann immer er kann, zu diesen Kapitänen. Und das klingt so, als wäre das eine total lustige Gentleman-Runde so an der Stelle. Aus irgendwelchen komischen Gründen habe ich mir vorgestellt, dass die den ganzen Zucker an Bord karren. Deswegen war ich so erstaunt auf das wäre relativ aufwendig. Ja, ein schönes Bild. Ja, wie so Homer und so Zuckerberg. Überhaupt ist so grundsätzlich die Stimmung an Bord ziemlich gut, ja. Die Neuankömmlinge werden gut versorgt, in der Regel oft besser als auf ihren eigenen Schiffen. Sie müssen nicht mit anpacken, also für die ist es fast wie eine Kreuzfahrt, ja. Die können sich annähernd frei bewegen, sie respektieren aber ihren Gefangenenstatus und die Tatsache, dass halt einige Bereiche des Schiffs tabu sind. Das ist wie auf der AIDA. Das ist ein bisschen wie auf der AIDA. Du darfst auch nicht überleben. Du darfst auch nicht in den Maschinenraum. Oh Gott, ey. Als nächstes übernehmen Felix und seine Männer ein französisches Segelschiff, dann einen kanadischen Schoner, der ihnen zum ersten Mal nun auch einen weiblichen Gast beschert. Warum also nicht? Diesmal tatsächlich. Beim nächsten Dampfer wird es... war die Dame? Wie bitte? Das war die Dame? Das war die Frau des Kapitäns. Ah, okay. Aber die echte Frau des Kapitäns. Ja, die waren, glaube ich, auf... Die mit Schuhgröße 38. Nee, die waren, glaube ich, auf Hochzeitsreise irgendwie. Oh nein. Naja gut, er hat sie halt quasi mit zur Im Arbeit Krieg. Genommen. Ja, ja. Dann, ja. Naja, eine Romaniger. Das war im Krieg, aber die haben ja nur irgendwelche Fracht transportiert. Also das sind ja keine Kriegsschiffe. Naja, aber im Krieg. Beim nächsten Dampfer wird es schon etwas schwieriger. Der ist nämlich mit halbwegs modernen Geschützen ausgestattet. Als die Deutschen aber die falsche Jeannette und ein falsches Feuer aufs Deck positionieren, eilt der feindliche Dampfer schnell zur Hilfe. Sekunde, die falsche was? Jeannette. Die falsche Dame, also den Matrosen in Damenkleidern. Sie stellen den auf Deck und zünden ein Feuer. Okay. Also spätestens jetzt. Jetzt wird es aber sehr theatralisch, absurd. Drama Queens. Was? RuPaul hätte seine Freude. Ich höre da raus, dass ihr mir nicht glaubt. Ich glaube dir, es ist einfach nein, nur... Nein, es ist sehr schön, absurd, theatralisch. Naja, es ist doch ein gutes Ablenkungsmanöver oder eine gute Falle quasi. Also ja, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, wir sind langsam so eben tatsächlich in so einem Club Arabiata oder wie auch immer die alle heißen mögen. Ich weiß, das heißt nicht so. Und jetzt machen die Alleinunterhalter mal wieder abends eine Show. Und weil sie alle keine so rechte Ahnung haben, was sie machen sollen und auch die Sprachbarrieren so ein bisschen da sind. Ja, was macht man? Wir verkleiden als Frau. Ja, stimmt, voll lustig. Und was noch? Ja, Feuer. Was machen wir noch? Also, dass die so aus dem Nichts sich so einen Quatsch daher spinnen, der dann aufgeführt wird. So kommt das langsam ein bisschen rüber. Also, ich finde das eigentlich eine ganz schön clevere Liste, ja. Also, sie zünden hier irgendwie ein falsches Feuer und die Frau auf Deck ruft Hilfe und schon kommt das andere Schiff vorbei. Ja, irgendwie schon auch absurd, die Parallelen dazu, weil du nämlich unter Deck langsam oder eben in den Kabinen, lauter verschiedene Nationen hast, die in diesem Ferienclub hausieren. Die können sich alle gegenseitig nicht verstehen, aber ey, das kalte Buffet ist ganz okay. Okay. Also, die anderen kommen relativ schnell bis auf Kanonenreichweite heran und der erste Treffer legt auch gleich die Funkstation lahm, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Daraufhin rennen drüben alle mal wild durcheinander. Ja? Der Kapitän verteilt ein paar Fausthiebe, um die wieder zur Besinnung zu bringen. Und Bud Spencer als Kapitän. Damit kommen sie dann tatsächlich auch auf die Idee, sich doch mal an ihre Geschütze zu stellen, also ihre Geschütze zu bemannen. Das ist jetzt natürlich für die Deutschen ziemlich blöd, ja, weil die haben hier irgendwie alle Museumskanonen und der Engländer hat relativ große, moderne Schießeisen an Bord. Und sie sind eigentlich in Sachen Feuerkraft hoffnungslos unterlegen. Klar bei den Torpedos. Greift man die dann an? Naja, weil man clever ist. Klar bei den Torpedos brüllt Felix in ein Megafon und das ist wieder so eine List, die an der Stelle glückt. Denn an Bord des Feindes geht den Männern sofort der Arsch auf Grundeis. Ja, Torpedos ist halt irgendwie die große Gefahr. Ja, für so ein Schiff. Aber und sie trauen sich dann nicht an die Geschütze ran. Welches Segelboot hat ein Torpedos dabei? Wahrscheinlich dieses nicht und es ist nur Quatsch. Aber, ja, natürlich dieses nicht. Ja, doch. Ja, aber... Naja, aber ja, welcher falsche Norweger schießt, ne, mit Kanonen auf dich? So, ja, ne? Ja. Ja, der mit den falschen Frauen und dem Feuer an Bord. Der mit dem falschen Feuer an Bord, ja. Es ist halt einfach eine, es ist eine Sammlung an kuriosen Kriegslisten. Ja, ja, ja. Auf diesem Weg kommen die Deutschen an 2000 Kisten Champagner und 500 Kisten Cognac, was jetzt auch gar nicht so schlecht ist. Außerdem, außerdem lässt Felix den Steinbergflügel an Bord bringen. Was ist das? Ein Musikinstrument? Oh, ein Flügel. Shit. Ein Flügel. Ah, okay. Und ich will auch so einen haben. Und was? Spielen Sie ganz Platz, wo ich Platz dafür habe. Die Hits der Comedian Harmonies. Veronika, der Lenz ist da. Der ist noch ein bisschen hin bis zu der Zeit. Im Club der Kapitäne ist dem Neuzugang die Art, wie er überlistet worden ist, zunächst etwas peinlich. Ja, aber die Stimmung dort ist so ausgezeichnet und auch mit dem Klavier und mit Musik und so. Und ich geh kaputt. Er kann halt relativ bald darüber lachen. Ist langsam wie so ein Freizeitclub und irgendwann kommt sein Land, es will aber eigentlich keiner gehen und dann stellen sie fest, es ist so ein Freizeit- und Urlaubsmodell und daraufhin hat der Typ die AIDA erfunden. Ja, ist gar nicht so unplausibel, ja. Also es wird viel getrunken, es wird viel gescherzt, alle haben eine gute Zeit, was echt irgendwie echt absurd ist. Ja, weil ach ja, der lustige alte Krieg. Wir sind halt im Ersten Weltkrieg. Der lustige Glückshase. In Felix' Biografie liest sich diese ganze, das ist ja eine Piratennummer, Piraterie. Ja, ja. Und das liest sich wie eine total noble Spaßaktion. Ja. Ja, ja. Und wenn du dir überlegst, dass zeitgleich in den Schützengräben an der Front irgendwie die Gasangriffe erfunden werden. Ey, elendig, verreckt die Leute, ja klar. Boah. Und hier wird ohne große Gewalt Nachschub abgefangen, was indirekt wiederum den eigenen Soldaten ja auch zugutekommt. Also es ist schon Krieg, aber es ist halt so eine Art Gentleman-Kriegsführung. Ja. In immer ähnlicher Manier und mit mehr List als Waffengewalt übernehmen unsere tapferen deutschen Seeleute Schiff um Schiff und schicken sie nach und nach auf den Meeresgrund. Jetzt aber mal blöd gesagt, andersrum, so nobel ist es jetzt aber nicht nur, ich meine, die 4,5 Kilotonnen Zucker, davon wollten auch nicht bloß Soldaten irgendwie sich ernähren, vermute ich mal. Naja, gut, also aber, ist jetzt nicht, dass wir hier irgendwie nur Kriegsgerät kaputt machen und damit weiteren Krieg und Leiden verhindern, sondern so ganz cool ist es jetzt nicht nur. Aber na gut, klar, aber es ist jetzt kein Menschenrechtsverbrechen, was dafür begangen wird, so wie wir es jetzt hören zumindest. Nee, auch indem du die Wirtschaft störst du ja aber irgendwie, ja, klar, den Krieg. Also das ist schon klar, es ist natürlich kein Robin Hood, ja. Aber genau, ich glaube, der Umgang ist relativ human. Das große Los sind sowieso ja auch nicht die Schiffe, die Zucker geladen haben, sondern Salpeter. Denn das ist essentiell für die Munitionsherstellung. Mhm. Mhm. Mit der Pinmore versenkt Felix schweren Herzens ein Schiff, auf dem er selbst mal 2 Jahre lang gefahren ist. Nein. So, das macht ihn dann doch auch ein bisschen wehmütig. So. Und er geht nochmal selber eine Runde über Deck der alten Zeiten wegen, bevor er es auf den Meeresgrund schickt. Und da würde ich irgendwie, da habe ich einen abgekriegt und da bin ich über Bord gegangen. Ach ja, ja, zündet's an. Mitunter machen sich die Deutschen einen echten Spaß aus ihrer Kaperfahrt und nicht selten grölen auch die Gefangenen freudige Grüße an die zukünftigen Neuzugänge über die Bordwand. Vor allem, wie multikulturell es langsam unter Deck zugehen muss. Aber ich meine, wie viele Crewmitglieder hat denn so ein durchschnittliches Schiff? Die müssen auch langsam an Kapazitätsgrenzen stoßen. Das ist ein guter Punkt. Naja, sie haben Quartiere für über 400 Leute auf diesem Schiff. Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Durchschnittsschiff schon 30 hat. Was, Crewmitglieder? Mindestens 90 hat man vorhin. Ja, aber dann reicht's, ist doch jetzt schon voll. Achso, du meinst auf den Schiffen, die sie kapern? Nee, das sind gar nicht so viele. Ich meine, das sind ja irgendwie Handelsschiffe und das sind ja keine Kriegsschiffe, die sind nicht mit Waffenstationen bemannt. Das sind mal, keine Ahnung, bei einem Dampfer, wie viele Leute brauchst du da? Lass es mal irgendwie 20 sein, 10. Das ist sicherlich unterschiedlich. Ja, gut, aber dann hast du ja auch nur 20 Schiffe, die du. Naja, aber wir sind ja noch nicht bei 20. Okay, also in Ordnung. Ja, 20 ist auf jeden Fall ein Rahmen, wo ich mir denke, okay, ist klar. Ja. Genau, das ist ungefähr die Rahmen. Wir kommen jetzt auch gleich tatsächlich an den Punkt, wo sie sagen, wir müssen jetzt mal überlegen, was wir mit den ganzen Leuten hier an Bord machen. Aber das ist ja auch ganz krass, dass heutige moderne Frachtschiffe entweder teilweise sogar schon komplett, ich glaube, personenlos fahren. Ich glaube, da gibt es schon die ersten. Und aber ganz krass ist, die Leute, die auf so diesen riesigen Containertransportschiffen fahren, da sind kaum noch Leute drauf. Ja, da brauchst du überhaupt nichts mehr. Das ist ja alles gestützt und automatisiert. Aber das muss unglaublich einsam sein, die Sache. Weil du dir, also der ist ja auch einfach, weder hast du Umwelt, eben kein Echo, sondern um dich herum ist halt nichts, weil da halt nur offener Ozean ist. Nein, ich meine so im Laderaum dann so irgendwie. Ja. Na gut, Laderaum gibt's hier nicht mehr. Es gibt ja einfach nur noch offen und Container und alles rein. Ne? Stimmt. Also von daher. Naja, so weit sind wir ja noch nicht, ne? Ja, klar. Hier auf der Seeadler, da ist auf jeden Fall immer ein großes Hallo, wenn neue Leute an Bord kommen. Alle freuen sich, alle sind in guter Laune und das könnt ihr mir glauben oder nicht. Ich finde das Bild so schön. Selbst, ich gehe mit. Selbst die einzige Dame an Bord ist voller Freude, als im Laufe der Fahrt dann eine weitere Dame zu ihr stößt. Nein! Ja, doch, noch ein Kapitän hat seine Frau dabei. 8 Wochen sind die Deutschen nun unterwegs und haben schon mehr als 40.000 Tonnen Ladung auf den Meeresgrund geschickt. 263 Gefangene haben sie aufgenommen. Es gab bislang nicht einen Verletzten. Auch nicht auf der gegnerischen Seite? Nein. Wirklich nicht? Nein. Also nicht mal verletzt, das ist halt schon krass. Ich meine, keine Toten mehr. So viele Seelen an Bord stellen den Kapitän natürlich vor Herausforderungen. Alle bekommen dasselbe gute Essen und Trinkwasser und das wird natürlich langsam. Knapp. Ich wollte gerade sagen, wie lange hält denn das noch? Die nächste Eroberung, die französische Cambronne, wird deshalb von den Deutschen auch nicht versenkt. Stattdessen kappen Felix und seine Matrosen dort die oberen Masten, um die Maximalgeschwindigkeit zu drosseln und setzen dann einen Großteil der Gefangenen mit ausreichend Proviant auf dem Segelschiff aus. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage, ob man nicht mal zumindest küstennah mal die Leute auf dem Schiff packt, die dann in der Nähe sind, sagen so ungefähr, hier ist ein Paddelboot, ihr braucht zwar 5 Tage, aber bis dahin sind wir weg, viel Spaß. Ja, es ist ein Segelschiff und sie brauchen 10, aber okay, ansonsten bist du sehr nahe dran. Genau. Aber die Kapitäne behalten sie, weil die Stimmung so gut ist? Nee, also sie machen jetzt einmal Tabula Rasa und packen eigentlich fast alle auf dieses Schiff. Einer der Kapitäne kriegt das Kommando und dann geht's für die ab nach Rio de Janeiro. Das ist wirklich... Wir müssen dann Steinschere Papier spielen. So, Moment, wo hast du gesagt, fahren die hin? Rio de Janeiro. Die sind jetzt schon relativ weit im südlichen Atlantik. Ach, abgefahren. Ich kann euch dann später mal noch müssen die Karte zeigen. Der muss ja richtig regelrecht an so den bekanntesten und befahrensten Städten unterwegs gewesen sein. Weil wo triffst du denn einfach so mitten auf dem Ozean Leute? Die normalen Handelsrouten so. Naja. Ja, klar. Das stellt man sich so als, also ich meine, wir wohnen ja hier mit Nürnberg ziemlich weit weg von sämtlichen Meeren. Das ist und von Philipp allen, von jeglicher Infrastruktur. Nein. Ja. Aber was für mich immer so unvorstellbar ist, dass es ja diese regelrechten, ja fast schon Autobahnen, selbst damals schon auf den Meeren gab, wo du entlang gefahren bist und abseits von denen war niemand. Und auf denen war aber gar nicht so wenig los. Naja, klar, weil du hast ja viele Segelschiffe auch, ne? Und die müssen sich ja eh an den Winden und die sind ja dann doch auch immer irgendwie in ähnlicher Art und Weise. Genau, an den aber dass es nicht so viel variiert, sondern dass sich das so ein gebürgert eingetan hat, dass du da, wenn du sagst, naja, du patrouillierst das so ein bisschen auf so einem Teil, immer mal wieder welche triffst. Aber es ist doch in der Luftfahrt noch viel schlimmer. Da denkst du dir, ey, mit so einem Flugzeug, da kannst du doch überall lang fliegen, aber da hast du auch einige wenige Routen eigentlich um den Globus. Aber liegt es dann an den Winden, die dort sind? Oder weil das halt so die kürzeste Verbindung von A nach B ist? Ja, genau. Du fliegst natürlich die kürzeste Verbindung. Du schaust, dass du die Erddrehung dann halt möglichst irgendwie gut ausnutzt und die kürzesten Strecken fliegst und so. Ja, ja. Und ich weiß auch nicht, ist es so, dass du nicht auch, dass die möglichst lange über Land fliegen auch so? Ist das nicht auch immer noch so ein Ding? Weiß ich nicht genau. Aber es sind auch nicht so wahnsinnig viele. An alle Pilotinnen und Piloten unter euch, meldet euch mal. So, ach, was ich noch vergessen habe, die gefangenen Matrosen, die jetzt dann da ausgesetzt werden, die bekommen auch noch ihre normale Entlohnung, nur halt eben diesmal in deutscher Währung. Also die werden auch noch bezahlt. Okay. Okay, aber und die kriegen noch die ganzen Champagnerflaschen mit, weil dann haben sie total viel Flaschenpfand, wenn sie dann wieder... Eine sehr komische Art der Kriegsführung, wenn ihr mich fragt, aber so ist es halt. Ne. Der Abschied an der Stelle ist lustig und traurig zugleich, das wiederum glaube ich sofort. Spiel doch mal auf dem Gebiet. Spiel noch einmal unser Lied. Ding, dong, die Hexe ist tot. Die Hexe ist tot. Viele tauschen an der Stelle Namen und Adressen aus und schreiben sich gegenseitig in Poesiealben, um sich später nach dem Krieg wiederzusehen. Vor allem dieser Club der Kapitäne wird noch über Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Nein, wirklich? Und es ist schon witzig, dass inmitten des Kriegs hier so eine nationübergreifende Verbrüderung stattfindet. Und die sind im Essen gegangen, wollten nicht den Bart zahlen und daraufhin haben sie die Diners Club Card erfunden. Naja, ich wollte jetzt gerade sagen, die haben vielleicht das Stockholm-Syndrom erfunden, aber das ist vielleicht auch so. Naja. Die feindlichen Kapitäne sind, wenn man Felix glauben darf, ziemlich begeistert von dem, wie sie hier an Bord des Seeadler behandelt worden sind. Und dann, was könnte jetzt passieren? Ja, jetzt kriegen sie mal eins auf den Deckel. Dann wird die Seeadler plötzlich versenkt. Mhm. Einfach so. Und ohne, dass die Besatzung etwas davon merkt. Mhm. Die bemerken ihre anscheinend missliche Lage erst, als sie über Funk davon erfahren. Was? Komisch. Nein. Ich habe gedacht, wir haben zwei Decks, die versteckt sind. Ach, jetzt sind es drei. Nee, es ist so, dass die, die haben sich auf den Meeren jetzt natürlich schon langsam Namen gemacht. Ne? Also es spricht sich rum, was sie da tun. Und das ist so weit gekommen, dass sie so einen richtigen, also so ein richtiger Schrecken der Meere jetzt schon. Ja? Die anderen Schiffe, die jetzt eigentlich auf den Routen Kriegsmaterial transportieren sollten, die trauen sich jetzt nicht mehr auslaufen. Deshalb haben die Engländer jetzt die falsche Information in die Welt gesetzt, dass es gar nicht mehr gibt, damit die Leute Seeadler weiterhin auswandern, genau, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Hammer. Dass Hammer. Der Seeadler versenkt ist, damit die wieder auslaufen. Aber das macht ihnen doch eigentlich das Spiel noch leichter. Das ist super für die, ja, das finden die total witzig. Und genau, ja. Hammer. Im Grunde, um die Moral zu heben, wird diese Falschmeldung in die Welt gesetzt. Und dann wird die Seeadler aber tatsächlich versenkt. Oh, ja, das war klar. Im Ernst diesmal. Nach 7 Monaten auf See und nach 14 versenkten und 2 freigegebenen Schiffen gibt es bei der Crew erste ernsthafte Mangelerscheinungen. Also sucht sich Kapitän Felix Graf von Luckner eine verlassene Südseeinsel, wo er mit seinen Männern anlanden und Frischwasser, Obst und vielleicht so ein bisschen Fleisch vorfinden kann. Findet er dann auch, die Insel heißt Mopelia, das gehört zu den Gesellschaftsinseln. Und Gesellschaftsinseln, da kommen auch die Gesellschaftsspiele her. Ganz klar. Mhm. Und dort finden sie am 29. Juli 1917 quasi einen geeigneten Ort, wo sie mal anlanden können und wo eigentlich auch bis auf ein paar Eingeborene sonst niemand ist. Früchte, frisches Wasser, wilde Schweine, sogar relativ hilfreiche Eingeborene. Also es ist eigentlich eine recht gute Insel, um mal kurz ein paar Tage irgendwie sich die Beine zu vertreten. Die konnten auch Klavier spielen. Ein Traum in der Südsee. Das ist gut für die Moral, aber in der Zeit, wo sie dort anliegen. Kommen sie auf die Idee, eine Kokosnussreligion zu gründen? Nee, es kommt eine große Flutwelle, die Seeadler dann so auf einen Korallenriff drückt, dass sie unrettbar zerstört wird. Das ist aber wirklich etwas unglücklich gelaufen, würde ich mal behaupten. Ja, und da kommen wir gleich noch drauf. Denn also es ist jetzt so, dass die dann da, die liegt da im flachen Wasser, ja, und wird dann irgendwie zerstört. Und es ist aber so, dass die nicht sofort irgendwie absauft, sondern dass die da noch alles Mögliche irgendwie raustragen können und sich dann das auf diese. Das klingt jetzt fast ein bisschen so A, wie Gilligan's Island, oder B, wie ein, ja, tut mir leid, es war unrettbar zerstört auf dieser traumhaften Südseeinsel. Ja, nee, aber. So wie du es jetzt vorliest einfach. Naja, also sie bringen eigentlich alles, was sie da zum Überleben erstmal brauchen, können sie in Sicherheit bringen, bevor das Schiff, ich meine, es säuft eh nicht komplett ab. Da Jahrzehnte später liegt da noch der Dieselmotor im flachen Wasser, der vor sich hin rottet. Oh, Spoiler. Also das Ding wird doch nicht wieder gemacht in jeglicher Form. Nein, also das Schiff ist kaputt, das ist Fakt. Heute weiß man, dass die Story so nicht ganz stimmt, denn die Seeadler säuft ab, weil einer an Bord nicht richtig aufgepasst und das Ding auf den Riff gesetzt hat. Ja. Felix verbreitet später aber die Story auch über seine Biografie von dieser Flutwelle, um seine Offiziere zu schützen. Also damit keiner irgendwie diesen Fehler quasi hat. Das ist schon bitter, wenn das echt ein einziger verkackt hat. Naja, wenn es halt einer irgendwie aufs Sand gesetzt hat. Aber ist das nicht so ein bisschen, wenn es ein Einzelner verkackt hat, sind noch eigentlich alle Rang drüber, die tragen eigentlich das mit. Ja, aber ich finde, er stellt sich halt an der Stelle als Kapitän schützend vor seiner Mannschaft. Ja. Also er ist halt ein mega nicer Typ. Ja. Bis dann. Der den Kannibalismus erfindet. Nein, der ist wirklich ein nicer Typ. Die erfahrenen Seemänner, also wie gesagt, das Schiff, Fakt ist, das ist da abgesoffen, ja, auf dieser Insel, sie hocken da auf der Insel, sie haben aber so das Nötigste, ja, sie haben ihre Instrumente, sie haben ihre Karten, sie haben ihren Proviant, sie haben. Ich dachte in so Kinder, also wie gesagt, sie haben ihre Instrumente, den Klavier, den Flügel gerettet und eine Ukulele. Ich glaube, wahrscheinlich haben sie sogar den Flügel rausgetragen, weil sie veranstalten dann auch so Tanzabende und alles Mögliche. Ja, zu den Songs der Beatles? Nein. Die erfahrenen Seemänner, die tüchtigen Gefangenen sind jetzt nicht mehr so ganz viele. Die Eingeborenen auf der Insel, die alle arbeiten jetzt zusammen und bauen da so ein kleines deutsches Zeltstädtchen auf. Und mit dem Hissen der deutschen Flagge kommt es eigentlich auch einer Besetzung von französischem Hoheitsgebiet gleich. Ja. Was kein Schwein interessiert, weil die Franzosen davon ja überhaupt nichts wissen. ein Deutscher kann in so einem Fall ja auch nicht stillsitzen. Ja? Also wird errichtet, es wird gebastelt, es wird erfunden, Nähmaschinen rattern, sie bauen einen Marktplatz, wo dann abend Musik gespielt und getanzt wird, sie bauen ein Lazarett und so. Also sie richten sich da irgendwie richtig, richtig gut ein. Aber die Männer, ich glaube tatsächlich, dass die Frauen mit dem anderen Schiff weg sind, also dass es nur Männer sind, und die sitzen halt jetzt irgendwie dumm hier in der Südsee fest. Auch so unser 48er Schuhgrößen Mann, Frau. Auch der. Alles, was sie haben, ist ein kleines Motorboot, das sie irgendwie halt auch noch gerettet haben von der ganzen Nummer, so das kleine Beiboot. Das bringen sie jetzt so ein bisschen auf Vordermann, starten es ordentlich mit Proviant aus und ein paar Knarren und brechen damit am 23. August mit einer Handvoll vertrauenswürdiger Männer erneut zu einer Kaperfahrt auf. Ah, ich wollte gerade fragen, aber doch nicht alle Leute, wie passen da drauf? Also Felix und irgendwie, ich glaube, sie sind 6 Leute insgesamt. Und der Plan ist ganz klar, damit ein größeres Schiff kapern, die Leute abholen und dann wieder irgendwie weitermachen oder Richtung Heimat. Wie viel Waffen haben die, dass das klappen soll? Sie haben den Verstand. Sie haben 2 Maschinengewehre. Ich weiß gar nicht, ob sie beide dabei haben oder nur eins, und halt ein paar so Handfeuerwaffen und ich glaube Handgranaten. Okay. Ja, ein bisschen gesunder Größenwahn schadet an der Stelle sicherlich. Ja, ja, ja. Denn ihr Vehikel ist gerade mal 6 Meter lang, aber sie haben halt auch keine Alternativen, ja. Also was wollen sie machen? Ja, wenn da irgendwie Engländer vorbeikommen, die werden einen Scheiß tun und da irgendwelche Deutschen hier friedlich in die Heimat ja, klar, bringen. So, ja. Also, auf geht's. Mit 6 Mann auf dem Miniboot, auf dem nur 4 gleichzeitig schlafen können und das auch nur mit angezogenen Beinen. Das hat schon ein bisschen was von Schiffbruch, zumal sie mit dem kleinen Ding ja den Urgewalten des Meeres schutzlos ausgeliefert sind. Ja. Schon im Standardzustand müssen sie ungefähr 4 Eimer Wasser pro Stunde ausschöpfen, weil sie irgendwie relativ tief liegen und das Boot jetzt auch nicht den besten Zustand hat. Und wenn da ein bisschen Wellengang ist? Dann mehr. Genau. Das erste Zwischenziel liegt gut 300 Seemeilen entfernt und sie schaffen etwa 4 Seemeilen pro Stunde. Noch ist die Stimmung bestens. Morgens wird Kaffee aufgesetzt und das Deck geschrubbt, nachmittags wird gefaulenzt und abends die Zeit mit Geschichten und Liedern und dem lauten Vorlesen des einzigen Buchs an Bord vertrieben. Ist es eine Bibel? Nee, es ist die Reise nach Konstantinopel. Wow, was für ein schönes Detail. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie lange schon und wie viel Arbeit und Energie die Menschheit reinsteckt, immer wieder Kaffee zu kochen. Weil ich mir jetzt auch bei dem Ding denke, das wäre das Letzte, was ich mitnehmen würde, wenn wir irgendwas um Kaffee zu kochen bei so einem Ding. Ja, und es hat wahrscheinlich noch nicht mal viel von Kaffee. Also es ist wahrscheinlich irgendeine drecksbraune Brühe, aber es ist halt ja, gut, ein Ritual ist und ja, ja, ist ja, halt ja. Gut an der Stelle. Ja, ja. Ja. In der ersten Zeit ist auch noch alles trocken, aber je länger die unterwegs sind, desto nasser wird die Ladung und je nasser die Ladung und die Leute werden, desto schlechter wird auch die Laune. Ja, ja. Also nicht falsch verstehen, heiße Getränke ja, aber Kaffee ist ja immer eigentlich ja, ja, echt aufwendig. Der Deutsche, der geht schon einen ziemlichen Umweg für seinen Kaffee. Ja, aber ist das auch ein Kaffeehaag? Also, erstmal läuft alles gut. Nach 3 Tagen kommt Atiu in Sicht, eine kleine Insel, wo sie den Bewohnern weismachen, sie wären ein paar Amerikaner, die aufgrund einer dummen Wetter hier mit ihrer Nussschale vorbeifahren. Ja. Und wir sprechen deswegen auch kaum Englisch. Ja, das können die jetzt vielleicht nicht so beurteilen. Die laden sie zum Essen ein, starten sie mit Proviant aus, also das ist alles irgendwie ganz nett und freundlich. Die kriegen sogar einen Stempel irgendwie, auch wenn sie den gar nicht brauchen, aber das ist hier irgendwie alles ganz freundschaftlich. Aus all unseren Geschichten erstaunt mich einfach immer wieder, wie freundlich die Menschheit so ist. Wenn wir uns auch überlegen, Moment. Wenn wir uns überlegen, wie auch so ein, wie auch jetzt so ein Herr Speck da entlang gereist ist und immer wieder auf Leute trifft mit einem, oh, du bist fast im Verhungern. Ja, komm vorbei, du kriegst was. Wurde der nicht mal mit ein paar Macheten nachts aus seinem Zelt gezogen? Richtig. Ich gebe dir recht, aber auf wie viel nette Leute kommen dann diese Typen? Du hast schon recht. Und ja, ja. Im Großen und Ganzen ist der Mensch gar nicht so verkommen, wie man manchmal meinen möchte. Nee. Bei einem zweiten Halt, nach knapp mehr als 3 Wochen, ist die Lage schon etwas angespannter. Auf Aitutaki versuchen sich die Deutschen als Norweger durchzuschummeln. Auf der Insel ist jetzt aber tatsächlich das, was ihr vorhin schon Spaß vermutet habt, jemand aus Bergen. Und ja, mit dessen Hilfe wittern die Bewohner dann, dass da irgendwas nicht ganz zusammenpasst. Sag mal, wie viel Sprit haben die denn noch? Ja, die haben sich schon ganz gut, die haben das ja ganz gut geplant und eingedeckt. Und sie laden dann ja auf so Inseln, also sie haben ihre Route so von Insel zu Insel geplant und da halt dann immer wieder so ein bisschen Nachteile. Aber auf den Inseln kann man denn eine Route von Insel nach Insel planen? Wie? Die können ja unmöglich alle kartografiert sein. Naja, die haben bestimmt Seekarten. Naja, die größeren schon. Also ich meine, klar, da ist nicht jedes Dreh der Island drauf, aber da kriegst du eh keinen Sprit. Sondern halt die größeren Inseln, die sind da schon. Wo du dann auch Sprit wieder kriegst. Genau. Und mit was? Ah ja, gut. Die können ja irgendwie Geld dabei haben, ja klar. Ja, oder irgendwas zum Tauschen oder keine Ahnung. Naja. Ja, komisch ist auch, wenn die Norweger dann Deutschmark dabei haben, aber oh Gott, Details. Deutschmark. So, Felix kann jetzt den Residenten der Insel da, aber, also der wittert was, aber sie sind noch nicht so ganz enttarnt, es ist noch nicht so ganz klar, ja, aber er kann den dann irgendwie zu einer Inspektion auf sein Boot überreden, zu sagen, ja, dann überzeug dich halt selbst so ungefähr. Und dort kann er ihn dann mit vorgehaltener Waffe dann dazu bringen, dass er zieh deinen Pulli aus, jetzt habe ich die perfekte Tarnung. Nee, der Resident ist ja nicht der, der aus Bergen. Ah, das ist ja jetzt, dann der halt der ortsansässige, der Häuptling, ja. Mehr oder weniger. Und der kann dann, also der wird mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, dass er dann seine Männer so ein bisschen zurückhält und dass sie da auch wirklich dann in Ruhe unbehelligt weiterfahren können. Ist gerade nochmal gut gegangen, sozusagen. Die nächsten 3 Wochen auf See sind ziemlich zäh, zumal 2 davon von schweren Stürmen begleitet werden. Oh je. Langsam ist alles nass und faulig an Bord. Skorbut setzt den Männern ordentlich zu. Die Körper sind geschwollen und schmerzen, die Laune ist mies. Die nächste Insel suchen sie deshalb auch mit gezücktem Maschinengewehr und gehisster Kriegsflagge heim. An Aussteigen ist sowieso nicht zu denken. Also sie dümpeln im flachen Wasser so nah ran wie möglich und wedeln ein bisschen mit ihrem Maschinengewehr. Was die freundlichen Eingeborenen an Ufer dazu bringt, denen frisches Obst und Wasser direkt ins Boot zu bringen. Ah. Also das ist der Zweck. Also so Mac-Island-mäßig. Stellt sich dann raus, dass ein paar von denen auch in Europa im Krieg gekämpft haben sogar und dann aber aufgrund von Untauglichkeit wieder nach Hause geschickt wurden. Keine Ahnung. Okay. Irgendwo am Arsch der Welt. Ja gut, aber die haben dann wahrscheinlich auch so ein gewisses Mitgefühl oder so, ein, oh shit, da geht's jemand gar nicht gut, hat's kaputt. Ich weiß, wie das ist, deswegen hätte ich da selbst irgendwie so jemand anderem, der mir eine Waffe vorhält, irgendwie lieber. So, genau. Ja. Und die sind ja auch dann nicht, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie untauglich sind, die waren nicht wirklich ja investiert in diesen Krieg, so, da geht's ja einen Scheiß an. Ja, und deswegen ist denen auch egal, wem sie da helfen, dann im Zweifelsfall, denke ich. Also, sie haben jetzt frisches Obst an Bord und mit diesen Vitaminen gelangen sie dann auch recht schnell eigentlich wieder in eine viel bessere körperliche Verfassung. Ja, und damit steigt auch die Stimmung wieder. Und the power of vitamin C. Und so ist die Laune eigentlich gar nicht so schlecht, als sie nochmal 3 Wochen später den Hafen der Wakaya-Inseln in der Nähe der Fidschis ansteuern. Zu eurer Information, sie sind jetzt 2300 Seemeilen mit diesem Bötchen schon gefahren. Wow! Was absurd ist, was komplett absurd ist. Ich wollte gerade sagen, das ist halt wie so mit einem Mofa einmal durch Europa. Ey. Und die Wahnsinn. Zurückgelassenen, die haben keine Probleme, die haben genügend Proviant und alles auf der Insel. Ja, auf der Insel, da geht es denen gut, ja, da haben die Schweine und ja, da geht es wirklich nur darum, dass man da halt nicht für immer sein möchte. Genau. Aber man könnte auch für immer da sein. Man könnte da wahrscheinlich sein Lebensabend verbringen. Okay. Die, weil du sagst mir Mofa durch Europa. Letztes Jahr bin ich mal, als wir am Kongress waren, sind wir da mal abends in unser Airbnb-Ding zurück und da hatten wir irgendwie noch so eine Chips- und Bierlaune und saßen da irgendwie noch in dem Wohnzimmer rum und haben im Fernsehen rumgesappt. Und da kam eine Doku über 2 Treckerfahrer, die zum Nordkap gefahren sind, so aus Bayern. Was? Ja, und das war so putzig, weil das waren 2 auf so… Auf dem Trecker? Ja, mit 2 Trecker und einem Wohnanhänger hinten dran. Jeweils noch die Mutti irgendwie nebendran auf dem Behelfssitz, wo es immer nur so mit eingezogenem Kopf sitzen kann. Nur so eine Stoffplane irgendwie. Ja. Und da sind die da hochgetuckert. Am Anfang waren sie beste Freunde und unterwegs haben sie sich aber voll zerstritten. Ja, und am Ende sind sie halt beide dann unabhängig voneinander dann irgendwie am Nordkap angekommen. Du hockst mega aufeinander bei sowas. Und haben sich dann, ja, die hatten ja 2 Trecker. Ja, trotzdem. Und die haben sich dann so nur noch angefrotzelt dann da und so. Oh, das war aber so herzzerreißend irgendwie und trotzdem eine schöne Geschichte. Mm. Okay, Träger. Träger fahren. Also, sie kommen jetzt in Richtung von diesem Hafen, von dieser Insel und dort bleibt ihnen aufgrund von Schlechtwetter auch gar nichts anderes übrig, als dort in den Hafen zu fahren. Und da sehen sie dann auch, dass relativ viele Schiffe da liegen, die auch aufgrund des Wetters da eigentlich in den Hafen fahren mussten. Das ist auch der Grund, warum sie außen auf dem Wasser eigentlich überhaupt niemandem begegnet sind. Ja, also der Plan war ja eigentlich, irgendwo ein Schiff aufzutreiben, aber sie sind eigentlich die ganze Zeit keinem so richtig begegnet. Sie müssen sich jetzt dort allerhand Ammärchen eifern lassen, um nicht als Deutsche enttarnt zu werden. Ja, das Misstrauen ist deutlich spürbar. Und sie erfahren dann auch bei einem Zechgelage mit so einem Eingeborenen, dass schon ein Schiff ausgeschickt worden ist, um Verstärkung vom Festland zu holen, weil man diese vermeintlichen Deutschen hier doch mal genauer untersuchen und vielleicht festsetzen müsste. Daraufhin nehmen sie natürlich die Beine in die Hand. Und das sind, also, Sekunde, sind es die, oder wurden die gewarnt von dem, von der Insel, auf der sie davon gelandet sind und dann mit der Waffe der Typ bedroht wurde? Nee, das ist jetzt halt irgendwie eine größere Insel und da sind auch relativ viele Leute und da fällt es halt auf. Ach, ja, das so. Wo die Hauptcrew sozusagen noch sitzt oder der Großteil nein. der Leute? Hä? Nee. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Sie sind jetzt auf einer Insel an den Fidschis angelandet, ja? Und auf dieser Insel nimmt man sie in Empfang. Ach so, das sind sie nicht einfach im Hafen eingefahren, sondern irgendwo am Rand. Aber sie haben sich halt wieder irgendeine Story ausgedacht, ja? Wir sind hier die Amerikaner auf der Durchreise und die Leute zweifeln aber an der Geschichte. Ja. Und dann sind die da halt für irgendwie 1-2 Tage und saufen dann irgendwie abends mit den Eingeborenen und dabei erfahren sie, dass von dieser Insel aus schon nach Verstärkung geschickt wurde, um diese Deutschen, die auf dieser Insel angekommen sind, festzusetzen. Ach so, sie wissen, dass es eigentlich Deutsche sind. Also sie vermuten, dass es Deutsche sind. Ah, jetzt. Okay. So. Haben wir uns? Ja, ich habe die Nationalität noch nicht ganz verstanden. Welche Nationalität sind die? Die Hilfe? Ja. Das, bei den Fidschis sind wir. Und wer hat das? Frankreich wieder? Also eine Nation, die offensichtlich mit Deutschland im Krieg liegt. Wir tun einfach so, als wenn wir bei Civilization wären und ganz absurde Nationen auf einmal total riesig sind. So, ja. Fidschi hat jetzt einfach mal eine Riesennation. Dass die vielleicht französisch sind. Nee, ja, die sind tatsächlich, die gehören zum Commonwealth. Ah ja, okay. Würde ich sagen. Ja, das macht Sinn, weil das Rugby auch ganz groß, aber das ist in Frankreich auch. Egal. Spielt jetzt für die Story gar nicht so den tiefsten Sinn. Naja, doch, das ist schon interessant, weil wenn die jetzt halt neutral oder nicht sind, dann ist es wieder das eine. Genau. Nee, ich glaube schon, dass die sozusagen zu einer Nation gehören, die mit Deutschland im Krieg liegt. So, und ich bin sehr gespannt, wie der Philipp das jetzt zusammenschneidet, dass wir hier nicht wieder total ahnungslos irgendwie rüberkommen. Nö, ich lasse das. Vermutlich wollte ich gerade sagen. Gar nicht. Ist das ein Kriterium? Genau. Nee, das wissen ja die Leute, dass wir keine Ahnung haben. So, wo war ich jetzt? Darauf nehmen sie natürlich ihre Beine und ihre Ruder in die Hand. Aber das Wetter zwingt sie eigentlich nach dem Auslaufen sofort wieder zurück in den Hafen. Also sie können mit ihrer Nussschale bei dem Wetter gar nicht weg von der Insel. Am nächsten Tag läuft auf der Insel dann ein amerikanischer Zweimastschoner mit Motor ein. Und dem Kapitän auf dem Schiff erzählen sie, dass sie amerikanische Schiffbrüchige seien und dass sie unbedingt eine Mitfahrgelegenheit bräuchten. Und wie kommt es zu der Sprache, die sie sprechen? Ja, sie kriegen es, glaube ich, irgendwie ganz gut hin. Okay. So, Amerika, da hast du ja auch unterschiedliche Dialekte. Ja, okay, mit der Einwanderin. Okay. Ich glaube, dass sie Englisch inzwischen schon auch ganz gut drauf haben. Okay. Der Plan ist, auf offener See dann natürlich das Schiff von dem Amerikaner in die eigene Gewalt zu bringen. Soweit kommt es nicht, denn der Kapitän willigt zwar ein, dass er die mitnimmt, aber vor dem Auslaufen steht plötzlich ein indischer Beamter mit ein paar Soldaten auf Deck und der will die Deutschen verhaften. Oha. Es wäre dem Felix womöglich ein leichtes gewesen, die Inder mit Waffengewalt zu überrumpeln, ja, denn die sind irgendwie zu sechst und das sind irgendwie hier so 1-2 Beamte. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt mit der Kriegsflagge, weil der Graf in Zivil unterwegs ist, verbietet es ihm die Ehre, eine Kampfhandlung anzuzetteln. Mhm. Also er lässt sich jetzt auch relativ bemerkenswert. Er lässt sich jetzt lieber von diesem Dorfpolizisten, von diesem Provinzpolizisten verhaften, statt dass er sich mit Waffengewalt unehrenhaft und unrechtmäßig gegen das Kriegsrecht zur Wehr setzt. Weil er bräuchte nämlich eine Telefonzelle, wo er sich schnell umzieht und dann. Genau, sein Cape überwerfen. Also hier nochmal. Fürs Protokoll. Graf Felix von Luckner, der international mittlerweile als der Seeteufel bekannt ist, der Seeteufel, wird von einem einfachen indischen Provinzpolizisten festgenommen. Das ist auch der Titel der Biografie? Seeteufel? Ja. Sehr gut kombiniert, Dominik. Oha. In einem sehr fürstlichen Gefängnis mit sehr viel Freigang harrt Felix der Dinge, die da kommen. Eine Dame wirft ihm jeden Tag ein paar Blumen über den Zaun. Gut. Da kommen wir später noch drauf zurück. Werden die Obrigkeit erstmal viele Telegramme nach Europa. Daraus baut er sich eine Uniform, weil dann darf er wieder. Werden die Obrigkeit erstmal viele Telegramme nach Europa schickt, um sicherzustellen, dass es sich hier wirklich um den richtigen Luckner, in Klammern TM, dass sie wirklich den Luckner festgenommen haben. Den Schrecken der Meere, den Seeteufel, den Luckner, dem monatelang 14 Kreuzer auf den Fersen waren. Also sie haben den längst schon überall gesucht. Ja. Wow! Und damit hat seine Kriegsliste ja auch funktioniert, denn das war ja der Plan, die Marine irgendwie in sinnlose aufzuspalten. Genau, in sinnlose Verfolgungsaktionen irgendwie ja. zu verstricken. Nach ein paar Wochen Von einem Wechseln des befehlshabenden Kommandanten werden die Deutschen in ein Zuchthaus weitergeschoben, in dem es schon deutlich weniger ritterlich zugeht. Ja. Da gibt es dann Einzelhaft und auch die Gesellschaft von richtigen Verbrechern. Und dort darf er eigentlich nur mal dann von den Nachmittag heraus, als ein japanischer Admiral irgendwie vor Anker geht, und der lässt Felix zu sich kommen, um den ein bisschen auszuhorchen und da so ein bisschen irgendwie rauszufinden, was so in Sachen Krieg und so bei den Deutschen, was da so abgeht. Der war auch einer von denen, die den Seeadler monatelang erfolglos gejagt haben. Und Felix hat jetzt alle Hände voll zu tun, nicht aus Versehen zu verraten, wo der Rest seiner Mannschaft abgeblieben ist. Denn er will ja jetzt auch nicht, dass die irgendwie dem Feind in die Hände fallen. Er kommt dann, also wie gesagt, für den Nachmittag wird er da mal auf diesem Schiff irgendwie ein bisschen verhorcht. Dann steckt man ihn wieder zurück in das Zuchthaus und kurze Zeit darauf verschifft man ihn aber nach Neuseeland, wo man ihn dann erst einmal in einem Lager wegsperren will. Ich spoilere euch das jetzt mal. Der Luckner wird es nicht schaffen, seine Mannschaft auf Mopelia abzuholen. No. Die kapern sich aber selbst irgendwann einfach einen französischen Segler, der der Insel zu nahe kam, weil er die Schiffbrüchigen retten wollte. Also ich sag, oh, naja, ja. Irgendwie nett. Verständlich, aber arschig. Sie taufen den Segler Fortuna, segeln damit ums Kap Horn. Macht's gut, ihr Trottel! Genau. Und fahren dann bei Chile in ein paar Klippen. Macht's gut, ihr Trottel! So wie da sterben dann alle, oder? Nee, sie werden dann halt aufgelesen und geht wieder Chip von vorne los. Nee. So ein bisschen GTA, aber GTS dann halt, also Grand Theft Ship. Sie verbringen dann tatsächlich den Rest der Kriegszeit als freie Leute in Chile. Es ist echt schon spät. Gott, wie viel haben wir noch? Es ist 9:30 Uhr abends. Gar nicht wahr. Doch, es ist 9:30. Ist gar nicht so spät. Es fühlt sich so spät an. Ja. Luckner und seine Truppe landen schließlich in der Nähe von Auckland auf der Insel Motuihi in einem englischen... Das Auckland ist doch hier Kalifornien. Nee, Auckland, Neuseeland. Nee, Auckland. Ach, Auckland. Ah, ja, Logo. Okay. Ich hatte die jetzt irgendwie, ja. Okay, Auckland. Da war ich schon. Wirklich? Da war ich schon. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich war doch schon. Schön. Warst doch schon auf Motuhi? Nein. Also, da ist... Aber eher schon. Da ist jedenfalls ein englisches Kriegsgefangenenlager. Und da steckt man den Luckner rein. Und das ist ein Lager auf einer Insel, wo sich die Gefangenen zu gewissen Zeiten relativ frei bewegen dürfen. Ich meine, es ist eine Insel, wie soll man da weg? Man kommt nicht weg. Und das ist ein Lager, wo der Luckner eigentlich sofort nach seiner Ankunft den Ausbruch plant. Ich brauche meine Uniform. Er täuscht jetzt eine schlimme Ischias- und Rheumaerkrankung vor. Ich meine, mit vorgetäuschten... Mein Ischias tut weh. Mit vorgetäuschten Erkrankungen kennt er sich ja aus. Witzig ist, er kann sich in seiner Biografie nicht mehr erinnern, ob es jetzt Ischias oder Rheuma war. Deswegen hier oder. Also eins der beiden. Er wusste es nur hinterher nicht mehr. Aber warum kennt er sich mit eingebildeten Krankheiten oder... Er hat sich doch schon mal seinen Blinddarm schon mal entfernt. Blinddarms wegen, ja, genau. ja. Er schart dann ein paar junge Deutsche um sich und erschleicht sich auch das Vertrauen von einigen Mitgefangenen, hauptsächlich von denen, die besondere Privilegien haben. Mhm. Etwa von dem, der das Motorboot des Lagerkommandanten reparieren soll. Oder dann auch von dem Lagerarzt, der ihnen hilft, mit einer vorgetäuschten Hühnerpest alles Federvieh auf dem Insellager zu entsorgen, ja, und mit entsorgen meine ich, dass sie es abschlachten und fachgerecht konservieren. So. Ich habe gestern so eine Folge, ich habe Game Makers Toolkit, das ist so eine YouTube-Serie von jemandem, der sich mit Computerspieldesign auskennt, modernen Computerspielen, und die haben eine Sonderfolge gemacht mit den zwei Hauptdesignern von Hitman 2. Und das ist so ähnlich, dass bei Hitman, habt ihr schon mal Hitman gespielt? Na, du eh. Du musst ja immer Leute töten, quasi. Und du hast da sehr, sehr viel Freiheiten und aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und scheinbar ist es so, dass du ganz viele Gespräche abhören kannst, um dann auf Ideen zu kommen. Und so ungefähr ist es jetzt. So. Und dann bekam er mit, dass da Hühner noch waren. Und da war noch das und das. So. Ja. Ja, wobei, genau. du musst immer sozusagen eine Person um die Ecke bringen oder Kid. Bei den neueren Spielen ist es anders, da gibt es mehrere Ziele anscheinend, stellenweise. Ah ja, okay. Weil das war ja immer so die Prämisse, du kannst recht stumm vorgehen, indem du so in sozusagen so Action-Rambo-Manier durchrennst oder dich ein bisschen James Bondiger ein paar Leute um die Ecke bringst oder ganz sneaky-mäßig, keine Ahnung, gehst in die Küche, klaust irgendwie, schubst den Koch in die Gefrierkammer, klaust eine Schürze, gibst dich als Koch aus und kannst dann durchs Haus gehen und so. Ja. Ja, die Königsklasse war immer das quasi wie einen Unfall aussehen zu lassen. Genau. Und auch unentdeckt. Nur das Ziel um die Ecke zu bringen und alle anderen zu verschonen. Und unentdeckt zu entkommen. Ja, ja. Genau, aber dazu muss man eben, wie auch hier der Luckner, so ein Netz spinnen, ja, ein großes Netzwerk aufbauen. Ja. Und Das ist auch gar nicht so einfach, weil der Kommandant von diesem Lager, der ist misstrauisch, ne? Der Lugner hat natürlich einen Ruf, ja, und der weiß auch, dass seine Mannschaft noch irgendwo da draußen ist, und der hat eigentlich, seine größte Angst ist, dass jetzt die Freibeutler von der Seeadler irgendwann vorbeikommen und den Lugner einfach mitnehmen. Und trotz Folter hat weder der Graf noch also hier die paar Männer, die mit ihm auf diese Nussschale irgendwie ausgerückt sind, die ja auch in dem Lager sind, trotz Folter hat keiner von denen auch nur ein Wort über die Mopelia verloren. Mhm. Wow. Aus Blech bastelt er jetzt, er und seine Ausbrecher, Waffenattrappen, und aus den Minen, die sie eigentlich säubern sollten, also die sollten ein paar so, ich weiß gar nicht, ob es Seeminen oder Landminen waren, aber das war eigentlich so deren Gefangenenarbeit, Strafarbeit, dass sie Minen säubern. Und die, also erstmal. Meine Tätigkeit. Klingt irgendwie mega gefährlich auch. Erstmal sabotieren sie die natürlich, dass sie nicht mehr funktionieren, und dann bauen sie sich daraus auch irgendwie Granaten, was ich auch irgendwie spannend finde. Ja. Sie lassen dann auch noch ein echtes Gewehr irgendwie mitgehen und ein paar neuseeländische Uniformen, weil sie sich irgendwie Zutritt zur Waffenkammer verschaffen. Und ihr größter Coup ist es aber, dass sie es sogar schaffen, heimlich die Munition für die Maschinengewehre der Lagerwachen zu klauen, dann über Nacht das Schießpulver aus der Munition zu entfernen und dann die Munition wieder zurückzubringen, unbemerkt. Mhm. So, das klingt ein bisschen so, als wenn die Neuseeländer nicht so ganz clever wären in der Situation. Ich glaube, es sind Engländer, die da hier das Sagen haben. Ja, was probierst du denn das Zeug ständig aus? Also, das machst du doch auch nicht. Hm. Ja, nee, aber insgesamt haben die... Ja, aber sich so unter der Nase so einen Karton mit Maschinengewehr-Muni klauen zu lassen, ist schon auch... Sollte jetzt nicht passieren? Ja. Ja, aber du machst doch die Kiste einfach nicht auf, wenn du es nicht brauchst. Ja, normal nicht. Aber dass du dir die überhaupt klauen lässt, ist ja schon... Und dann wieder zurückstellen lässt und beides unbemerkt. Schon, ja gut, aber aufregend. Das sind, glaube ich, halt einfach auch recht viele Gefangene auf wenig... Personal, ja, also, dort vor Ort. Ich meine, das ist jetzt auch ja kein Gefängnis, ne? Das ist so ein Lager. Ne? Da gibt es ein paar Zäune und da wird abends Anwesenheitskontrolle gemacht und dann unter dem Tag. Aber das soll doch, also das soll trotzdem nicht passieren. Ja, ja, nee, es sollte nicht passieren. Ich möchte damit auch nur sagen, dass es eine große Leistung der Deutschen an dieser Stelle ist. Es gibt auch so eine Art Generalprobe, wo sie dann ihren Ausbruch irgendwie mal so halb durchspielen, und da lernen sich dann auch die Ausbrecher zum ersten Mal alle persönlich kennen. Also er hat vorher auch wieder so, weißt, alles heimlich, und kennt er sich auch schon ein wenig damit aus. Und trotz dieser Geheimhaltung wäre die Aktion aufgrund eines anonymen Tipps fast aufgeflogen. Aber halt nur fast. Am 13. September 1917 um 18 Uhr sitzen der Lugner und einige seiner Gefolgsmänner auf der Perle. Das ist das Boot des Lagerkommandanten, das sie dann mitgehen lassen. Und sie stechen von der neuseeländischen Lagerinsel aus in See. Es dauert eine ganze Weile, bis ihr Verschwinden auf der Insel bemerkt wird. Und noch länger dauert es, angesichts gekappter Telefon- und Morseleitungen auf der Hauptinsel Unterstützung zu rufen. Erst am Morgen des 14. Dezember brechen einige schnelle Motorboote und Dampfer zur Verfolgung auf. Die Perle ist so schwer beladen, dass viele an Bord von dem Getaume seekrank werden. Mehrere Tage fahren sie mit diesem Ding quasi an der Küste entlang und schauen, dass sie tagsüber halt immer irgendwo in einer Bucht halbwegs sich irgendwo in der Böschung verstecken und fahren eigentlich nur nachts. Und erst am dritten Tag geht es dann quasi aufs Meer raus. Also sie wollen auch tatsächlich mit diesem Ding irgendwie übers Meer. Ach du liebe Zeit. Was der Lugner jetzt macht, ist, dass er hat einige gerade von den jungen Gefangenen irgendwie mitgenommen. Die vereidigt er jetzt erstmal und macht sie jetzt zum quasi Matrosen. Offiziell hier zu vollwertigen Soldaten. Und mit dem Hissen der Kriegsflagge, frag mich nicht, wo sie die Kriegsflagge, haben sie wahrscheinlich aus irgendwelchen Unterhosen zusammengenäht. Aber damit machen sie auch die Perle jetzt offiziell zum deutschen Kriegsschiff. Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es auch wieder so eine Äquatortaufe und... Nein, jetzt sind am Äquator Quatsch. Sind sie noch nicht. Nein, aber was macht Quatsch. Ein Lugner, wenn er hier so ein Kriegsschiff unterm Hintern hat? Schiff angreifen. Ja, klar. Und zwar die Moa. Dem sein Selbstvertrauen möchte ich haben. einen dicken Schoner, der allerdings nur für seichtes Küstengewässer geeignet ist. Aber das macht ihm nichts, ja. Er nimmt das Schiff in seine Gewalt und fährt damit auf hohe See. Wirklich? Ja, klar. Was denn sonst? Du kannst auch so einen Graf auch nicht einfach irgendwie gefangen haben. Ja, ja. So. Siehe, Graf Monte Cristo. Ab jetzt mit diesem großen Schoner auf hohe See, und da ist dann auch relativ unruhiges Gewässer. Sie kommen jetzt an so einer Vulkaninsel vorbei, wo sie dann ein Vorratsdepot plündern, das eigentlich für Schiffbrüchige angelegt worden war. Und zumindest haben sie jetzt mal Proviant für ein paar Monate auf See. Nicht sehr ehrenhaft, aber gut. Naja, gut, aber das ist ja dann auch eine verzweifelte Situation. Ich meine, ja gut, sie haben jetzt Proviant für mehrere Monate auf See, ne? Aber es wäre eigentlich ein Wunder, wenn dieses Schiff so lange durchhält. Mhm. Also das, Aber wahrscheinlich ist sein Plan eh, dass er bald auf ein anderes umsteigt. Die Perle hat eh bei dem Wendgang schon kapituliert. Also die haben sie irgendwie noch nachgezogen, aber die ist schon abgesoffen. Machen wir es kurz, die Flucht mit dem Schoner geht nicht lange gut. Schon nach wenigen Tagen spürt ein englischer Dampfer die Moa auf und diesmal ist ein Dampfer mit einer echten Kanone und der sich auch nicht von irgendwelchen Listen überlisten lässt. Zum ersten Mal jemand Intelligentes? Zum ersten Mal. Und hey, diese Frau hat Schuhgröße 48. Und Haare an den Beinen. Es läuft relativ friedlich ab, ja. Sie setzen jetzt den Luckner fest. In der Presse wird das Ganze später zur Seeschlacht bei den Kermadecks aufgebauscht, ja, und irgendwie einen riesen Buhai drum gemacht, aber es war eigentlich relativ unspektakulär. Mhm. Sie haben ihn halt wieder eingefangen, ja. Und er spürt jetzt auch, wie man bei so einer Festnahme behandelt werden kann, wenn man eben nicht von so Gentleman-Piraten irgendwie festgenommen wird. Also wird normal behandelt. Ja, so Bajonett im Rücken und erstmal alle Habseligkeiten abgenommen und unter den anderen Matrosen verteilt und so. Ja. Er landet dann auch erst in einem etwas strengeren Gefangenenlager, wo er es dann aber auch schafft, sich irgendwie mit dem Kommandanten anzufreunden und mit dem Skat zu spielen und so. Also er hat dann, das ist, finde ich, auch eine witzige Anekdote. Moment, spiele ich Skat? Ja. Sehr lustig. Er hat tatsächlich dann für dieses Lager einen Ausbruchsplan und er hat sich aber inzwischen so gut mit dem Kommandanten angefreundet, dass er dem keine Umstände machen will. Also er möchte nicht ausbrechen, sodass es dann angekleidet wird und wartet jetzt, bis der auf Urlaub ist, um dann seinen Ausbruchsplan in die Tat umzusetzen. Und gerade als es losgehen soll, wird er dann aber von der Insel wieder in sein altes Gefangenenlager zurückversetzt. Ja. Also er landet wieder auf Motuihi, wo er natürlich auch schon wieder sofort am nächsten Ausbruchsplan bastelt. Das ist jetzt gar nicht so einfach, denn man hat jetzt die Bewachung so ein bisschen verstärkt. Man weiß ja schon, was er so aus welchem Holz der Graf geschnitzt ist. Und er braucht 2 Monate tatsächlich, um dann so eine heimliche Höhle zu graben, ja, wo er dann auch irgendwie ein Faltboot organisiert. Und also das ist ein ganz absurder Ausbruchsplan, wo auch, keine Ahnung, es spielt eine Partie Golf eine Rolle und das Kapern eines Segelschiffs und alles mögliche. Hat Speck vorbeigebracht, das Faltboot. Die Reizwortgeschichte geht als weiter. Also es ist absurd. Aber wir haben jetzt dann auch schon langsam das Jahr 1918 und es wird der Waffenstillstand ausgerufen und damit steht ja auch das Kriegsende schon unmittelbar bevor, was jetzt natürlich einerseits die Haftbedingungen erheblich erleichtert und dann eigentlich auch keinen Grund mehr liefert, irgendwie noch auszubrechen. Also es dauert zwar noch 4 Monate, bis er endlich irgendwie die Heimreise antritt, aber das kann man jetzt ja locker mal noch auf einer Arschbacke absitzen. Ich finde es auch spannend, wie schnell sich so Informationen dir verbreiten. Ne? Wenn du überlegst, damals war ja noch nichts mit UKW-Radio und Co. Was hat man da? Die ersten Funksachen gab es aber schon, oder? Ja. Aber also noch kein, oder gab es so ein weltumspannendes Netz noch nicht, ne? Mit Funk. Also ich glaube schon. 1918. Puh. Bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, da höre ich mal das passende Chaos Radio Express dazu. Da gab es auch schon Telefonleitungen und so, würde ich sagen. Ja, aber wir reden ja gerade immer noch von so teilweise sehr abgelegenen Gut, bis es auf so einer Insel dann war. Genau. Aber nee, die hatten da Telefon, ich habe es ja vorhin vorgelesen, sie haben ja die Telefonleitung sogar gekappt. Also die hatten, die Insel war mit Telefon mit der Hauptinsel verbunden. Ich rede ja nicht davon, dass du mal von Europa mal eben da anrufen kannst, ne? Es ist ein bisschen komplizierter, aber die sind jetzt, dafür, dass sie am Arsch der Welt sind, gar nicht mal so am Arsch der Welt. Ja, klar. Es gab Battlefield, hat auch einen neuen aufgelegt, Battlefield 1, was im Ersten Weltkrieg spielt. Und da die erste Mission, die du spielst, da wird dann am Schluss eine Brieftaube quasi übers komplette Kampfgebiet wieder zurückgeschickt, wo du quasi dich entlang gekämpft hast. Ja. Das fliegt da drüber. Okay. Aber stimmt, klar, Brieftrauben kommst du ja eigentlich schon sehr, sehr schnell Informationen über die Welt verteilen. Oder du kannst fuchsen. Stimmt, klar. Du kannst fuchsen. Ja. Robin Hood hält einen Strumpfhosen. Ach, also, stimmt. Oh, der Abschied ist mal wieder herzlich, ja. Alle Neuseeländer bewundern den Mut und die Ritterlichkeit an Bord der Seeadler und 1919 ist Felix so ziemlich der beliebteste Deutsche, wenn nicht sogar der beliebteste Mann in Australien und Neuseeland. Was? Hat er doch selbst im Angesicht des Kriegs dafür gesorgt, dass viele Söhne und Väter zurück nach Hause zu ihren Familien hatten kehren können. Ah. Er wird mit Blumen, Glückwünschen und Einladungen überschüttet, bevor er dann im Juli 1919 endlich wieder deutschen Boden unter den Füßen hat. Ich wollte gerade sagen, ich kriege noch so ein GG auf dem Bug gemeißelt was von dem Schiff, das er zurückfährt. Ja, so Good Game, also was halt Leute schreiben, wenn sie das Spiel aufgeben, das Spiel zu Ende ist und sagen, hey, war eine gute Partie, hat Spaß gemacht. Hierzulande wird er etwas weniger beachtet. Hier ist, ihr sollt von 1000 D-Mark, danke für Ihre Dienste, auf Wiedersehen. Als erstes macht Felix jetzt mal Halt bei seinen Eltern. gerade noch rechtzeitig, um den Tod seines Vaters quasi live mitzuerleben. Oh je. So ganz unbeachtet bleibt er dann aber natürlich nicht. Die Fürsorgekasse will ihn, also die notorisch leere Fürsorgekasse, will ihn für einen Vortrag über seine Zeit auf der Seeadler buchen, quasi. Und er lehnt das erstmal sofort ab und denkt dann aber eine Weile drüber nach und ruft dann tatsächlich irgendwann zurück und sagt das Ganze dann doch zu. Und das ist auch der Beginn einer sehr, sehr großen und sehr, sehr langen Karriere als Redner und Autor, die Felix noch einmal rund um die ganze Welt führen wird. Auf eine Mission, den Deutschen die Achtung vor sich selbst zurückzugeben und die Völker, die über den Krieg zerteilt waren, wieder zu vereinen. Mhm. Also er tritt jetzt quasi eine Vortragsreise um die ganze Welt an und predigt da Brüderlichkeit und dass man doch anständig miteinander umgehen sollte. Ganz kurz vor dem Hintergrund, dass wir ganz am Anfang der Geschichte erfahren haben, dass er von seinem Vater recht, ja, sagen wir, streng erzogen worden ist, Gewalt ausgeübt worden ist und er in der Schule eigentlich echt schlecht war. Das sozusagen als Höhepunkt oder als letztliches Ende seiner Karriere zu haben, ist ja schon sehr erstaunlich. Ist ja schon geil, aber wir sind ja noch nicht beim Ende seiner Karriere. Wir sind ja gerade mal zwischen den beiden Weltkriegen, hallo? Das ist ja noch, ist ja fast noch ein junger Mann. Na dann. Felix wird viele der Orte besuchen, die er in den vergangenen Jahren schon besucht hat. Und er wird unterwegs viele der alten Freundschaften wieder aufleben lassen. Darunter ist beispielsweise auch der indische Polizist, der ihn damals festgenommen hat. Ihr erinnert euch? Nein, wirklich? Der ist wegen der Sache zum Gouverneur ernannt worden und lässt es sich nicht nehmen, den Grafen zum Dank amtlich zu beherbergen und zu bewirten. Die Frau mit den Blumen. Das ist absurd. Die Frau mit den Blumen am Gefängnislager, ihr erinnert euch? Das war die Frau von diesem Polizisten. Mhm. Und die hat sich damals schon mit Blumen quasi bei ihm bedankt. Solche Stories finden sich zuhauf in diesen Jahren in seiner Biografie. Also das kann ich euch unmöglich auch nur annähernd alles irgendwie. Mhm. Ich lege euch, guten Taten werden ihm quasi gelohnt. Ja. Und selbst bei den Leuten, denen er die Schiffe versenkt hat, wird er irgendwie mit einer Freundlichkeit empfangen, die manchmal haarsträubend ist. Vielleicht aber trotzdem ein paar Worte zu seiner ersten Amerika-Reise. Nicht seiner ersten, weil er war ja vorher schon in Amerika, aber die ersten, die er jetzt hier so quasi das habe ich gar nicht gesagt. Ja, genau. Er kauft sich jetzt sein eigenes Schiff. Zu seiner ersten Amerika-Reise mit seinem eigenen Schiff. Weihnachten. Das Geld hier. Durch die Rednerei. Jein. Also er hat das Geld nicht so direkt. Ja. Also erstmal heiratet er. Weihnachten 1925 heiratet er eine Ingeborg in Schweden. So irgendwie, die lernt er halt da irgendwie in der Zeit kennen und die heiraten. Dann gründet er einen Verein. Und über diesen Verein schafft er dann sein Schiff an. So. Also das ist so ein Crowdfunding, so ein Stück weit, mit Investoren. Also er stemmt es nicht komplett alleine. Aber den Unterhalt für das Ding, das ist ein Riesen, ein Viermast schon. Das ist ein Riesending, das kostet ein Schweinegeld. Und den finanziert er dann schon hauptsächlich mit so Vorträgen. Das Schiff tauft der Vaterland. Und aus 16.000 Bewerbungen wählt der Luckner seine Mannschaft aus und sticht nach einer riesigen Abschiedsparty und vielen freundlichen Gaben und guten Wünschen gesegnet am 19. September 1926 los in Richtung Amerika. Kurze Frage, wenn er auch im Ausland sehr bekannt war, hatte er dort auch einen Spitznamen? Wir haben jetzt erfahren, in Deutschland war das Seeteufel. Naja, er hat sich dann schon auch mal als Sea Devil irgendwo vorgestellt, aber ich weiß nicht, ob das wirklich international dann so bekannt war, das weiß ich gar nicht. Ja, aber er hat sich dann mal einem Indianerhäuptling tatsächlich dann mit seinem Häuptlingsnamen, Kapitänsnamen dann vorgestellt und das war Sea Devil dann. Also er hatte wirklich dann noch den Austausch mit einem Indianer. Ja, es war nicht Buffalo Bill, aber er hat dann irgendwie. Nein, aber überhaupt einem. Ja, er hat dann mal einen. So der Kindheitstraum. Ja. Wow. Also Tausende stehen jetzt hier dann am Hafen und jubeln ihm zu. Ja. Der Luckner muss insgesamt 4 blinde Passagiere nach und nach von Bord begleiten, bevor die Vaterland dann doch endlich Fahrt aufnehmen kann in Richtung Amerika. Die Überfahrt nach New York dauert nur 33 Tage. Das ist Rekordgeschwindigkeit für ein Segelschiff. Und die Einfahrt ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist genauso aufregend wie die Abfahrt aus Hamburg. Im Hafen kommen schon die ersten Reporter an Bord und außerdem 2 Kapitäne von den Schiffen, die er früher mal versenkt hat. Ein freudiges Wiedersehen. Sag mal, wie klein ist denn die Welt gefühlt auch, dass sich da alle mal wiedersehen? Das hat sich garantiert rumgesprochen halt. Ja, klar. Ja, klar. Ja, aber dass du dir da auch das so frei nehmen kannst, so, ach ja, ich bin gerade in der Südsee, ach, der landet dann irgendwo in New York. Der hat mich mal versenkt. Ja, da fahre ich auch mal hin, ne? Und ich spreche auch so ein Pseudo-Norddeutsch-Platt, obwohl ich ja eigentlich Franzose bin, nicht? Naja, also alle sind halt total begeistert von ihm, ja, von wie er mit dieser ganzen Kriegsführungsnummer irgendwie umgegangen ist. Langsam ist mir das Ganze ein bisschen zu und pathetisch, jetzt, zu positiv. Irgendwie. Und jetzt halt auch von seiner aktuellen Mission, das ist ja eigentlich auch die Krönung von dem Ganzen noch, ne? Dass er jetzt halt auszieht und versucht, irgendwie Völkerverständigung irgendwie zu predigen. Mhm. Wo er auch hingeht, und es werden in den folgenden Monaten und Jahren allein über 400 amerikanische Städte sein. Wo er auch hingeht, wird er mit wehenden Fahnen, mit Kapellen, mit Aufmärschen. Jetzt ist er derjenige, der die Tour macht, aber nicht durch Europa, nicht durch Deutschland, sondern durch die USA. Durch die USA. Abgefahren. Mit Prunk und Gloria empfangen. Obwohl der Graf nur mit Mühe den Unterhalt für sich und sein Schiff berappen kann. Also ist es echt sauteuer, dieses Riesending. So völlig übertrieben zu groß. Er ist mehrmals auf Spenden, auch von Öl und Nahrungsmitteln und so weiter angewiesen. Aber ihm steht überall die Türen offen. Er wird Ehrenbürger von unzähligen Vereinen und Städten. Darunter San Francisco, wo es überhaupt erst 4 Ehrenbürger gibt zu der Zeit. Zeitgleich mit Charles Lindbergh. Was? Und er trifft nicht nur Kapitäne und Räder der von ihm versenkten Kähne, sondern auch öffentlichkeitsscheue Prominenz wie Henry Ford. Öffnen die Tür für den Grafen. Der soll ihm angeblich sogar ein Auto geschenkt haben, was kann er nichts mehr anfangen. Was einer wie Henry Ford ja im Grunde nie tut, sowas. Ja, also der hat in seinem ganzen Leben, glaube ich, keine 3 Autos verschenkt. Und so weiter und so weiter. Weil der Luckner aber nicht nur wortgewandt, sondern auch immer noch unglaublich stark ist, ja, ihr erinnert euch, er war schon mit Boxer. 13, 14, 15 ein großgewachsener, stämmiger Bursche. Weil er auch noch unglaublich stark ist, fängt er irgendwann an, bei seinen Vorträgen Telefonbücher zu zerreißen. Manchmal gleich 2 auf einmal. Warum? Weil es kann. Ja, vor allem, ich stelle mir das damals vor, einfach so ein Telefonbuch waren damals einfach nur so 5 Seiten. Weil genau. Ich glaube, es waren ein paar mehr. Also nein, war viel Spaß. Und sowas feiern die Amis halt, ne? Wenn sich da einer auf die Bühne stellt und Telefonbücher zerreißt. Ja. Die Telefongesellschaften beschweren sich wohl irgendwann über einen Mangel an Büchern und schicken ihm daraufhin. Ja, weil es jetzt alle probieren dann, oder? Und schicken ihm daraufhin dann haufenweise veraltete Ausgaben und Fehldrucke und so. Freihaus. Ja, heute könntest du es wieder machen und alle sagen, endlich sind die Dinge zu was gut. Ja, genau. Heute gäbe es genug davon, ja, die keiner braucht. Du, das ist so absurd. In Nürnberg standen vor dem Haus, in dem ich wohne, wie soll ich sagen, mir hüfthoch einfach die Telefonbücher, weil die sind ja auch relativ dick für Nürnberg. Mm. Und die standen dabei einfach, der hat niemand genommen und irgendwann mal hat es so geregnet und es gingen Leute an dem Haus vorbei und haben sich die als Regenschutz genommen. Die sind halt komplett durchgerutscht und haben sie in die Mülltonne geschmissen. Das ist also so eine Energie- und Ressourcenverschwendung. Ja, kein absurd. Mensch braucht diesen Scheiß, ja, das ist echt so bitter. Also für die 5 Leute, die wirklich sagen, ich will noch eins, die können sich auf dem Postamt abholen, nicht. Das ist echt krass. Na, da lässt sich ja noch trotzdem nach wie vor viel Geld machen. Das unterschätzt man halt immer. Ist ja auch der Müller Verlag hier in Nürnerberg. Na ja, klar, und die verkaufen mit Reichweite Werbeanzeigen und so weiter und dafür brauchst du eine Auflage. Dass ich das aber rechne, das ist so krank und kaputt irgendwie alles. Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen wie mit den TV-Quoten. Da ist halt ein Problem ein bisschen die Messung. Ja, klar. Oder auch Radio, dass du bei Radio einfach nur Leute, und das war ja bis vor kurzem auch nur Festnetz, anrufst und die fragst, welchen Sender haben die zuletzt gehört? Und andererseits wissen die Radiostationen genau, wann diese Befragungen stattgefunden haben. Und genau dann finden nämlich immer diese Gewinnspiele statt, wo du, wenn du ans Telefon gehst, den Namen der Radiostation nennen sollst. Ah, ja. Damit du total drauf getriggert bist, wenn die fragen, welchen Sender haben sie zugehört, Sendername hier einfügen. Okay. Weil darüber sozusagen wird die Reichweite bewertet und damit dann wieder die Werbekunden und so weiter und so fort. Noch so ein Medium aus dem letzten Jahrhundert. Wahnsinn. Felix geht jetzt bei den Rockefellers ein und aus, hält Vorträge in Princeton, trifft sich mit Bürgermeistern von L.A., New York, Chicago. Er findet alte Bekannte und neue Freunde. Er ist der Deutsche im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Abgefahren, ey. Bemerkenswert ist auch das Treffen mit dem vorherigen Besitzer der Pass of Balmaha, also known as Seeadler, ihr erinnert euch. Er überbringt ihm eine US-Flagge, die er in einem Geheimfach im Schreibtisch der Kapitänskajüte gefunden hat. Ihr könnt euch vorstellen, was daraufhin los war. Phylax, you are the best boy of your country. Also, Hammer. Und die hat er die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt. Ne, die hat er in da seinem halt, Arsch. Die hat er auf seinem großen Schiff da mitgebracht halt. Ja. Im Yosemite wird er dann noch von einem Hirsch aufgespießt, aber das ist jetzt auch schon gar nicht. Das ist eine andere. Das erzähle ich mal anders. Naja, daraufhin wird er noch Ehrenmitglied im Elk Club, aber das nur am Rande. Da muss man von keine muss Ahnung. Man aufgespießt gewesen sein. Im Juni 1933 kehrt Luckner nach Deutschland zurück. 1935 will er zu einer erneuten Reise in die USA aufbrechen, gerät aber mit der Reichsregierung aneinander, weil er sich weigert, dort Nazi-Propaganda zu verbreiten. Und er weigert sich auch, Nazi-Propagandisten mit an Bord zu nehmen. Aus jetzt hat er, also jetzt spätestens hat er wirklich meinen Respekt verdient. Aus ungeklärter Ursache gerät kurz darauf die Vaterland, die er mittlerweile in Mopelia umgetauft hat, in Brand, an 4 Stellen gleichzeitig. Mhm. Sehr merkwürdig. Happens. Aber sowas kann ein Seeteufel nicht aufhalten. Vielleicht ausbremsen, aber nicht aufhalten. Im April 1937 bricht er mit einem neuen Schiff erneut auf. Das Schiff kommt eine Nummer kleiner daher als sein altes, also er hat ein bisschen draus gelernt. Und damit fährt er dann nach Skandinavien, in die USA, später noch nach Tahiti, Mopelia und auch nach Neuseeland. Auf Tahiti ist auch spannend, da zeigt man ihm dann ein Museum, wo sie Teile der Seeadler dann irgendwie hingekarrt haben und aufgestellt haben. Und den Flügel. Sie haben die Kapitänskajüte irgendwie 1:1 da nachgebaut und so. Das ist auch ziemlich bemerkenswert gewesen. Ganz schön aufwendig. Über den Zweiten Weltkrieg steht nur sehr wenig in Luckners Biografie. Nur, dass er ziemlich sauer war, dass seine ganze Arbeit der Völkerverständigung mit einem Mal dahin war. Und dass er danach am liebsten sofort wieder aufgebrochen wäre, um ein weiteres Mal die internationalen Bänder der Freundschaft neu zu knüpfen. Mhm. Hat er dann wohl auch gemacht. Wohl aber eine Nummer kleiner als zuvor. Er wird auch im Zusammenhang mit mindestens einer vor einer Deportation in ein KZ geretteten Jüdin genannt, wobei seine Aufzeichnungen an der Stelle etwas widersprüchlich sind. Aber also irgendwas war da wohl und er wird aber aufgrund der unklaren Quellenlage dafür nicht offiziell geehrt. Aber eine ist ja unspektakulär im Vergleich zu dem, was schon... Das ist eine mehr als andere. Du weißt doch, wenn du ein Leben retten kannst... Dann rettest du die ganze Welt. Was auch nicht in seiner Biografie, aber auf Wikipedia steht, im Zweiten Weltkrieg hat Luckner die Bombardierung der Stadt Halle an der Saale verhindert. Wie? Er hat sich im April 1945 bis zu den Amerikanern durchgeschlagen, dort beim Kommandeur der 104. US-Infanteriedivision vorgesprochen und anschließend den deutschen Stadtkommandanten dazu überredet, entgegen des expliziten Befehls von Hitler aus der Stadt abzuziehen. Halle hat also quasi wurde verlassen und ging friedlich in die Hände der US-Amerikaner über. Wow. Und wurde nicht bombardiert. Wirklich? Später wird Luckner dafür zum Ehrenoberst der 104. US-Division Timberwolves ernannt. Wow. Ich glaube, der Bürgermeister von Halle hat aber Ärger gekriegt, kann das sein? Möglich wär's. Ein paar Tage vor seinem Tod wurde er schließlich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Ich wollte ohne Scheiß gerade sagen, dass er garantiert irgendwann für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wird. Jedoch von jemandem ohne Vorschlagsrecht, weshalb er für den Preis auch nicht weiter in Betracht gezogen wird. Bei seinem Tod im April 1966 hat Luckner weit über 100 amerikanische Ehrentitel und auch hierzulande hat er neben dem großen Verdienstkreuz unzählige weitere Auszeichnungen erhalten. Überflüssig zu sagen, dass es Lieder über ihn gibt, Gesellschaften zu seinen Ehren, Gedenkmünzen, Briefmarken, Dokumentationen. Und ein Gericht. Und Fernsehserien. Gericht? Naja, Seeteufel. Also, geiler Typ, oder? Habe ich auch noch nie von gehört gehabt. Nee, ich auch überhaupt nicht. Aber natürlich, wir sind hier die totalen Landratten. Ne? Also auch wieder hier ein, vielleicht ist es jemand, den man dann eher wieder in küstennahen und schifffahrtsaffineren Regionen total kennt. Ja, man kennt ja auch Störtebeker und Co., weißt du? Also das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass aber man... Ja, wobei ich auch sagen muss, Störtebeker natürlich so als Gestalt, aber so die Details wüsste ich jetzt auch nicht. Vielleicht sollte ich euch auch noch ein paar Dinge erzählen, die ebenfalls nicht in seiner Biografie stehen. Ich wollte gerade sagen, die Frage wäre nämlich für mich, hat er denn wirklich im Zweiten Weltkrieg gar nichts gemacht und so, weil das... Wer weiß, vielleicht überdenkt ihr euer Bild vom Kraftwerk. Nein, ich habe nämlich auch gedacht, irgendwie, das ist zu glatt alles noch. Ich lese euch mal einen Abschnitt aus Wikipedia vor, was da über seine Nazi-Jahre steht. Er passte sein Verhalten den politischen Gegebenheiten an, um insbesondere zwei Hauptziele zu erreichen, die Finanzierung seiner Vortragsreisen und die Unterhaltung seiner Schiffe durch die NS-Regierung. Propagandavorträge für die Politik Adolf Hitlers, Zusammenarbeit mit den NS-Machthabern, das Hofierenlassen durch die NSDAP-Prominenz sowie Verbindungen zu einflussreichen Funktionären des Hitler-Regimes charakterisieren Luckners Verhalten zwischen Juni 1933 und April 1945. Okay, Fakt ist, schade, er ist nicht politisch motiviert. Ja. Aber auf Wikipedia steht halt über auch, also er hat seine Biografie ist in verschiedenen Auflagen erschienen und auf Wikipedia steht dazu, je nach politischer Lage passte er den Text entsprechend an. Also er war ein Nazi, wenn auch kein Gläubiger, ja. Also ich habe hier stehen, er war ein braunes Fähnchen im Wind, wenn ihr so wollt. Ja. Schade, das hätte man sich jetzt halt für so eine Feel-Good-Story gewünscht, ne? Vielleicht, es war zu gut, ja. Ja. Ja, vor allem auch, dass du einfach einen Sprung über die Zeit. Ja, es ist halt auch immer viel leichter gesagt als getan. So, ich weiß nicht, wie wir alle wären. Das Schlimme ist, ich würde von niemandem behaupten und auch nicht von mir, dass man bei irgendwelchen Gräueltaten nicht mitgemacht hätte, nicht weggeschaut hätte oder irgendwas. Ich glaube einfach nicht, dass, also natürlich sozusagen aus heutiger Sicht kannst du sagen, da muss man drüber stehen, da muss man anders handeln, aber du warst nicht in der Situation, du warst nicht in dieser Gesellschaft, du warst nicht in dieser Welt, von daher. Ja. Also wie gesagt, ich kann ihm an der Stelle ja soweit anrechnen, dass er halt, dass er sein Hauptziel, und das waren ja seine doch auch irgendwo menschlich motivierten Vortragsreisen, die zu finanzieren, dass er da eben in den braunen Apfel gebissen hat. Aber auch trotz allem, selbst das ist noch ein sehr, sehr positiver, sehr, sehr guter Mensch. Und es gibt trotzdem noch was, das ich euch nicht vorenthalten kann. Was versaust du uns denn jetzt hier am Schluss alles? Naja, es gibt noch einen kritischen Spiegelartikel, der sich da nennt Felix der Lügner. Oh! Darin wird unter anderem erklärt, warum in Halle zum Beispiel keine Straße nach dem tollkühnen Kriegshelden benannt ist, wenn er doch die Stadt gerettet hat. Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu manch anderen fragwürdigen Gestalten, die Straßennamen also, haben. Also ich glaube, dass das mit der Bombardierung, und das ist, glaube ich, nicht umstritten. Ich glaube, dass das tatsächlich so war. Und warum hat er dann keine Straße? Nein, was könnte jetzt noch kommen? So, wie könnte ich euch jetzt die Hochstimmung und das Bild von diesem altruistischen Menschenfreund jetzt zum Ende hin noch schnell komplett zerstören? Na, entweder, dass vieles davon einfach nur oder historisch sehr angezweifelt wird, oder aber, dass er wirklich, naja, aber das hast du zu sehr schon abgewiegelt, dass er jetzt im Dritten Reich noch zu sehr involviert war. Aber er mochte kleine Kätzchen nicht? Er mochte kleine Kätzchen. Das war vielleicht auch das Problem. Also, hat er was mit Kindern gehabt? Worüber oder? Die Biografie Lugner nämlich ebenfalls schweigt, ist, dass Ingeborg bereits seine zweite Ehefrau ist. Und auch das. Hat er den R. Kelly gemacht, oder? Und auch das aus erster Ehe eine Tochter existiert. Ah. Die wird 1913 geboren, die Ehe dazu ein Jahr später geschieden. Für das Kind interessiert er sich nicht. Zumindest nicht, bis es etwa 20 Jahre alt ist. Wahrscheinlich im Jahr 1936, so steht es in seinen erst sehr spät aufgetauchten Nazi-Akten, kam es zwischen dem Grafen von Lugner und seiner Tochter im Hotel Excelsior in Berlin zum Geschlechtsverkehr. Excelsior! Das ist schon schlimm, aber es kommt noch schlimmer. Der Graf gibt in einer Untersuchung außerdem zu, sich auch an dem damals 8- und 11-jährigen Töchtern seines Rechtsanwalts in Hannover in unsittlicher Weise vergangen zu haben. Nach seiner Nazi-Welttournee landet er vor einem Sonderehrengericht des Führers, wo seine Inzestvergehen und seine Kinderschändung untersucht und verhandelt werden. Und er gibt im Grunde alle Anschuldigungen mehr oder weniger zu. Der Beschluss des Gerichts im Jahr 1940. Ich habe mich gerade vor, wie so einem M. Night Shyamalan-Film. Ja, ja. Wo irgendwie so, mein Gott, er war von Anfang an tot. Der Beschluss des Gerichts im Jahr 1940, und das ist halt die Konsequenz, die daraus für ihn entsteht, öffentliches Auftrittsverbot für den Grafen. Mhm. Auch, boah, mal eine krasse Strafe. Er hält sich dran, auch wenn er bei den Anfragen, die er nun alle ablehnt, die Wahrheit so ein bisschen verdreht. Ihm sei verboten worden, aufzutreten, weil er sich mit dem Führer überworfen hat. Das stimmt ja soweit. Der vorgegebene Grund aber, Lugner habe sich geweigert, die Ehrenbürgerschaft von San Francisco zurückzugeben. Mhm. Und sowas hat der Adolf ja gar nicht gern. Wäre jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, euch zu sagen, dass diese Ehrenbürgerschaft Seemannsgarn ist. Und dasselbe gilt wohl auch für den Friedensnobelpreis. Graf Felix von Lugner war ein Held, ohne Frage. Aber er war ein durch und durch verdorbener Mensch, ein Aufschneider und jemand, dem das viele Publikum zu Kopf gestiegen ist. Mm. In seinen Erzählungen ist viel ausgeschmückt und dazu erfunden, auch wenn der Kern seiner Geschichte, die mehr oder weniger gewaltlose Eroberung von insgesamt 16 Schiffen, komplett wahr ist. Und dann sind wir wieder bei der Großmutter, der er den Scheiß erzählt hat, dass er da so gut wäre in der Schule. Und das zieht sich dann leider durch. Er ist halt ein Halodri. Also, was mich nicht gut hat, ist nicht, dass er ein Halodri ist, sondern sozusagen, dass er ein dreckiger Lügner ist. Dass er halt, dass er da halt einfach nicht die Wahrheit gesagt hat. Es kam in dem Jahr, in dem er auf Piratenfahrt war, nur ein Mann ums Leben. Und zwar, als er mit der deutschen Kanone eine Heißdampfleitung getroffen hat und ein britischer Seemann, aus Versehen, von dem austretenden Dampf so schwer verletzt wurde, dass er kurz daraufhin verstarb. Mhm. Ja, okay. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich euch hier einen kompletten Bären aufgebunden habe. Nee. Also das meiste davon ist tatsächlich in der einen oder anderen Form wahr. Was auch schon falsch klingt. Aber so eine Einordnung am Ende macht das Ganze dann doch irgendwie auch relativ schwer verdaulich, ja, wie ich finde. Nein, nicht bloß Geschmäckle, das stimmt. Ich habe, du fragst doch immer, was wir mit dem Handy machen. Ich hatte eigentlich schon einen Fanclub auf Facebook gerade, so eine User-Group. Jetzt muss ich wieder einstampfen. Fuck. Besser ist das. Tja. Und das erklärt auch, warum er vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Naja, also vieles von diesem ganzen Briefmarkenkram und so, und das ist halt alles schon, es gibt Gesellschaften zu sein, das ist alles, also diese ganze, tatsächlich sind diese Nazi-Akten waren sehr, sehr lange irgendwie entweder verschollen oder verschlossen und der wurde sehr lange sehr hoch gehalten, dieser Herr. Weil man sein Andenken nicht beschmutzen wollte. Und ich musste mich auch, ich musste wirklich schwer suchen nach diesem einen Spiegelartikel, so nach, also nach wirklichen Faktenlage. Nach wirklichen Fakten, die dieses Bild, wo ich auch zunehmend dachte, ey, da kann doch irgendwas ein nicht stimmen. Ein Glück, dass wir die Nazis haben, die Wahrheit ans Licht gebracht haben. Oh Gott. Ach, da kann doch, mit dem Typen ist doch irgendwas faul, das gibt's doch nicht. So, dass der so ein Menschenfreund ist. So eine reine Weste und so, ja. Das wäre so schön gewesen. Tja. Aber was soll ich sagen? Es gibt ja auch immer vor Ort, und das fand ich ganz schön, auch wenn es irgendwie sehr, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen zynisch und spitz formuliert hat, hat Jan Böhmermann neulich etwas gesagt, dass es in vielen Orten gerade so über den Zweiten Weltkrieg beziehungsweise über das Dritte Reich hinweg, dass da halt manchmal Geschäfte verschwunden sind und dann eine andere Familie da reingekommen ist, ne? Und dann, also, ne, sprich, es wurden oft Juden enteignet und dann ging es in den Familienbetrieb über und das wird halt dann auch in der Historie des Ganzen entweder gar nicht erwähnt oder es heißt dann, ja, die gibt es seit 1820, ja, aber die haben mal den Besitzer gewechselt und zwar sehr deutlich zu einem gewissen Zeitpunkt, ne? Und dass solche Sachen es ganz oft vor Ort gibt, die aber dann auch gar nicht so thematisiert werden, weil die Leute, die noch da sind, die sich auf diese Tradition berufen, für die ist es unangenehm, für die Stadt ist es unangenehm, und eigentlich alle Beteiligten ist es unangenehm. Keiner will sich damit irgendwie auseinandersetzen dann, ja. Genau, aber Wahrheit muss halt auf den Tisch. Und dann hat man auch selber die Möglichkeit, es einzuordnen, wie auch ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr jetzt euer Bild von dieser Person einordnen könnt. Und von diesem Podcast. Und von uns? Die Stimmung in den letzten Minuten versaut. Oh ja. Also, es sind so viele Menschen, das zum Einschlafen und sind total wohlig und wollen so in der Sekunde. Und dann kommen die Nazis. Und dann kam der Inzest. Und, Scheiße, Eisfrau. Egal, wo ihr seid, ich hoffe, ihr habt einen schönen, schönen Tag, Abend oder gute Nacht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt, Jürgen, interessiert mich aber doch, auf welche Folge hättest du das noch mit hineingepackt, beziehungsweise sagst, es passt nicht ganz rein? Weil ich habe jetzt noch zu überlegt, mit der Überschrift im Spiegel, klang es ja jetzt fast wie in Richtung, oh, jetzt geht es Richtung Hochstapler. Aber dazu passt es ja auch nicht richtig. Nein. Mir ist die Geschichte begegnet bei der Recherche zu unserer Pilotenfolge. Ah, also und, tatsächlich. Ja, der eben auch ja irgendwie sich halbwegs anständig in Kriegszeiten den Menschen gegenüber verfalten hat. So. Aber, oder zumindest, wenn wir deren Erzählungen jeweils glauben mögen. Genau. Es hat sich dann ja aber irgendwie auch relativ schnell rauskristallisiert, dass das nicht, dass die sich nicht so ähnlich sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Mhm. Und dass das auch eine viel zu geile Geschichte ist, um die mal so kurz irgendwo noch mit dran zu pflanschen. Ja, verstanden. Also, wir hören uns beim nächsten Mal bei unserer großen Jubiläumsfolge. Yeah. Da diskutieren wir dann auch über die Folge, wie wir uns dann so damit gefühlt haben. Ja, aber alle Folgen. Und wenn du darfst eine Worst 3 aufstellen, Dominik. Wollen wir wirklich über alle Folgen sprechen? Klar. Da können wir dann müssen wir uns, also wollen wir uns da vorbereiten oder wollen wir eine Liste vor Ort und uns überlegen, wie viel uns noch erinnern? Ich bereite nichts vor. Hallo, ich habe so schon immer die Heidenarbeit hier. Nein, aber also. Ja, wir können ja wirklich mal alle Folgen. Ich druck kurz mal aus. Ja. Und ihr, oder liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr könnt uns hier mal auf Twitter schreiben oder auch in den Kommentar, was bis jetzt eure Lieblingsfolgen, eure Highlights, eure Lowlights waren, dann können wir das auch in die nächste Folge mit aufnehmen. Tschüss. Tschüss.